Du bist nicht mein Richter, du bist nicht mein Gott, du bist nicht mein CEO. Warum hältst du nicht einfach deinen Mund und nimmst dein Gift mit, weit weg von meiner Seele? Potato, Potito, Potato. Sonntagabend, 18 Uhr. Die Weltraumaffen sind da. In der Tat. Hallo, guten Abend. Schönen guten Abend, hallo. Hallo. Guten Abend. So, ich schon alle erholt von Ingrid. Es geht so, ich hatte Nachwehen. Ich musste in den Wald gehen, sonst wäre ich nicht klargekommen. Also ich hab unbedingt Blätter und Rauschen gebraucht. Ja. Der Frank Staunter fragt nach, ob wir heute den Film Schimpansen im Shinkansen gucken. Nee, heute keine Affen im Film. Ja, ansonsten war die Woche ja relativ Slow News. Das ging eigentlich einigermaßen. Ich habe das gut überstanden, ja. Ja gut, es ist ja auch immer die Sache. Also eigentlich ist es ja voll gut, wenn du Slow News hast, weil dann ist ja nichts Großes passiert. Und wenn du große News hast, dann ist eigentlich nicht so gut. Also das sehe ich genauso, ja. Aber natürlich ist es spannender, wenn was Großes passiert. Also ja, also. War das mit dem Herrn Sinwar nicht in dieser Woche? Doch, oder? Stimmt. Mit dem Sinn. Ja, ich habe auch ein paar News gelesen, die tatsächlich relativ groß waren, aber ich konnte sie nicht einreichen, weil Potato. Ah. Die Story habe ich auch gelesen letzte Woche, glaube ich. Genau. Das habe ich auch gesagt, als ich den Artikel gesehen habe. Ach so, oh Gott, das ist ja mein Artikel. Oder nicht mein Artikel, das ist der Artikel vom. Warte, jetzt fängt erst mein Gehirn an, wieder sich zu bewegen. Tut mir leid. Ein Augenblick. Ich kann gerade noch. Ein Augenblick, ich muss schnell aufrufen. Ah, Hilfe. In der Zwischenzeit schill ich noch einmal einfach nochmal schnell unseren Stream vom Donnerstag, weil wir ja eben schon drüber gelacht haben. Der heißt Ingrid Inside und wir beschäftigen uns mit dem äußerst fundierten und tiefgehenden Vortrag einer alten Freundin, Frau Brodnik aus Graz, heute wohnhaft in Wien. Und in allen Weltraumaffenköpfen mietfrei. Einbeiniger Pirat, Nigerianer greift Schiff an und bekommt ein paar Jahre später die Möglichkeit, Däne zu werden. Der nigerianische Pirat Lucky wurde zu einem großen Gesprächsthema in Dänemark, als er im November 2021 bei Feuerkämpfen mit Soldaten der dänischen Fregatte Esbern Snare schwer verletzt wurde. Vier der Lucky-Aspiratoren wurden getötet, Lucky schwer verletzt und das Bein danach amputiert und danach nach Dänemark gebracht. Hier erhielt er im Januar diesen Jahres eine Aufenthaltserlaubnis. Jetzt muss dem Piraten ein sogenanntes Selbstleits- und Rückführungsprogramm angeboten werden. Trotz des Namens kommt es jedoch nicht in Frage, dass Lucky für die Gegenwart nach Nigeria zurückgeschickt wird. In dem Programm ist eine Ausbildung auf Dänisch enthalten, sodass Lucky die dänische Sprache lernen kann. Zudem gibt die sogenannte beschäftigungsorientierte Angebote, die Lucky skillen müssen, damit er trotz seines Mangels an Beinen für den Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen kann. Lucky. Glücklich. War das dann ein sogenannter Lucky Strike oder wie? Ja, genau. Das angegriffen hat. Aber ich meine, an sich, also, oh, wie soll ich das jetzt ausdrücken? Das hört sich voll spannend an Piraten. Das hört sich voll spaßig an. Also, da werden jetzt wieder einige mit mir schimpfen, aber halt. Ja, ich weiß nicht. Piraten sind halt schon irgendwie cool. Also ja, die machen irgendwie den Handel kaputt und wir müssen dann mit Schiffen hinfahren und so, aber Piraten sind halt schon auch irgendwie cool. Ich, keine Ahnung. Also, ich finde die Jungs da nicht so cool. Ich meine, die haben weder Papageien noch Hüte noch fette Blunderbasse, sondern die stehen da mit billigen AKs und sehen halt aus wie die üblichen Horste. Also ja, stimmt auch wieder. Es fehlt so ein bisschen der goldene Lack und irgendwie das von an Seilen rüberschwingen und sowas. Ja. Ja, ich finde halt, jemand, der Piraterie zu seinem Leben gemacht hat, hat in einem westlichen Staat eigentlich einfach nichts verloren. Weil wie sollen die Wertesysteme jemals irgendwie? So? Da müsste sich ja schon wirklich um 180 Grad drehen. Also das Schiff sieht schon sexy aus. Scroll mal ein bisschen runter. Das ist ja wohl nicht das Schiff von den Piraten. Ja, ich weiß. Das ist die dänische Fregatte oder was auch immer. Aber die Dänen, die waren auch mal ein bisschen piratisch unterwegs. Irgendwann mal. Ja, vielleicht können die den ja da einsetzen, so Hanse-Schiffe überfallen oder so, falls welche vorbeikommen. Ja. Das Schiff sieht schon cool aus. Aber nicht sehr nach Piratenschiff. I am the Dänemark now, sagt der Dan. Ja, genau. Oh, ein Sicherheitspaket kommt auf uns zu. Genau, das Sicherheitspaket wurde jetzt diese Woche verabschiedet. Verabschiedet auch direkt, okay. Jetzt werden wir alle sicher. Haben sehr schön hintenrum eingeschleust. Also ich habe das nicht mitgekriegt, vernünftig. Aber so. Ja, doch, das haben sie doch groß verkündet, dass das jetzt der große Wurf wird, der uns alle von den schrecklichen Dingen beschützt, die uns jeden Tag zustoßen können. Was werfen sie denn? DSA oder? Nee, ein denn? Messerverbot. Ach, das Messerverbot, das kommen jetzt. Ein Messerverbot? Vielleicht sollten wir Kriminalität als nächstes verbieten. Das wäre voll die gute Idee. Ja. Du darfst das Messer hier nicht ziehen, es ist messerfreie Zone. Nein, nein, nein, nein, nein, nein. Aua, mein Bauch! Ja, wollen wir vielleicht mal hören, was Nancy uns dazu zu sagen hat? Oh Gott, mein armer Puls. Gleich so hoch am Anfang. Da war ein Glitch in der Matrix. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Abgeordnete, sehr geehrte Gäste, ja, meine Damen und Herren, auch die Konservativen unter Ihnen haben heute die Möglichkeit, einen der wichtigsten Fortschritte in der inneren Sicherheit mit uns heute gemeinsam zu beschließen. Denn genau dafür steht das Sicherheitspaket, über das wir heute final abstimmen. Wir haben als starke Reaktion auf den furchtbaren Terror von Solingen gemeinsam dieses Sicherheitspaket geschnürt. Es ist die richtige Antwort auf die aktuellen Bedrohungen durch islamistischen Terrorismus, durch Antisemitismus, durch Rechts- und Linksextremismus. Und es ist die richtige Antwort auf Gewaltkriminalität in Zügen, aber auf Plätzen, auf Festen. Du hast Separatisten vergessen. Das wird es auch noch bald geben. Wart du nur ab. Um Kriminalität wirksam zu bekämpfen, meine Damen und Herren. Im parlamentarischen Verfahren haben wir alle Maßnahmen noch einmal gründlich diskutiert, geprüft und diskutiert. Denn das ist es, meine Damen und Herren, was diese Koalition ausmacht. Wir handeln mit innenpolitischem Sachverstand, Vernunft und, liebe CDU, vielleicht hören Sie zu, mit der Präzisierung und Einhaltung rechtsstaatlicher Regelungen, die hinterher vor Gericht auch halten. Vor Gericht einfach auch halten. Ne? Sie hat die Woche wieder verloren gegen Steinhöfel wegen irgendeiner Geschichte, wo sie was behauptet hat, wo er was gesagt hat und sie wollte es ihm verbieten. Und sie zahlt wieder die Kosten des Verfahrens auch von unserem Geld. Ja. Super. Okay, aber was sie damit meint, sind ja Gesetzgebungen in der Vergangenheit, irgendwelche hier Quellen, TKÜ, Zeug, IP-Speicherungen, was dann wieder kassiert wurde. Das meint sie ja. Das haben wir natürlich auch dieses Mal auch einfach wie immer wieder gefordert, ne? Weil, also direkt mal dazu sagen, hat mich auch überhaupt nicht überzeugt, womit die CDU da um die Ecke gekommen ist. So nach dem Motto, ja, das hilft ja alles nichts, aber was hilft dann was? Irgendwie Scheißdreck. IP-Speicherung. Als ob das jetzt irgendwie... Ja, wenn mich jemand absticht, möchte ich die Gewissheit haben, dass seine IP gespeichert ist. Ja, ich das auch. Ist, ich meine, also das wäre ja das Mindeste, was die Verwaltung aber nur wenn es eine V4 ist, eine V6-IP will ich nicht, das ist zu neu. Das geht nicht, also das ist verboten. Innere Sicherheit unseres Landes angesichts der aktuellen Bedrohung. Wir schielen dabei nicht auf billigen Beifall. Denn für Radau und Bauchgefühl ist die Lage viel zu ernst, meine Damen und Herren. Und es ist schon länger zu beobachten. Zunehmend radikalisieren sich Menschen hier bei uns, Herr Dobrindt, in Deutschland. Ja. Vor allen Dingen online. Diese Entwicklung müssen wir früher erkennen und stoppen. Deshalb habe ich auch die neue interdisziplinäre Taskforce. Als wenn Radikalisierung in dem Sinne online ablaufen würde. Radikalisierung entsteht aus einem Gefühl, mit der Welt so nicht mehr fertig zu werden. Ob das jetzt aus religiösen Gründen, politischen Gründen, links, rechts, tralala, aber es ist nichts, was man irgendwie künstlich im Internet erzeugen kann. Es muss ein Mangel oder eine Zwangssituation oder einen Mangel an Hoffnung oder Ähnliches vorliegen, damit man sich überhaupt radikalisiert. Aber das versteht ihr nicht. Und vor allem das Lustige, es gibt halt einen Haufen psychologische Studien, dass halt Fanatismus tatsächlich auch zu emotionaler Stabilität und Wohlbefinden führt. Und weil halt der Tag Struktur hat, wenn man weiß, wer der Feind ist. Und sozusagen, wenn die Politiker halt Unfug treiben und halt das Land instabil wird, dann ist es halt normal, dass sich die Bevölkerung von alleine radikalisiert. Da ist dann halt auch wieder so eine Frage, wo der liebe Staat dann mal selber sich auf den Puls fühlen sollte und überlegen sollte, bin ich vielleicht das Problem mit meinem Blödsinn, den ich bleibe? The bad guys? Ja, genau. Also weißt du, weil ja, also... Haben wir vielleicht die ganze Industrie mit unserer Stromscheiße kaputt gemacht? Und die Leute sind wütend? Wenn du, wie soll man sagen, wenig gefestigte Leute hast und das Problem sozusagen wird sehr stark überzeichnet, radikal dargestellt, dann kann das schon passieren bei Leuten, dass sie sich dann auf so eine Seite schlagen. Ich glaube schon, dass das möglich war. Mir fallen da die Feministinnen zu ein, die ja zu Feministinnen gemacht werden teilweise, indem sie da irgendwelche angeblichen Fakten oder Statistiken vorgelegt bekommen und dann ganz empört sind irgendwie hinterher. Ich glaube aber nicht, dass das reicht. Ich glaube, du brauchst auch noch Netzwerk in realer Art und Weise. Also ich glaube, nur online ist wie halt irgendwie nicht, Vitamine nicht nehmen und hoffen, dass man nebenher nur McDonald's fressen kann und trotzdem irgendwie nicht kaputt geht. Muss schon irgendwie persönlich sein, glaube ich schon auch. Wobei, da gab es mal einen US-Bodybuilder, der hat nur McDonald's gegessen, der sah mega fit aus. Ja, also ich finde schon komplett außerweltlich überhaupt dieses Radikalisierungsthema immer wieder aufzurufen, Radikalisierung in Deutschland. Also jetzt gerade diese Woche haben sie einen festgenommen, der einen Anschlag auf eine israelische Botschaft verüben wollte, der 2023 nach Deutschland gekommen ist. Und der hat sich garantiert nicht hier im Land radikalisiert. Und das ist ja überhaupt wieder dieses, das ist ja alles auf dieses hier im Land, so als ob hier niemand auch nicht irgendwie so Internet islamistisch, aus islamistischen Motiven ja irgendwie einwandern würde, als ob das überhaupt nicht geben würde. Als ob die Leute, wenn hier nur ankommen und dann steht hier die deutsche Bevölkerung und sagt, wir Rassisten aus Deutschland wollen unser Blut reinhalten und schließen dich aus unserer Gesellschaft aus, obwohl du hier alles machen wolltest und arbeiten und was leisten, wollen wir dich hier nicht haben. Und dann gehen die Leute irgendwie mit geknicktem Haupt irgendwie die Straße runter und finden da irgendwo einen Koran liegen, wo einer... Nee, die gehen ins Netz und finden den da. Ja, gehen oder ins Netz, Spielung. Genau. Aber natürlich auf Deutsch, ne, eine deutsche Version, wo man alles rausgestrichen hat, nur reingeschrieben hat, irgendwie die Ungläubigen sind böse oder so. Also, das ist so abgehoben eigentlich, da immer mit diesem Radikalisierungsargument reinzukommen, als wäre das irgendwie das Problem. Das alleine schon, ja, das ist jetzt irgendwie das, wo wir jetzt herangehen hier irgendwie. Wir kontrollieren mal schön in Deutschland irgendwie, ja, wieder den Meinungskorridor oder so, weil das ist ja das einzige Problem, was in Deutschland irgendwie ausgesprochen werden darf oder im Internet steht. Das ist ja das Problem und alles andere ist ja überhaupt gar kein Problem. Ja, ich meine, dass zum Beispiel die Wirtschaft einfach von auf 120 Jahre alten Strukturen basiert, die alle von SAP gestützt sind und man dann nur unten SAP rausziehen muss und alles zusammenfällt. Das wäre zum Beispiel eine Sache, die man angehen könnte. Aber das wäre auch wieder Freiwirtschaftssache, da was zu machen. Und da bräuchte man einfach weniger Staat, der irgendwie die Wirtschaft zu Tode wirkt. Aber könnt ihr ja nicht, weil ihr seid ja die Guten da oben mit allem Regulieren und EU-Regularien, Weltmeister. Wird schon, gell? Leute, kriegt mal hin. Prävention einberufen. Denn der beste Schutz vor Extremismus ist, wenn er gar nicht erst entsteht. Nancy, unter den versagt. Unter den richtigen Bedingungen kann auch eine Nancy zum Fanatiker werden. Sorry. Also, naja, gut, ich meine, ich finde, viele ihrer Vorschläge, was Meinungsfreiheit angeht, sind schon so nah an der Verfassungsfeindlichkeit, dass man schon von der Radikalisierung sprechen könnte. Jetzt hat doch schon eine gewisse Zeitungen verbieten oder so, glaube ich auch. Ne? Ist auch eine Radikalisierung. Könnte man sagen. Ne? Vielleicht sollten wir Lucky anrufen und sagen: Du Lucky. Nein. Leute gegen Leute ermitteln lassen, weil sie über andere Leute gesagt haben, dass sie dick sind. Ja. Ganz komisch. Kommt mir auch radikal vor. Aber die war schon richtig fett. Also. Die Katze, oder? Die Präventionsarbeit, insbesondere die Maßnahmen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge, und das übrigens erst nicht jetzt, sondern bereits seit Jahren. Wir unterstützen entgegen Ihrer Annahme zahlreiche Präventionsprojekte, zum Beispiel Streetwork at Online, das junge Menschen in sozialen Netzwerken adressiert, genau dort, wo sie sich eben radikalisieren. Zum Beispiel über die Beratungsstelle Grüner Vogel oder VPN, wo wir bundesweit Angehörige beraten und Ausstiege ermöglichen. Und das ist der richtige Ansatz, meine Damen und Herren, zur Islamismusprävention. Ich meine, dann schöpfe ich mit dem grünen Vogel oder wie das heißt, einen ab, der sich radikalisiert hat. Und wir haben zig Millionen übertriebenerweise Moscheen in Deutschland. Wie viele Leute werden dann da gleich wieder radikalisiert am gleichen Tag, wo du den einen deradikalisiert hast, weil ihr nicht durchgreift, weil ihr die einfach predigen lasst, was sie wollen? Und vor allem die Farbe, das grüne Buch von Muadef Gaddafi, das war ja auch interessant. Also. Wo es für Prävention aber zu spät ist, sind die Maßnahmen in unserem Sicherheitspaket die richtige Antwort. Wir verschärfen das Waffenrecht und geben unseren Sicherheitsbehörden zusätzliche Befugnisse. Oh, wir haben in Deutschland kein Waffenrecht. Ihr tut es kaputt regulieren. Und wenn ihr so weitermacht, erzähle ich allen, wo man Luftgewehre kaufen kann, die man einfach umbauen kann in 5 Minuten. Meine Fresse. Hilfe, Nancy. Wir haben Waffengesetze, aber keine Waffenrechte, ne? Wir verschärfen das Waffenrecht, ist ja auch angesichts der Messergeschichte eine lustige Formulierung. Ja. Da haben sie voll ins Schwarze getroffen, praktisch. ...wirksam zu bekämpfen, damit Extremisten und Terroristen gar nicht erst an Geld und Waffen kommen, damit die Polizei auch... Warum überweist die Regierung dann weiterhin Gelder nach Gaza, wenn Terroristen doch gar nicht an Geld kommen sollen? Ich kann es mir nicht erklären. Das sind doch Fake News, doch nur für zivilgesellschaftliche Organisationen. So wie die UNRWA und so, ja. Gar nicht verdächtig, nee. Mörder und Vergewaltiger identifizieren und lokalisieren kann. Und das war ja auch, wenn ich auf die CDU-CSU gucke, auch immer ihr Anliegen. Damit wir mit modernen Analysemethoden kriminelle Netzwerke aufdecken und ihre Finanzströme besser erkennen können, dann fang doch mal bei dir an. Modernisieren wir beispielsweise aus meiner Sicht aber ich meine, kriminelle Organisationen aufdecken. Bandidos, Hells Angels, Mongols, Old Germans, Bones, was weiß ich. Die Grünen. Die existieren seit, was weiß ich, wie vielen Jahren. Und ihr habt einen Scheißdreck dagegen getan. Inzwischen sind das fast rein migrantische Organisationen. Und die wachsen immer weiter und haben immer mehr Bordelle und haben immer mehr Türsteherbezirke. Und ihr tut einen Scheißdreck dagegen. Einen Kackdreck. Wisst ihr, wie viele Menschen man töten muss, um Offizier zu werden? Bei den... lieber sage ich es nicht. Nancy, du hast doofe Ohren. So, das hast du davon. Des Paragraphen 8a zur Finanzermittlung im Gesetz für das Bundesamt für Verfassungsschutz, damit wir in die finanziellen Ströme bei Extremisten reingucken können. Das ist längst überfällig. Ach so, außerdem, by the way, meine Damen und Herren, müssen wir alles tun. Bei organisierten Verbrechen ist es tatsächlich so, dass man eigentlich auch einen relativ geringen Mindestlohn bekommt. Und zum Beispiel in den USA ist es so, dass du, wenn du halt Burgerbraten gehst, dass du pro Stunde halt mehr verdienst, wie wenn du eine Gang beitrittst. Aber eine Gang ist natürlich halt spannender, weil halt, ja. Ich keine Ahnung. macht halt mehr, also ihr wisst, wie ich es meine. Und auf jeden Fall, bei uns ist es halt auch nicht allzu arg anders. Also wenn du jetzt kein Geld hast, dann kannst du halt auch, was weiß ich, nachts bei Amazon arbeiten oder sowas. Da verdienst du auch ganz gut. Und eine Gang an und für sich ist zwar, macht zwar Spaß, aber ist halt auch, ja, keine Ahnung. Also, ja. Um zu verhindern, dass Messer in die falschen Hände zu hochgefährlichen Tatwaffen werden. Wir verbieten Messer auf öffentlichen Veranstaltungen und ermöglichen den Ländern, weitergehende Messerverbote zu erlassen. Und das kann auch anlasslos kontrolliert werden. Denn darum geht es vor allen Dingen. Mehr und bessere polizeiliche Kontrolle und damit mehr Sicherheit dort überall, wo sich viele Menschen aufhalten. Und das ist unsere Verpflichtung als Staat, meine Damen und Herren. Ja, baut eine Mauer um die Stadt, um jede Stadt. Dass man den Extremisten aufs Konto gucken wollte oder so. Ja, das würde mich jetzt schon interessieren, nach welchen Kriterien man denn die Leute als Extremisten einschätzt. Das klingt ein bisschen nach einem Wischiwaschi-Weich. Kriterium oder so. Wir wissen ja auch mittlerweile, dass dieses aufs Konto gucken sofort zur Folge hat, dass die Konten gekündigt werden. Ja, auch das. Das hat der Söllner gesagt, 89 Konten hat er gehabt. 89 Konten haben sie ihm gelöscht. Geil, ne? 89 ist schon cool. Irgendwie. Also, okay. Keine Ahnung. Ich hätte schon an seiner Stelle dann bei 88 aufgehört. Ja. Aber er braucht auch ein Konto. Ja. Joshua Leisig hat 92 Bücher geschrieben. Ha. Ja, ist an und für sich eine bessere Leistung, wie 89 mal gekackt zu werden. Aber ja, Banken sind auch illegal. Ich meine halt eine Verbrecherbande. Also, weil wenn du sie brauchst, dann helfen sie dir nicht. Und wenn du sie nicht brauchst, dann kommen sie angeschissen und sagen, guck mal, wir können dir dein Geld verwalten. Wir machen zwar weniger Geld wie die Inflation, aber Beratung und Tralala und Potato. Ja. Und ich denke mal, die Finanzierung in vielen von diesen Fällen kommt von der Ausländerbehörde, oder nicht? Oder Bürgergeld. Weil es ist ja nicht so, dass so ein Ding mit einem Messer jetzt irgendwie eine riesen Finanzierung dahinter braucht. Also. Wie meinst du? Was für ein Ding mit einem Messer? Also jemand, der mit dem Messer losgeht und aufs, wie jetzt, war doch wieder so ein Fall, wo jetzt rausgekommen ist, dass es ein Konvertit war irgendwo in NRW, wo 4 Leute niedergestochen worden sind gestern. Das meint Chris, glaube ich, dass halt gar nicht so ein Finanzstrom vielleicht nötig ist, sondern dass du da einfach Leute hast, die irgendwann sagen, ja, das okay, ich jetzt gehe ich raus. Also zwar mit der Scherbe jemand. Du kriegst einfache Terroranschläge für einen Tausender bis 5.000. Also 5.000 ist schon komplizierter mit mehr Toten. Ein Tausender ist easy. Was? Und meist ist es so, also wenn du den auf Stuttgart kaufen würdest, also das reicht oftmals schon, wenn du halt Geo-Arbitrage wahrnimmst. Also, aber wie gesagt, beim Überzeugungstäter, wenn es ein Konvertit ist, der hat halt was zu beweisen, um halt zur neuen In-Group richtig zu gehören. Und was gibt es da Besseres, wie eben was Blödes zu machen oder an was super Dummes zu glauben, wie zum Beispiel, dass der Staat alles immer nur gut meint. Also, ja. Und ich will auch klar sagen, die konsequente und schnellere Ausweisung und Abschiebung ausländischer Gewalttäter ist ebenfalls ein zentraler Baustein dieses Paketes. Wer hier Gewalttaten begeht, der verwirkt sein Recht auf unseren Schutz, meine Damen und Herren. Tja, und die ganzen Stimmt anderen, halt die nicht. Haben den halt auf jeden Fall noch, ja, und das scheint, da tut man sich auch schon schwer genug. Plus 1.000 Euro dann, oder wie? Ja, aber dann hat er ein Kind gezeugt oder dies oder klagt nochmal. So ist er auch wieder die Woche. Der eine Stechertyp, der sich hier die Abschiebung weggeklagt hat, hat auch wieder jemanden niedergestochen. Das ist ein Eritreer, glaube ich. Ja. Und so behalten wir die halt. Werden wir halt weniger Deutsche schneller, wenn wir genug von denen behalten. Ein Messer nach dem anderen. Und die Menschen in unserem Land erwarten zu Recht, dass ausländische Gefährder und schwere Straftäter schneller abgeschoben werden, so wie es uns jetzt nach Afghanistan trotz schwieriger Bedingungen gelungen ist. Genau, Alter, das ist die absolut berechtigte Erwartung. Ich hab's gewusst. Sie machen einmal was Und dann werden wir jetzt die nächsten 6 Monate von diesem scheiß Abschiebeflug nach Afghanistan hören. Nur von weiteren werden wir nichts hören. Aber sie werden weiter alle 2 Wochen daran erinnern, wie geil sie damals 28 Leute nach Afghanistan geschickt haben. Von denen einer schon wieder da ist und der andere vom ZDF besucht wurde, um zu gucken, wie es ihm geht. Oh mein Gott. Das ist Deutschland. Heldenhaft, ey. Ja. Dass wir die Migration nach Europa besser steuern und ordnen. Wir tun das mit dem gemeinsamen europäischen Asylsystem, was wir als Koalition mit maßgeblich in Europa auf den Weg gesetzt haben. Und das ist der richtige Ansatz, eine europäische Lösung zur Ordnung der Migration, meine Damen und Herren. Wie lange hören wir das schon? Seit 10 Jahren? Seit 9, seit das angefangen hat? Hören wir was von einer europäischen Lösung? Und wir wissen ganz genau, wer da oben sitzt. Und was da für Leute sind, das wird nie passieren. Und deswegen sehen wir ja, was unsere Nachbarstaaten machen. Ich beglückwünsche Polen, Holland, Niederlande und Dänemark und Schweden, die alle sagen, uns reicht's. Aber bei den Deutschen dauert es natürlich wieder länger oder kommt gar nicht. Wir wissen es noch nicht so genau. Ich fühle mich schon viel sicherer. Und wir haben als Ergänzung, lieber Herr Frey, natürlich auch schon Regeln getroffen. Wir haben die Rückführungen beschleunigt. Wir haben 20% mehr Abschiebungen in diesem Jahr bereits. Und wir haben durch unsere Grenzkontrollen bereits 34.000 Zurückweisungen. Also kein Wort ist illegal, habe ich gesagt. Von den 250.000 Ausreisebedürftigen haben wir letztes Jahr 100 abgeschoben in dem Zeitraum, jetzt schon 120. Wahnsinn. Oder so. Irgendwie werden die Zahlen aussehen, nehme ich an. Also in der freien Wirtschaft könntest du damit nicht an die Geschissen kommen. Also und vor allem, da sind auch die ganzen Sachen dabei, wo die Leute dann halt nur nach Bulgarien, Rumänien oder sonst wo zurückgeschoben werden, von wo sie ohne Probleme wieder einreisen können, weil ja niemand die Grenzen vernünftig kontrolliert. Ja, und dann heißen sie halt nicht mehr so, sondern so. Und dann geht die Scheiße von vorne los. Man sieht, unsere Maßnahmen wirken, meine Damen und Herren. Diese Messergeschichten oder was, das wirkt. Ja. Aber mir ist auch eins ganz wichtig. Wir schützen Menschen auch weiter vor Krieg und Terror. Das individuelle Recht auf Asyl. Nur halt nicht die Leute in Deutschland. Das ist halt, ihr müsst es endlich verstehen. Wir schützen die Leute vor Krieg und Terror. Nur für Deutschland haben wir da keine Handhabe. Weder an den Grenzen noch sonst wo. Wir können euch diese großen Betonpoller geben, damit die Leute nicht in euch reinrasen. Aber sonst sind uns die Hände gewunden. Tut uns leid. Wir warten auf die europäische Lösung. Viel Spaß noch. Aber die Betonpoller, die sind mittlerweile relativ klein. Also ich habe einen mit einer halben Tonne gesehen. Okay, es waren 12. Und auf jeden Fall, also die sind mittlerweile, die sind optisch besser geworden, finde ich. Also es sind nicht mehr so richtige Klötze, sondern man hat sich da jetzt richtige Mühe gegeben, das schöner zu machen. Aber ich meine, da kann man dann vielleicht noch einen Blumentopf oben reinmachen und dann sieht es schön aus. Oder wir haben uns mal angeschaut damals, was passiert, wenn ein LKW gegen so eine Sperre fährt. Das war ziemlich ernüchternd. Erinnert ihr euch noch? Das war so ein kurzes Video, wo sie gezeigt haben, dass der da mehr oder weniger einfach durchgefahren ist. Ja, da erinnere ich mich noch. Die haben aber dann hinterher andere entwickelt, die besser funktioniert haben. Die waren irgendwie zweibeinig oder sowas. Eine Art. Ja, vor allem können sie ja nicht überall die Sperren hinpacken. Also wie soll ich sagen, wenn du es richtig durchdenkst, ist es mega simpel, es zu umgehen. Aber ich möchte darüber lieber nicht laut nachdenken. Weil es ist mega simpel, das alles zu verhindern, wenn du deine Grenzen vernünftig kontrollierst und Gesetze einhältst, nennt sie. Aber das ist nur ein Tipp von mir. Jetzt kommt ja wieder damit, ey. Wir stehen für Ordnung und Humanität. Mit dem Sicherheitspaket, meine Damen und Herren, haben Sie heute die Gelegenheit, die innere Sicherheit in unserem Land massiv zu stärken. Ganz herzlich. Bestellen Sie jetzt. Dann kriegen Sie bis morgen noch einen Zensurparagrafen dazu. Boah. Selbstbeweihräucherung, das haben die echt gelernt. Das war das einzige Fach in der Politikerschule, ey. Wir sind so geil. Guckt euch mal unser Sicherheitspaket an. Außerdem kann die Nancy gar nicht hart arbeiten. Ich sehe da nirgendwo ein Haarbüschel, der wegen Stress rausgefallen ist. Das glaube ich ja nicht. Sorry. Ich bin am Freitag eine Stunde hin, eine Stunde zurückgefahren mit dem Regionalexpress. Und ich habe weder Ordnung noch Sicherheit gesehen, Nancy. Und vom Gefühl her schon gar nicht. Aber red du nur. Ich meine, ja. Du fährst halt nicht Regionalexpress. Du hast eine gepanzerte Limo und wohnst irgendwo im Schönen, ne? Fuck, Elfenbeinturm, ey. Genau, oder wie der Kingsburn sagt, verhaltet euch einfach nicht haram, dann passiert euch auch nichts. Das Gefühl habe ich auch, dass wir mehr und mehr in diese Richtung rutschen, wo wir halt einfach die Regeln akzeptieren, die die neuen Herren aufstellen. Oder wir nehmen sie ein, wir konvertieren und dann sind wir viel mehr und dann könnten wir versuchen, nein. Die Leute haben auch in Afghanistan gesagt, dass da jetzt Ordnung herrscht. Du meinst, wie damals die FDP, wie die Studenten in die FDP eintreten wollten, um die FDP zu übernehmen oder was? Oh Gott, davon kriege ich Kopfschmerzen. Nancy, danke für deine tolle Rede. Ich habe dein Pinky-Pinky angeguckt. Du bist, danke. Wir könnten versuchen zu lancieren, dass du der Mehdi bist und dann versuchen, die große Moschee in Mekka mit Waffengewalt einzunehmen. Das hat 1979 nicht so gut geklappt, aber diesmal wissen wir ja, was die für Fehler gemacht haben. Ja, und wie gesagt, die CDU, deren super Idee war, warum haben wir keine IP-Sicherung? Helge? Ja, richtig. Ich glaube, der war nicht dabei, oder? Oh. Das war Innenpolitik, aber... Da haben die nicht ihr bestes Geschütz rausgeholt. Mhm. Aber die sehen alle so nichtssagend aus. Und den Konstantin, da könnte ich schon, kriege ich schon, oh, coole. Und noch zwei Konstantins, das ist zu viel. Oh, ja, nee. Er war eigentlich nicht schlecht, coole, aber er war auch nicht gut. Also. So wie die FDP. Könnte man so sehen, ja. Aber es gibt ja jetzt aus Hessen ein neues Begehren, die Parteispitze doch nochmal von der Basis zwingen zu lassen, vielleicht doch aufzuhören mit dem Unsinn. Ich bin gespannt. Ja, aber es kann eigentlich nichts werden. Also mir haben das auch viele Leute schon zugeschickt, also auch aus meinem Netzwerk so. Ich werde da wahrscheinlich auch nochmal meinen Brief fertig machen, aber ich verspreche mir eigentlich nicht viel davon, weil im Endeffekt du kannst die Leute ja im Bundestag zu nichts zwingen, also naja. Das freie Mandat halt eben. Ja gut, aber man könnte sie dann von den Parteipositionen entfernen. Denke ich. Wenn du so eine Art internes Misstrauensvotum gegen den Vorsitzenden willst, bei einer Partei doch wohl auch geben. Hallo? Ja, was? Ich alleine? Ich musste gerade nur an eine Kartoffelkanone denken. Man kann mit einer Kartoffel also eine richtige Kanone draus bauen. Da war ich gerade irgendwie dabei. Das geht. Tut mir leid. Also die ist auch richtig gefährlich. Damit kann man sogar tatsächlich... Also es ist, baut keine Kartoffelkanonen. Ja, hier Armin Laschet wurde an der Grenze angehalten. Er ist ja jetzt, glaube ich, Europapolitiker und wird wahrscheinlich immer mit seiner Limo nach Brüssel düsen. Und da haben sie die Limo einfach mal angehalten an der Grenze. Nee, der ist ja noch im Bundestag, aber der wohnt ja da in der Grenzregion. Ja, okay. Ja, auf jeden Fall ist er mal rübergefahren und ist dann kontrolliert worden. Und hat dann rumgemeckert offensichtlich. Als Symbolpolitik, keine Dauerlösung, sowas. Und die Polizei weist die Kritik zurück. Mit dem Hinweis darauf, dass ja schließlich einiges an Straftätern gefunden wurden und unerlaubte Einreise verhindert wurde. Insofern hat der Laschet da, ich weiß nicht, wie kommt das, dass einer über die Grenze fährt, wird kontrolliert und dann macht er einen Lauten. Was soll das? Warum hat er sich da wieder zusetzt? Er soll aufgehalten wurde und drüber durfte, meine Güte. Aber Armin ist doch eh einer aus der Fraktion, ihr Kinderlein kommt, also. Ja, aber so ein Meckern, das finde ich wirklich unangebracht, ne, eigentlich. So wirklich nichtig. Meine Güte, wurde kontrolliert, dass du seinen Ausweis nicht beigehabt oder hast. Ich finde es das gut, dass sie den kontrollieren, warum nicht? Das ist gut, klar. Zeigt doch auch, dass nicht irgendwie geprofiled wird. Genau. Wird halt dann mal ja, statistisch jeder Siebte rausgezogen. Warum nicht? Ging vielleicht nicht wegen der getönten Scheiben. Ja, und getönte Scheiben sind dann ja auch vielleicht ein Grund zu gucken, wer sitzt denn da drin. Ja, finde ich völlig in Ordnung. Ja, Pro Asyl rühmt sich damit, dass sie vom Europäischen Menschengerichtshof gewonnen haben. Und sie sagen, Deutschland hätte in dem Fall mögliche Menschenrechtsverletzungen überprüft und Zugang zum rechtsstaatlichen Asylverfahren gewährleisten müssen. Und sie sagen, H.T. floh vor dem Krieg in Syrien nach Europa, welcher Krieg da auch immer sein soll, und beantragte 2018 Asyl in Griechenland. Doch weil dort die Kettenabschiebung über die Türkei nach Syrien drohte, floh er weiter nach Deutschland. Man flieht nicht aus Griechenland. Man reist aus Griechenland oder man migriert, aber man flieht nicht, weil dort keine direkte Bedrohung herrscht. Und eine Abschiebung kann dir immer drohen, wenn du einen Asylantrag gestellt hast. Ist nun mal Teil des Spiels, so wie ich beim Lotto spielen auch jedes Mal auf den Schein gucke und sage, ja, warum habe ich das Geld eigentlich ausgegeben? Ist nun mal so. Bei seiner Einreise griff ihn die Bundespolizei auf und schob ihn wenige Stunden später direkt nach Griechenland ab, ohne seinen Asylantrag zu berücksichtigen. Ja, aber der hat doch in Griechenland schon eingestellt, Dublin und so. Hätte ich jetzt auch gedacht, ja. Wie kann denn der Europäische Gerichtshof die Dublin-Vorschriften nicht kennen? Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte entschied heute, dass Deutschland gegen Artikel 3 der Menschenrechtskonvention verstoßen hat. Ja, das ist das mit den europäischen Ländern, dann müssen die 20 Asylanträge beantragen und bearbeiten oder was? Artikel 3 ist aber nicht der, in dem steht, dass das Ansiedeln von fremden Völkern gegen das Völkerrecht, ach nee, das war das Völkerrecht, nicht das Menschenrecht. Stimmt, Entschuldigung. Ja, wir können ja mal gucken, was das sein soll. Das ist Artikel 3, ja. Ja, Asyl oder so wahrscheinlich. Verbot der Folter. Okay. Jeder Mensch hat das Recht auf körperliche und geistige Unversehrtheit. Verstehe ich nicht. Die wollten den weder umbringen, noch wahnsinnig machen. Es ist, ja, die europäischen Organe sind fest in der Hand der Leute, die dieses Ventil nicht schließen wollen. Davon können wir ausgehen. Das gesamte Europakonstrukt ist im Endeffekt eine Art WEF-Konstrukt aus meiner Sicht momentan. Da sind nur die Versager, die wirklich für Lobbyisten alles machen, die wir hier nicht mehr wollten in den nationalen Parlamenten. Die versagern jetzt darum. Und ja, es ist ein einziger Lobbypuff, die EU. Ja, und hier mal zum Thema Frauen tun sowas ja nicht. Es sind ja nur die toxischen Männer und das hat auch nichts mit dem Glauben zu tun. Aus Le Parisien, automatisch übersetzt, in Mulhouse. Eine Frau, die verdächtig wurde, ihrer Tochter die Kehle durchgeschnitten zu haben, wurde unter Zwang ins Krankenhaus eingeliefert. Frau, die Mutter ist als sehr muslimisch, islamisch, sehr fromm bekannt. Und die Behörden haben Kenntnis erlangt, weil islamische Bestattungsunternehmer sie angerufen haben und gesagt haben, hallo, hier ist eine Frau, die hat keinen Totenschein für ihre Tochter, die möchte sie aber trotzdem begraben lassen. Und ist die Polizei mal dahin gefahren und hat gesehen, dass die mehrere Wunden durch Klingenwaffen erfahren hat und dass man praktisch versucht hat, den Kopf dieser jungen Frau abzutrennen mit einem Keramikmesser. Mit großer Wahrscheinlichkeit, dass man bei der Mutter gefunden hat. Ja. Toxische Männlichkeit, Patriarchat, wie es alles heißt. Obwohl natürlich werden sofort die Feministinnen sagen, ja, die Frau steht ja unter direktem Einfluss des Patriarchats. Und wenn man dann sagt, woher kommt dieses Patriarchat, denn dann laufen sie weg. Weil, ja. Ja gut, das in Deutschland nur noch kurze Messer gibt es nicht. Ganz kurze Messer. Ja, Frauen tun sowas nicht, wissen wir ja. Gibt's nicht, ist alles toxische Männlichkeit, wie hier in Spandau. Ja, genau, die Polizei Berlin Mitteilung der Woche, muss man fast schon sagen. Eigentlich haben wir ja jetzt fast jede Woche sowas dabei. Verletzte Personen nach Auseinandersetzung mit einer Gruppe Männer. Das ist übrigens nicht übersetzt irgendwie, das ist auf Deutsch. Spandau, Nummer 2116. Am gestrigen Abend bedrohte in Starken eine Gruppe Männer zunächst eine Frau und ihren Sohn, verletzte später zwei Personen und bedrohte danach noch einen weiteren Mann. Person ist aber wirklich unpersönlich, ne? Das Wort. Nach bisherigen Erkenntnissen stritt sich gegen 18 Uhr im Blasewitzer Ring zunächst eine 31-jährige Frau mit vier weiteren Frauen. Okay. Bei der Auseinandersetzung schlugen die vier Frauen auf die eine ein, bis diese zu Boden ging. Als der 16-jährige Sohn der 31-Jährigen zu schlichten versuchte, wurde er und seine Mutter von einer Männergruppe mittels einer Machete, Messern und Schlagstöcken bedroht. Was halt so passiert. Ne? Mutter und Sohn gelangen die Flucht. Macheten sind, glaube ich, Kunstgegenstände, ne? Die sind jetzt sicher in Ost-Berlin, oder was heißt das, denen gelangen die Flucht? Gegenüber, gegenüber den eintreffenden Polizeikräften lehnte die Angegriffene eine vorgeschlagene ärztliche Behandlung ab. Gegen 18.30 Uhr traf die Gruppe Männer, die sich vom ersten Tatort entfernt hatte, auf dem Blasewitzer Ring auf zwei 21 und 30 Jahre alte Männer und griff diesen unersichtlichen Grund an. Eine 40-jährige Frau, die schlichtend eingriff, erhielt dabei einen Faustschlag ins Gesicht und entfernte sich vom Tatort. Der 21-Jährige erlitt durch einen Schlag mit einer stumpfen Seite einer Axt eine Kopfverletzung und der 30-Jährige verletzte sich bei der gemeinsamen Flucht vor den Männern an der Hand. Hinzu alarmierte Rettungskräfte brachten beide Männer in Begleitung von Polizeikräften zur stationären Behandlung in ein Klinikum. Weitere Rettungskräfte behandelten die 40-Jährige ambulant am Ort. Gegen 19.30 Uhr traf der 33-jährige Bruder der 31-jährigen ebenfalls am. Also, verliere schon den Überblick hier irgendwie. Aber ja nicht voll ebenfalls am Blasewitzer Regen auf die Tätergruppe. Dabei bedrohte ein Mann aus der Gruppe den 33-jährigen mit einer Schusswaffe. Also, was habe ich jetzt? Den 31-jährigen, ihr Sohn, dann den Bruder, dann vier Frauen. Eine Männergruppe, eine Machete, Messer und Schlagstöcke. Personen, ich vergesse, ne, genau. Personen. Der 33-Jährige konnte zu einer Verwandten flüchten, die Verwandte kommt auch noch mit dazu, blieb unverletzt. Die Täter entkamen unbekannt vom Tatort. Das ist Berlin. Die weiteren Ermittlungen übernimmt das Fachkommissariat der Polizeidirektion 2 in Klammern Nord. Gewalthölle, aber sexy. Das ist so unser Motto in den nächsten 10 Jahren. Ja, dieses kriegst du beim IQ-Test vorgelegt. Musst du dir durchlesen und danach musst du aufschreiben, welche Personen hier beteiligt waren wahrscheinlich. Nicht so einfach. Dann schau mal los dann. Aber das Drehbuch hast schon mal fast da liegen. Ich meine, kannst du einen Abend füllen in den Film? Panik am Blasewitzer Ring. Steht aber hinterher keiner. Ich meine, warum? Warum sind die hier? Warum dulden wir das? Warum erklären wir nicht? Warum geht die Politik nicht hin und sagt hier diese Sachen mit euren Familien? Wo ihr gegeneinander losgeht mit Waffen etc. pp. Das ist in Zukunft einfach der Heimfahrtschein. Wir tolerieren das null. Ich meine, gegen rechts gibt es null Toleranz. Das hier ist auch Gewalt. Hier werden auch Leute verletzt. Warum gibt es da keine null Toleranz? Warum tolerieren wir das? Dass bestimmte Gruppen sich das immer wieder rausnehmen, mit Waffen in der Öffentlichkeit aufeinander loszugehen. Wo sind wir denn hier? Deutschland ist das nicht mehr. Und dann kamen alle Menschen vom Tatort auch noch, ne? Alle. Mich haben sie nachts irgendwann chloroformiert und irgendwo anders hingebracht, wo es genauso aussieht wie in Deutschland. Aber nichts mehr von dem, was Deutschland ausgemacht hat, ist da. Dafür sowas. Genau. Und dann kommen wir gleich vom Hölzchen aufs Stöckchen. Die Trusted Flagger-Geschichte, Respect, da hat ja die News letzte Woche zutage gefördert, dass der Chef von Respect praktisch ein Islamwissenschaftler ist, der in Kairo ausgebildet wurde, der bis vor kurzem noch eine Twitter-Header hatte, wo er und ein als extrem bekannter religiöser Lehrer, der durchaus auch die Hamas verteidigt, zu sehen war. Das hat er ja schnell weggemacht, als dann rauskam, dass er der Kopf von Respect ist. Und die Zara Riffler von News hat sich das alles noch mal ein bisschen näher angeguckt. Was ist das denn, dieses Respect? Was sind denn da für Leute außenrum? Da kommt zum Beispiel auch schon mal gleich vor, dass also der hat eigentlich sein ganzes Leben anscheinend nach seiner Ausbildung auf Staatskohle irgendwelche Sachen gemacht, wie zum Beispiel von 2021 bis 2023 bei der Fachstelle Prävention, also dasselbe wie Respect mit der Groß-Kleinschreibung, der gleiche dumme Witz. Und halt irgendwann hat das vielleicht nicht mehr so viel Geld abgeworfen, dann hat er Respect aufgemacht. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall arbeitet dieser Mann daran, unsere Redefreiheit einzuschränken, indem er Dinge einfach aus dem Internet nimmt und sie dann bei den Behörden anzeigt, weil er glaubt irgendwie, das würde gegen irgendwas verstoßen. Für das Zentrum gibt es vom Bund seit 2022 7,2 Millionen Euro Zuschuss, nämlich für das Demokratiezentrum Baden-Württemberg. Das ist die Fachstelle, das ist die Stelle, die Respekt oder Prävention zum Beispiel fördert, finanziell mit einem Etat, wie gesagt, von allein zuschussmäßig 7,2 Millionen aus Demokratie leben. Die Leiterin der Fachstelle für Prävention ist die türkischstämmige Soziologin Aygenur Aydin. Sie ist seit 5 Jahren aktiv bei der Organisation Junge Muslime engagiert für Demokratie. Neben ihr werden noch 3 Männer aufgelistet, die alle 3 der islamischen Ahmadiyya-Gemeinde angehören. Im Jahr 2022 hat die Jume zudem Workshops in der Eshan-Moschee der Ahmadiyya-Gemeinde in Mannheim veranstaltet. Brisant! Ahmadiyya ist eine ultrakonservative Gruppe, die von Experten als islamische Sekte eingeordnet wird. Dort herrscht strenge Geschlechtertrennung. Ältere Gemeindemitglieder arrangieren die Ehen für junge Frauen. Im Kontext der Gemeinde finden immer wieder Ehrenmorde statt. Ahmadiyya hat einen Oberhaupt, den Kalifen, und will ein weltumspannendes Kalifat und die Scharia-Würde über das deutsche Grundgesetz gestellt. Okay, die sind bei der Organisation UMED und die ist dann gleichzeitig noch die Leiterin der Fachstelle für Prävention. Zusammen mit 3 anderen Ahmadiyisten. Interessant. Ja. Im Jahr 2021 war Aygenur Aydin vom Demokratiezentrum zu Besuch bei der Gemeinschaftsschule Weil im Dorf. Dort machte sie für die 9. Klasse einen Workshop zum Thema Demokratie. In der Schule trug sie währenddessen vor der Klasse das Kopftuch. In 2024 organisierte sie ein Treffen zwischen muslimischen und christlichen Jugendlichen. Konkret junge katholische Pfadfinder besuchten die Fatih-Moschee des IGMG, die islamische Gemeinde Miligehusch, die wiederum der Verfassungsschutz Baden-Württemberg als größte und bedeutendste Organisation des legalistischen Islamismus in Deutschland betrachtet und sie beobachtet. Das ist die Frau, die die Extremismusprävention leitet. Die schleppt Pfadfinder in eine Moschee von einem Verein, der vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Und ich frage mich, warum steht hier nicht, dass die Muslime auch die Kirche von dem Ort besucht haben? Warum ist das immer so einseitig? Verstehe ich nicht. Komisch. Ja, ebenfalls ja, befindet sich. Also ich meine, es ist doch klar, dass die Pfadfinder müssen noch Toleranz lernen. Ne? Das wäre ja sonst, wäre das ja White Supremacy und so. Ne? Ebenfalls befindet sich im Demokratiezentrum Baden-Württemberg die Fachstelle FEX. Extremismusfinanzierung. Distanzierung. Extremismusfinanzierung, großartig. Und auch sie wird vom Bundesfamilienministerium durch das Programm Demokratieleben gefördert, seit 2022 mit 314.644 Euro. Die Abteilungsleiterin der FEX ist seit März 2023 eine Frau mit türkischer Herkunft, Deria Şahan. Deria Şahan war früher eine Funktionärin bei der politisch-islamischen DİTİB. Der Islamverein untersteht der türkischen Religionsbehörde Diyanet, die wiederum direkt dem türkischen Präsidenten untersteht. Das sind die Leute, die bei uns Islamismusprävention machen und dafür Millionen kriegen. Die waren vorher beim DTIP und sind Mitglieder in einer strengen islamistischen Sekte. Die Unterwanderung scheint mir ein bisschen weiter fortgeschritten zu sein, als wir uns das in unseren kühnsten Träumen haben vorstellen können. Ihr Ehemann ist Landeskoordinator der DTIP in DTIP Baden in Karlsruhe. Er hat zum Beispiel zu einer Veranstaltung in Pforzheim eingeladen. Dazu war der Gast Mohammed Mata. Der Imam wird von Sicherheitsbehörden dem Umfeld der islamistischen Muslimbruderschaft zugerechnet. Potato, potato, potito. Tomato, tomato. Ja, ne? Oh, Mako. Könnt ihr euch überlegen, was das für Strukturen sind, die da eure Tweets beobachten oder eure Meinungsäußerungen? Wo sind wir hier eigentlich? Frage ich zum wiederholten Mal an diesen. In Absurdistan. Diese Leute gehören sofort von jeglicher Staatskohle abgeschnitten, überprüft und dann können sie ihre Vereine entweder zumachen oder halt selber finanzieren, wie das jeder Verein tut, der nicht eine Pseudo-NGO ist. Genau, das wäre das Mindeste und außerdem muss jedem, der da bisher für getrommelt hat, für solche Trusted Flagger und diesen ganzen Bullshit und sich irgendwie gedacht hat, dass das eine gute Idee ist, dem müsste jetzt klar sein, dass das halt kein Bug ist, sondern ein Feature. Und dass es das einfach nicht gibt. Es gibt nicht irgendwelche Leute, die das objektiv irgendwie festlegen, ohne Eigennutz oder so, ohne eine eigene Agenda. Das gibt es einfach nicht. Und deswegen hat das einfach nicht zu passieren. Chris hat vollkommen recht. Das Ding ist, es ist auch vollkommen egal, in welchem Land du das machst. Das Ergebnis ist immer dasselbe von solchen Programmen. Also es ist vollkommen unabhängig, auf welchem Kontinent, in welchem Land du das machst. Es kommt immer dieselbe Scheiße bei rum. Selbst in autokratischen Staaten. Also ja. Genau, und diese ganze Trusted-Flagger-Geschichte war ja auch nochmal Thema jetzt vergangene Woche im Bundestag. Die AfD hat das nochmal thematisiert. Und das war, glaube ich, am Freitag, wo die ja immer schon nachmittags irgendwie Feierabend machen und alle keinen Bock mehr haben. Und die meisten Reden wurden jetzt zu Protokoll gegeben. Ja, dann wäre quasi die Frage, wollt ihr einen von diesen Leuten hier hören? Oder soll ich nur erzählen? Der heißt Mordhorst, voll geil. Ja. Ich weiß nicht. Ja, aber der ist null erträglich. Nein, bitte nicht den Mordhorst. Doch, der ist unerträglich. Einen Kubiki würde ich gern mal wieder sehen, aber ich habe den auch schon oft gesehen. Also. Ja, das ist ja immer nur die Einleitung und der Abschluss als Bundestagspräsident. Ach, der hat nichts dazu gesagt. Das wäre doch eigentlich mal eine Sache gewesen, wo man wieder einen von seinen. Er wurde aber erwähnt von Herrn Brandner in seiner Rede. Komm, wir nehmen die Frau, die das so nett lächelt. Ja, die war nicht am unwichtigsten von allen. Ja, das, aber dafür kannst du gut lächeln. So wie oh Gott, das hört ja gar nicht mehr auf. Was seid ihr für Frauenhassende? Und der andere, der hat voll die langen Haare. Also, das wäre mir zu viel Arbeit. Also, lieber kurz rasieren. Der Impf da oder was? Ja, der Tobias B. aus Bachery. Nein, aus Bündnis 90. Oh Gott. Grün will ich nein. Ich würde dich nicht hören wollen. Das der Brandner eigentlich... Stefan sieht gut dann erzähl aus. Erzähl nur, was war denn da? Ja, also ja, entweder wir gucken den Grünen oder wir gucken den von der FDP, würde ich sagen. Ansonsten kann ich auch gerne einfach nur erzählen, was. Ja, komm, dann mal die Grünen. Dann werde ich ein bisschen triggern. Auch die Grünen, genau, ein bisschen triggern. Triggerwarnung. Impitz. Oh, Männbann ist wirklich das Unterirdischste, was Männer sich antun können. Das ist der größte, den ich je gesehen habe. Also. Ich nehme ihn einfach schon jetzt überhaupt. Er muss nicht mal einen Mund aufmachen und er ist bei mir schon auf der Liste von aber Leuten. Ja, ich bin oberflächlich. Ich bin alt, ich darf oberflächlich sein. Meine Lebensweisheit sagt mir, du hast noch nie einen Menschen mit Männerdutt getroffen, der irgendwas Relevantes beigetragen hat. Da könnt ihr nochmal raten, so was werden seine Argumente sein. Also es geht darum, dass diese Trusted Flagger-Sache eine schlechte Idee ist. Ja, das ganz normale. Nee, aber Grundsätze bedrohen doch die Demokratie. Nein, er wird abhitlern gegen irgendwelche Leute, die tatsächlich wichtig für die Gesellschaft sind und die beschuldigen, dass sie dumm sind. Und dann sich hinstellen und sagen, ich bin grün, ich liebe die Natur, bla bla bla. Der wird sagen, die AfD ist viel schlimmer als alles, was sonst irgendwie. Ja, genau. Das ist viel gefährlicher. Klima. Denk mal an den Artikel, den wir gerade gesehen haben. Ja. Nur was gebe ich euch als Tipp? Was, der hat einen Artikel? Nee, eben gerade der Artikel, den wir hatten. Oh, dass es da rechtsextreme Verschwörungstheorien gibt, dass da irgendwie Muslimbruderschaft mit drin steckt und dass das alles ganz schlimm Fake News ist. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Bei der ganzen Debatte, also Herr Brandner hat jetzt ja gerade den letzten Achtung Reichelt-Text hier vorgelesen, nicht besonders gelungen, aber immerhin gut rezipiert. Aber es klingelt so ein bisschen einem Horst Seehofer mit "Die Grünen sind an allem schuld" im Ohr. Und Sie auch! Schon ein bisschen gewohnt, aber besonders inhaltlich fundiert wird es dadurch halt leider nicht. Und ich glaube, ich habe mir dann überlegt, die Kollegin hat das ja gerade gesagt. Wir haben das im Januar und im März hier besprochen. Wie kommt das denn, dass Sie jetzt so late to the party sind? Also haben Sie da jetzt irgendwie auszusehen, ein paar Monate zu spät die Gesetzestexte durchgelesen? Oder ist es bei Ihnen irgendwo in der Diskussion hängen geblieben? Und dann Arroganz gepaart mit nichts Besonderes bieten. Das ist die allerschlimmste Kombination von allen. Die halten sich alle für die tollste Blume im Garten Gottes. Dabei sind sie eine stinknormales Gänseblümchen, was da rumsteht, was nichts Besonderes beigetragen oder beizutragen hat. Aber sie stellen sich dahin und reden wie Graf Koks über andere Leute. Es ist so fucking unsympathisch. Ja. Es ist einfach so eine Art Menschenschlag, wo du dir denkst so, Man-Bun. Ich hab, I got marbles in my head and you pulling them out, I get stupid if I listen to you. Like that. Also so fühle ich mich da. Also ich weiß, ich kann es nicht gut übersetzen, aber es erfüllt, beim ersten Mal angucken, ich verliere die Murmeln bei ihm. Beim ersten Mal angucken habe ich so geguckt, wie der Schriftführer hier von uns aus gesehen, oben rechts. So habe ich geguckt. Der sieht geil, der ist geil. Ja. Da fliegt mir gerade das Kinn, ne? Das ist auch so, ne? Also diese Leute haben nichts auf dem Schirm. Normalerweise sollten sie jetzt alle zu Kreuze kriechen und sagen, ja, okay, jetzt haben wir es verstanden. Das würde mich, da würde ich denken, so, ja, okay, da ist noch eine Restmöglichkeit, dass man mit euch noch irgendwie hier vernünftig Politik machen kann. Wenn man jetzt sagen würde, ja, okay, wir sehen das jetzt ein, dass sowas hier die logische Konsequenz ist aus unserem Handeln, irgendwelche Leute von der Kairoer Muslimbruderschaft Universität mit Verbindungen überall hin, bestens vernetzt in islamistischen Kreisen. Also, und in die Grünen rein. Ja, und dass wir das auf allen Ebenen in unserer grünen Führung irgendwie diese Leute bekräftigt haben, da sehen wir es jetzt ein, dass wir das jetzt nicht mehr machen sollten. Das wäre sinnvoll. Aber uns hinzustellen und zu sagen, ja, das ist ja komisch, hier wird ja gesagt, die Grünen sind an allem schuld. Ja, komisch, dass ihr das alles an allen Ecken und Enden fördert und es nicht wahrhaben wollt. Adolf, die bombardieren uns. Die sagen, wir sind an allem schuld. Habe ich ja gerade gesagt, erinnert mich doch sehr an, und ich dachte immer an NIUS, weil ich dachte immer, das ist ihre Haus- und Hof-Berichterstattung, aber ich bin ernsthaft enttäuscht. Es ist ja andersrum. Sie schreiben ja ihre Anträge offensichtlich bei Julian Reichelt. Tobias, sorry. Beste Werbung für den Reichelt, ne? Ich meine, Gegenprobe. Es ist erbärmlich. Du merkst halt voll, dass er so mit Medienkritik herkommt und irgendwie so als Publikum applaudieren möchte und er gerade nichts zur Sachfrage selber im Parlament beizutragen hat, sondern das wortwörtlich ein Beitrag für die vorpolitische Hoforganisation ist und er wirklich gar nichts beizutragen hat. Aber er ist jung und sieht dynamisch aus. Er hat ein grünes Hemd und trägt keine Krawatte. Als ob die sich das ausgedacht hätten, die Zarriffler und so. Als ob sie sich das ausgedacht hätten. Vergleich doch mal das Volumen an Positionen der konservativen Seite, die irgendwie in Medien genauso drinstehen, mit dem Volumen an rot-grünen Positionen in den Medien. Wie oft werden die denn wieder gekaut? und vor allem auch noch als Fakt und als unausweichlich. Der Klimawandel wird uns alle töten. Kann ich jeden Tag im öffentlich-rechtlichen Rundfunk lesen oder sehen, wenn ich das will. Mich tötet er jetzt sogar schon ein bisschen. Ja, also man so kann sich ja hier eine medienkritische Frage stellen, aber diese medienkritische Frage lautet, warum machen das nur die von News? Warum ist es nicht in jeder Zeitung? Warum ist es nicht in jedem Fernsehsender? Das ist die medienkritische Frage, die du dich mal stellen solltest, weil diese Dinge, die sie da geschrieben haben, die sind eklatant auffällig. Das ist ja nichts, was denen irgendwie eingefallen ist. Zum Himmel. Das ist ja keine Fanfiction oder so. Also, ich hätte mir da ein bisschen mehr erhofft, aber kleiner Tipp, Julian Reichelt und das von ihm gegründete Portal, also ne, das sind Leute, die sind für Bild zu schmuddelig und unseriös gewesen. Ich glaube nicht, dass das eine gute Grundlage ist, um Anträge hier in den Deutschen Bundestag zu bringen. Wenn wir so weit zurückgehen wollen, was ist eigentlich mit deiner Pädopartei, Tobias, wenn du so kommst? Gegenfrage. Genau. Warum bist du in der Pädopartei? Naja, das heißt aber ja auch schon, Achtung Reichelt, also Achtung, da muss man nochmal sehr genau hingucken, wie die Sachen geframed werden, wie die Sachen aus dem Kontext genommen werden. Und ich möchte das an der Stelle nochmal einmal kurz klarstellen, diese vertrauenswürdigen Ja, du hast ja jetzt Zeit, dann erklär doch mal, was da jetzt geframed wird und aus dem Kontext gezogen wird. Ich meine, da kommt halt echt mit einer Medienkritik an, das ist halt, ich keine Ahnung, also Tobias Wortig, der Klimawandel-Argument ist das. Hallo, ich bin von den Guten, die anderen sind die Bösen. Ja. Und der Reichelt wow, ist der toller Beitrag, Tobi, hast du gut gemacht. Oh ja. Hinweisgeber, die machen gar nichts so Besonderes. Das ist gerade auch schon ausführlich erklärt worden. Aber ich möchte noch mal kurz sagen, warum die Europäische Union sich überhaupt auf den Weg gemacht hat, hier an der Stelle, an der Plattformregulierung noch mal anzusetzen. Weil die Frage von... Ja, mit ist gerade erklärt worden, hat er sich übrigens auf die CDU-Rede bezogen, auf die Dame, die ich nicht vorspielen wollte. Und da muss man halt auch wieder sagen, die halt komplett unnütz ist. Die hat sich darüber beklagt, dass irgendwelche Leute sich darüber aufgeregt haben, dass sie irgendwie nominiert wurde als Bundestagskandidatin mit dem Namen da Silva irgendwas oder so, Carlos, irgendwie so einen spanisch klingenden Namen. Als ob das irgendwie relevant wäre für diese scheiß Debatte. Also das habe ich mir auch schon mehr gedacht. So, ja, super, tolle Opposition, sehr sinnvoll. Weil das ist genau das Problem, was wir gerade haben. Irgendwelche Islamisten sind jetzt hier irgendwie schon dran an der Stelle. Also es ist nicht so potenziell, dass das irgendwann mal passieren könnte, sondern der GAU ist schon eingetreten und dieser verdammte Kern schmilzt schon und du stehst daneben und sagst, ja, aber zu mir sind die Leute auch mal gemein gewesen. Ja, und vor allem halt auch das EU-Gesabbel. Ich kann es gar nicht hören. Govern me harder, Daddy. Even my government got a government. Oh, yes. Authority. Also ich, keine Ahnung. Es ist einfach erbärmlich. Also und die EU, man täte gut daran, wenn man sie einfach ignorieren würde, weil im Element ist es einfach nur deutsche Softpower, größtenteils, wenn man halt viel zahlt. Und die Franzosen versuchen so die Deutschen so ein bisschen unter Kontrolle zu halten. Also und Tobi, EU, nee, kannst du nach Hause gehen, sorry, kann man ignorieren. Ich finde, der Ulius Jui hat einen guten Vorschlag gemacht. Man sollte wie beim römischen Kaiser auf dem Triumphwagen beim Kubicki ständig jemand neben ihn stellen, der ihm ins Ohr flüstert, du bist mit dem in einer Regierung. Du bist mit dem in einer Regierung. Ja. Hasskriminalität, Terrorverherrlichung, das ist ein Problem online, das wir schon länger kennen. Das auch alle Fraktionen hier im Deutschen Bundestag in unterschiedlichen Formen immer wieder ansprechen und problematisieren. Und ein anderes Problem ist, dass die Community Guidelines, also die Spielregeln, die die Plattformbetreibenden für ihre Plattformen gegeben haben, oft extrem willkürlich und nur selektiv ausgelegt wurden. Und deswegen hat man gesagt, man darf Meinungen sagen, die nicht der Grünen entsprechen. Das ist sein Problem. Man darf eine Meinung vortragen, die nicht den Grünen entsprechen. Und das sollte verboten werden, weil die haben keine Argumente. Die haben einfach nur ein bisschen Hype, freuen sich jetzt und wollen den Meinungskorridor einschränken per Regeln und per Gesetz, weil sie glauben, dass sie jetzt an der Mehrheit dranbleiben können und damit alles reißen können. Also es ist erbärmlicher geht's gar nicht. Es ist so, gib mir jetzt ein Gesetz. Meine Meinung war einmal gut angesehen. Ich hatte einen Run, weil wir vorpolitisch was gemacht haben mit der Kreta und jetzt möchte ich aber, dass ihr das ins Gesetz meißelt und zwar so richtig hart. Wir sind die Grünen. Geile Partei. Ja, die ist ja sogar noch vorbei haben eigentlich, ne, am Gesetz. Weil darauf läuft es ja im Endeffekt hinaus und diesen Vorwurf, dass die Guidelines da irgendwie selektiv wären. Ja, eure tolle Rechtsprechung zu euren ganzen Äußerungsdingen ist auch selektiv as fuck. Also du kannst mir das nicht erzählen, dass da irgendwie ein roter Faden da drin ist. Ich gucke es mir seit 20 Jahren irgendwie an und es gibt es einfach nicht. Es ist egal, ob das jetzt unser super toller hier Blasphemie-Paragraph ist oder Beleidigungen und diese ganzen Sachen. Das ist alles selektiv ohne Ende. Da wird immer nur sich die Leute angeguckt oder irgendwie angeguckt, was der Richter da gerade irgendwie meint oder so. Chris? Ja. Das ist der Verfassungsschutz. Mensch. Meine Verbindung ist schlecht, oder? Bist du noch da? Ja. Ist das Stream raus? Ist das Stream noch an? Ich weiß es nicht. Also oh, jetzt hitle ich einmal ab und der Stream hört genau auf. Ja, das nee. Danke, liebe. Ja. Wer momentan auch sieht es eigentlich für mich noch. Gute Verbindung, hört er mich nicht mehr? Ja, da bist du wieder, jetzt bist du wieder da. Okay, also ich habe euch die ganze Zeit gehört auf jeden Fall und dadurch die Leute auch, weil die Lost läuft ja über mich. Aber ich habe gesehen, dass ich rot war irgendwie. Also in dem. Du warst kurz so rumgeleckt, das. Und ich meine, er redet hier von selektiver Auslegung der Gesetze. Was genau verbesserst du an selektiver Auslegung, wenn deine Trusted Flagger alle aus einem Stall kommen? Und der halt irgendwie nach Orient-Gewürzen riecht. Was genau, glaubst du, wird dann besser mit selektiver Auslegung? Warum gebe ich überhaupt Extremisten so eine Macht in die Hand, Tobias? Darauf gehst du irgendwie nicht ein. Den Digital Services Act, den wir mit dem Digitale Dienstegesetz in nationales Recht umsetzen, der hier ansetzt und klar macht, wie Plattformen der Verantwortung gerecht werden, die sie gegenüber dem Betrieb bzw. ihren Plattformen auch haben. So, ich werde Leute wie dich aus der Gesellschaft verächten lassen, Tobi. Tobi, sorry, es geht um die Meinungsfreiheit. Tyrannei fängt damit an, dass man Worte verbietet. Ihr habt dermaßen Scheiße gebaut, dass ohne Spaß. Ich muss da echt aufpassen, wenn ich mir sowas anhöre. Kein Wort ist illegal, Tobi. Irgendwann wirst du es auch begreifen. Dafür sorge ich, glaub mir. Gerade schon erklärt, diese Trusted Flagger, das wird schon lange benutzt. Die Plattformen haben das bisher freiwillig gemacht. Also ist es erstmal gut, dass... Ja, die haben das freiwillig gemacht und das hat auch super funktioniert. Ne? Das war zum Beispiel bei Twitter, dass man Leute nicht misgendern darf oder so. Diese Geschichten. Aber das ist überhaupt nicht willkürlich, ne? Ein bisschen. Und diese Leute, die da eingesetzt wurden, wie hier irgendwie Frau Sarkisien, ihre komische Gruppierung da und so, das war auch alles über jeden Zweifel haben, ja. Ja, oder als unsere Feministin in der deutschen Twitter-Bude irgendwie. Wobei ich die Anita mehr respektiere wie den Tobi, also um Längen. Also, sorry. Stelle Transparenz geschaffen wird. Es wird verrechtlich. Die Trusted Flagger haben nicht nur ein Anrecht, dass ihre Meldungen behandelt werden, darauf reagiert wird, sondern sie müssen auch Berichte veröffentlichen und entsprechend kann dann jeder einsehen, was eigentlich warum hier übermittelt wurde. Herr Kollege Bach, erlauben Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Brandner. Bitte, sonst macht er eine Kurzintervention. Das jetzt tun Sie es mir schwer, weil ich habe mir eigentlich zum Geburtstag nicht noch mehr Redezeit für solchen Quatsch gewünscht. Lucky you, genau. Hat die Kindergartengruppe wenigstens heute Morgen mit dir mit Kuchen gefrühstückt? Alles Gute zum Geburtstag. Alles Gute, Tobi. Der Tobi ist in der Pilzgruppe. Ja, genau. Bitte den Kuchen zur Pilzgruppe bringen. Bitte keine Smarties auf den Muffin. Da ist zu viel Schokolade drin. Also. Trusted Flagger, vertrauenswürdige Hinweisgeber, das ist erstmal nichts anderes, als wenn Sie in einem Mail-Account eine E-Mail mit so einem roten Fähnchen markieren und dann wissen Sie, das hat eine besonders hohe Priorität. Das sollte ich mir unbedingt angucken. Wenn ich damit noch lange warte, dann ist es vielleicht nicht so gut. Ich schaue es mir dann an, also die Plattformen in dem Fall schauen es sich an und bewerten das. Ob das dann strafrechtlich relevant ist, entscheiden weiterhin Gerichte. Ja komm, es gibt Nicht-Juristen, die machen Hinweise an andere Nicht-Juristen, dann bei Twitter oder sonst wem. Und die entscheiden dann juristisch, was richtig ist. Der leck mich an den Tisch. Ne, nee, er hat ja, ja gerade gesagt, am Ende müssen das Gerichte entscheiden. Ja. Schön, dass wir uns die Gerichte mit noch mehr Bullshit irgendwie binden. Die Gerichte entscheiden nur, wenn einer dagegen klagt. So, sie löschen erstmal. Ja, und das ist ja auch noch dieses Ding, er sagt es ja schon selber, das muss jetzt schnell gehen oder so. Ja, zum Beispiel, wenn gerade irgendwie eine Wahl ansteht oder so und irgendwann euer Narrativ in Gefahr ist, dann lieber bis nach der Wahl das Narrativ dann. Bis nach dem Gerichtsprozess dann auch schieben, so ungefähr. Ob es mit den Community Guidelines übereinstimmt, entscheiden weiterhin die Plattformen. Wenn sie sich entscheiden, nein, das ist nicht, und das ist eben das Neue auch, dann gibt es ein Anrecht darauf, dass ich als Postender zum Beispiel eine Information darüber erhalte, also informiert werde. Also Shadowbans sind nicht weiter erlaubt. Und dann kann ich natürlich darauf auch reagieren und Einspruch erheben. So weit, so unglaublich unspektakulär. Dass Sie jetzt versuchen, daraus ein Politikum zu machen, ist, wie gesagt, vielleicht jetzt der Punkt nichts erwartet, trotzdem enttäuscht worden. Aber nichtsdestotrotz, es hat am Ende eine wichtige Funktion nochmal, die ich herausheben möchte, weil Sie BNetzA und Digital Services Coordinator durcheinander gebracht haben. Und das möchte ich Ihnen tatsächlich zugestehen, dadurch, dass Klaus Müller. Ja, und da geht es nämlich darum, dass der eigentlich unabhängig sein soll. Das ist ja auch dieses Ding. Diese Netzagentur ist ja weisungsgebunden. Und der Digital Service Coordinator nach diesem DSA soll es eigentlich nicht sein. Aber der grüne Herr erklärt uns, warum das kein Problem ist. Der hat bestimmt 1984 gelesen und dachte sich so, ja, ich bin der große Bruder. Müller gerade auch den Digital Services Coordinator interimsmäßig übernommen hat, kann man da schon mal auch in Verwirrung geraten. Aber in dieser Funktion ist er eben nicht weisungsgebunden. Der Digital Services Coordinator entsteht in einer besonderen Unabhängigkeit. Wie bitte? Habt ihr es? In der Funktion ist er natürlich nicht weisungsgebunden, obwohl das normalerweise natürlich ist. Macht Sinn, oder? Jo. Wahnsinn. Na doch, ich merke schon, was Sie als Totalitäres da so reinschwallen. Ich kann Sie aber beruhigen, das, was Sie vielleicht manchmal erträumen, das wird auch mit dem Digital Services Coordinator nur weil ich nicht Blut an meinen Fingern habe, heißt gesagt, es nicht, dass ich der Mörder bin. Die Plattformen zu unterstützen, dass Sie Ihrer Aufgabe auch gerecht werden. Deswegen Ruhe bewahren, wir können alle in Ruhe ins Wochenende starten. Weder der Wirtschaftsminister noch die Bundesnetzagentur noch irgendjemand sonst möchte alle ihre Kommentare lesen. Die Plattformen müssen das. Die müssen gucken, ob die nicht vielleicht doch strafrechtlich relevant sind. Aber wie gesagt, diese Kommentare löschen, zensieren staatlich oder sonst was, das möchte niemand. Vielen Dank, Herr Kollege Birchner. Jetzt haben wir den Salat. Der Kollege Brandner hat Gelegenheit für eine kurze Intervention. Ja, aber das ist schon auch ziemlich ätzend vom Kubicki. Also das hat auch mit Bundestag eigentlich nichts zu tun. Ja, die tornten sich da so ein bisschen. Brandner hat ihn auch getorntet. Also er hat irgendwie gemeint, Kubicki, ja, der, weil er hat ja auch einen Artikel geschrieben, wo er das kritisiert hat und Brandner hat ihm halt vorgeworfen, dass er dann aber dann hinterher doch wieder nicht so abstimmt und so. Es wurde gerade von der Kollegin Storch schon hervorgehoben, dass man wirklich erschreckt ist, wie sie gar nicht merken, was in Deutschland los ist. Ich glaube, der Kollege Westerwelle hat es vor einigen Jahren mal ausgedrückt, dass die Freiheit die in Deutschland scheibchenweise inszenieren das doch. Und hier ist wieder ein Scheibchen abgeschnitten worden, was die Meinungsfreiheit angeht. Sie bringen ihr grünes Spitzenpersonal über das Umweltministerium, über das Wirtschaftsministerium und die Bundesnetzagentur bis hier in den Bundestag und regieren von oben bis unten durch, zensieren von oben bis unten durch. Aber das war nicht der Grund, warum ich mich gemeldet habe. Der Grund war einfach, ich wollte ein bisschen ihr Wissen weiten. Das, denke ich mal, ist nicht weiter schwierig, das da hinzubekommen. Sie haben ja die Frage aufgeworfen, warum wir das erst jetzt debattieren, obwohl das ja schon vor einigen Monaten eine Rolle spielte. Ist Ihnen möglicherweise bei Ihren sonstigen Verpflichtungen entgangen, dass der erste Trusted Flagger, also der erste digitale Blockwart, erst vor einigen Tagen eingesetzt wurde, nämlich mit dieser komischen Gruppierung Respect, und dass das durchaus anders ist, das Ganze hier nochmal kritisch zu beleuchten? Herr Kollege, Sie können antworten, ja. Haben Sie jetzt auch nochmal extra rausgeschnitten? Ja, so. war doch nochmal. Ich bitte Sie, Ihren Sprachgebrauch nochmal zu überdenken an der Stelle. Da ist ein bisschen Vokabular dabei, das vielleicht Ihrer Gesinnung näher steht, als es Ihnen lieb ist, dass man das Ihnen anmerkt. Ansonsten würde es vielleicht gut tun, das Gesetz nochmal zu lesen. Und Sie wissen aber auch, wenn ein Gesetz beschlossen ist, dann geht das in die Umsetzung. Von dem her trotzdem late to the party. Tut mir leid, da müssen Sie sich nochmal ein bisschen mehr Mühe geben, wenn Sie hier irgendwie konstruktiv mitarbeiten wollen oder wenigstens den Anschein erwecken wollen, das zu tun. So, ist das auch geklärt. Vielen Dank. Nächster Redner ist der Kollege Maximilian Mortos, FDP-Fraktion. Ja, also was für eine super Argumentation. Ne? Also das Gesetz funktioniert genauso, wie wir es vorgesehen haben. Ja, super. Das ist aber nicht so, ja, also was soll man dazu noch sagen? Ja. Ja, der Mortas war im Endeffekt in Ordnung. Das Einzige, was ich bei dem halt bemängel, also er hat zumindest auch gesagt, dass diese Argumentation, dass es die falschen Leute sagen, dass es da Probleme gibt, halt Quatsch ist. Und dass man das natürlich nicht so abtun darf, was jetzt mit diesem Trusted Flagger da irgendwie ist. Aber er hat auch irgendwie gemeint, die AfD wäre jetzt doppelmoralmäßig unterwegs, weil sie ja auch klagen gegen irgendwelche Aussagen. Und das ist wiederum eine Argumentation, die ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Also. Ja, wenn man nichts hat, dann zieht man was aus dem Hut oder so, ne? Guck mal das vor. Ja, also es ist wie üblich halt. Im Endeffekt war es nicht wirklich falsch, aber es war halt auch irgendwie komisch. Ja, und wird er hier irgendwie, Herr Siegelow, wird er irgendwas davon erzählen, von irgendwelchen Lehen zu irgendwelchen Islamisten oder so? Ich sage mal, ich tippe mal auf Nein. Das habe ich jetzt nicht gefunden in dem Artikel, glaube ich. Da erinnere ich mich jetzt gerade nicht dran. Er geht aber an einigen Punkten auf die Kritik ein und versucht die dann so ähnlich auch zu entkräften. Dass man ja, aber er geht darauf ein, dass sie geschrieben haben, dass das schnell unbürokratisch gelöscht wird. Ja, genau. Na, also, das war dann alles, oder wie? Ja, richtig, soll war die Einlassung nicht, also recht gegeben hat er den Leuten natürlich nicht. Ne? Das ist alles mal wieder so eine Korrekturnummer von dem Faktenfinder hier. Ja, aber es gab ja eine ganze Reihe von Artikeln in einer ganzen Reihe von Medien, die alle diesen Tenor hatten. Ist alles nicht so schlimm, regt euch nicht so auf. Das ist doch nur, damit es weniger Hass und Hetze gibt. Scroll mal nochmal hoch. Welchen Experten hatten Sie hier drin? Ich glaube, den irgendwen von der... Zick. Nee, aber von diesem Ding, glaube ich. Von jener Demokratie-Dings irgendwie. Von der Amadeus-Stiftung. Achso. Deren Mitarbeiter übrigens manchmal auch bei Doxing-Crews irgendwie gut vernetzt sind. Also... Worauf beziehst du dich da? Ach, das ist eine Weile her. Da habe ich alte Bekannte von der AA-Stiftung gesehen, die irgendwie relativ nah an der Doxing-Crew dran war, die halt aus dem linken Lager kam. Also, ziemlich gut vernetzt, sage ich jetzt mal. Das würde ich lieber nicht als Tatsache jetzt hinstellen. Ja, zumindest sah es für mich dann heraus. Also ich weiß ja nicht, wer hinter den Accounts steckt. Ganz komische Geschichte von Twitter X. Der Elon hat doch die AGBs dahingehend verändert, dass er geschrieben hat, was denn, wenn man einen blockiert und der ist ausgeloggt und guckt dann so bei Twitter, dann kann er das doch lesen, was man da eigentlich vor dem blocken wollte. Und das haben sie jetzt eigentlich nur in die AGB aufgenommen und musste das irgendwie neu wegklicken sozusagen. Da haben sich angeblich ein paar Leute darüber aufgeregt und würden jetzt nach Blue Sky, dem Konkurrenzunternehmen, strömen, also sich verändern. Also vielleicht sind ein paar Leute irgendwie da angekommen, die hatten wohl Zulauf jetzt in letzter Zeit bei Blue Sky. Also sind da wirklich ein paar Leute übergelaufen, aber man kann ja auch zwei Accounts machen oder so. Ne? Ich weiß nicht so genau. Ich glaube das nicht so ganz. Wenn ich das richtig verstanden habe. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist es aber so, dass du dich nicht mehr ausgeloggt irgendwie Also du wirst alles sehen, aber du kannst dann mit bestimmten Posts nicht interagieren. Das sind die Leute, genau, die dich geblockt haben. Aber du kannst ihre Posts sehen und die kotzen natürlich alle, weil es dann nicht mehr möglich ist, hinter dem Block halt Leute fertig zu machen und um über andere Accounts Zeug zu verteilen. Ja, so. Du kannst ja den Post nicht öffentlich machen, dann, ne, auf deine Freundesliste begrenzen oder so. Oder schützen, glaube ich, ja, mit der Schutzfunktion geht das. Das kannst du komplett ein Schloss dran machen, da kannst du nicht machen. Ab ins Schloss, ja. Ja. Ja, gut, aber ich finde das in Ordnung. Ja, was willst du mal machen, wenn sich einer ausloggt? Also kann auch in einem jungfräulichen Rechner das machen. Oder ja, so. Es ist nicht mehr mit Ausloggen. Und das war ja auch so, dass wenn du ausgeloggt bist, kannst du nicht suchen. Und deswegen freue ich mich schon drauf, wenn man dann auch endlich wieder unter GEMA geht, Suche auf Deutsch. Ja, gut. Man konnte natürlich mal mit dem Fake-Account suchen. Auch mal unsere besten Freunde alle mal wieder findet, die uns schon seit Jahren geblockt haben. Cool. Das bin ich eigentlich schon gespannt drauf. Rainer Siegel, Dennis Kogel und wie sie alle heißen. Naja, auf jeden Fall waren die User aber nicht sicher davor, dass die Geblockten ihre Sachen nicht mehr sehen können. Weil, ne, ja, aber es ist jetzt schon ein Unterschied. Einen neuen Account einzulocken, das besteht ja auch noch. Ne? Naja, das ist richtig. Wenn man nicht eingeloggt ist, kriegt man nichts angezeigt. Das habe ich auch nicht gekriegt. Ja, aber ich meine, so oder so, wenn du nicht willst, dass was von dir gelesen wird, dann postest du es halt nicht auf Twitter. Ich meine, ja, ist doch voll die gute Idee. Krass. Postest also, dann einzelne Leute vom Lesen ausschließen will, das ist schon echt ein bisschen komischer Ort. Ja, vor allem, Anfangsgruppe, die Plattform sozusagen hochgehievt hat, als dann bei Twitter dann die Pedo-Accounts runtergekommen sind bei der Übernahme, sind dann alle zu Blue Sky geströmt, dass zu einem Zeitpunkt ca. 40% der aktiven Nutzer fragwürdige Inhalte gepostet haben. Das muss man auch mal erwähnen. Also ist eine Weile her, ich müsste die Quelle raussuchen, aber kann sich auch sein, dass es sich mittlerweile geändert hat. Ich schaue bei Blue Sky nicht so arg hinterher, aber da habe ich auch mal eine Überschrift gelesen und den Artikel dazu. Das ist doch von diesem Jack Dorsey oder was? Da würde ich doch im Leben keinen Account mehr machen bei dem Vogel. Ja, Elon ist doch nur böse. Alle anderen sind doch gut. Ja, nee. X sagt übrigens, sie machen das, damit Leute sehen können, ob missbräuchliche Informationen oder private Daten von ihnen, von diesen geblockten Accounts irgendwie präsentiert werden, damit die praktisch mitkriegen können, ja, was diese Accounts sagen, weil das ist ja schon so. Ich meine, wenn du jetzt jemanden übel beleidigst, andere Leute lachen dann darüber oder finden, aber wenn der geblockt ist, weiß er das ja gar nicht. Und du kannst das weiter tun und dafür deinen Fame einstreichen, dass du irgendwelche Leute irgendwie übel runtermachst und die kriegen das nie zu sehen. Das finde ich schon in Ordnung. Da musst du nämlich auch einen Arsch in der Hose haben, wenn du dann irgendwie jemanden angehst. Ja, das macht doch auch Sinn. Also, dass man auch bei der Konfrontation dann vorher vielleicht mal ein bisschen nachdenkt und nicht einfach nur sich leiten lässt. Also, das ist ja eigentlich eine gute Idee. Also, nur sind halt manche zu sensibel, wenn das dann ausgerollt wird. Ja, genau, Non-Mentions dann und so, das geht ja dann auch. Also, ja. Und im Chat sagt auch gerade auch einer, und das steht ja auch in dem Artikel, dass es ja auch noch diese KI-Änderung gab, dass sie jetzt irgendwie in den neuen Nutzungsbedingungen drin steht, dass sie alles benutzen können, um KIs zu trainieren. Man kann ja auch alles nutzen, um KIs zu trainieren. Also. Ja, aber auch dann rechtssicher. Mit einem guten Scraping-Tool. Was war es? Man zahlt 15.000 US-Dollar, wenn man 1 Million Tweets innerhalb von 24 Stunden abruft. Das war ein Thema, was mich interessiert hat. La, la, la, la, la. Big Data, la, la, la. Der Chat fragt, ob das Mastodon oder Blue Sky war, wo sich die komischen Leute gesammelt haben. Ich glaube, es war Mastodon. Sowohl als auch. Blue Sky, oder? Sowohl als auch. Alles vom Prinzip her so ziemlich dasselbe. Der Unterschied ist, dass bei Blue Sky, die wollen da auch hin zu diesem föderierten System, also dass es verschiedene Server gibt, die dann zusammengeschaltet sind. Das Mastodon ist ja von vornherein schon so gestaltet. Und ja, die ganzen Wolken, Böhmermann und so ist ja auch bei Mastodon schon gewesen. Aber das ist ja nie so richtig abgehoben. Und dieses Blue Sky war dann schon mehr halt wegen Jack Dorsey dahinter und so. Und weil das ja auch so schön war, dass man sich da ja nicht einfach so anmelden kann, sondern brauchst ja irgendwie einen Invite von irgendwem immer noch. Die sind ja quasi noch in so einer Testphase. Und da freuen sich natürlich dann unsere in der Blase Hausenden, weil sie dann diesen Kram schön an ihre Blase nur verteilen können, sich freuen können, dass die ganzen Bösen alle nicht da sind. Und ja, und im Endeffekt, obwohl das ja immer behauptet wird, dass ja X irgendwie so schlimm ist, hatte ich ja auch schon mal gesagt, als ich da mal reingeschaut habe bei dieser Twitter-Alternative von Facebook, hier von Instagram, diesem Ding, Threads, dass da alles voll war sofort mit Pali-Propaganda, mit dem übelsten Scheißdreck, was ich bei Twitter alles schon noch nie gelesen habe in der Stärke. Und ja, aber kann man natürlich irgendwie meinen, dass das alles besser wäre da, aber sehe ich nicht. Psychodad sagt, man braucht keinen Invite mehr. Okay. Ja, will ich das mal glauben. Ich habe schon lange nicht mehr geprüft. Ich bin einfach nur von ausgegangen. Ja, hier haben wir den Herrn Ferdinand von Schirach, Schriftsteller und Jurist. Mhm. Und der hält hier einen, wie ich finde, ziemlich misslungenen Vortrag, in dem er uns erzählt, dass bei sozialen Netzwerken er sich an 1984 erinnert fühlt. Bei sozialen Netzwerken. Weil da gibt es ja dieses Ministerium für Wahrheit. Da sind wir schön 8 Minuten in Rage geredet, oder? Und was er stattdessen dann will, ist Regulierung davon. Also mit anderen Worten, Ministerium für Wahrheit soll dann festlegen, was auf sozialen Netzwerken die Wahrheit ist, weil auf sozialen Netzwerken ist Ministerium für Wahrheit. In gewisser Weise habe ich schon das Gefühl, dass sich die sozialen Medien dahin entwickeln mit so Sachen wie Brainrot-Content und so. Was für ein Ding? Brainrot-Content. Das ist das, was die Kinder verblödet. Es gibt zum Beispiel so eine Serie, wo habe ich das gesehen? Bei Erstmann geholt, glaube ich. Es gibt so eine Serie für Kinder, die heißt irgendwas mit Melon, bla. Und da gibt es inzwischen irgendwie Studien, dass die Kinder, wenn die das regelmäßig gucken, im Alter von 2 bis 4 Jahren extreme Sprachdefizite kriegen und aggressiv werden, wenn sie das nicht mehr gucken können und so. Und das ist wohl so, wirklich so bei Committee so gestaltet, dass es Kinder süchtig macht. Und dass die Kinder immer wieder diesen gleichen Content. Es gibt nicht viele Folgen davon, aber es gibt ganz viele Kinder, die so süchtig sind. Die haben erzählt von einem Einjährigen, der weiß, wie man alles Schritte macht, um das auf YouTube gucken zu können. Also Fernseher einschalten, dahin gehen und ein Einjähriger. Und das. Ich sehe da in solchen Inhalten, die wirklich gezielt Menschen verblöden und ihnen die Möglichkeit zum kritischen Denken nehmen, da drin sehe ich den Stiefel. Also nicht, ja, das hat aber absolut nichts damit Inhalten zu tun, was er erzählt, ist halt totaler Käse. Da geht es um Erwachsene und da geht es darum, dass Twitter angeblich, dass auf sozialen Medien irgendwie das Wahrheitsministerium irgendwie ist. Und die Lösung dafür ist dann irgendwie, dass wir ein Wahrheitsministerium dann wirklich haben vom Staat, was das dann irgendwie entscheiden kann. Also das sagt er natürlich nicht so, aber darauf läuft es ja hinaus. Also ich meine, was ist denn sonst die Lösung dafür? Weil das ist ja im Endeffekt das. Also totaler Schwachsinn. Also wirklich, dass man sich echt denkt so, okay, und das ist jetzt 1984 oder wie? Also ja, vor allem, sie probieren es halt immer wieder und ich denke mir so, Junge, kannst du es einfach einmal lassen, ein Jahr, bitte, bitte keine Zensurwelle, bitte schafft ihr das, haltet ihr euch unter Kontrolle, kriegt ihr das hin? Nein, wir brauchen eine neue Initiative, los, schnell, wir müssen zensieren. Ja, gib das mir andere Macht. Ding, irgendwas mit irgendwelchen Kindern, das ist halt schon seit Urzeiten ist es halt so, du darfst dann halt keinen Fernseher haben. Lass halt die Kinder nicht ran an diesen Krempel, also ich meine, ja, aber das Irre ist, ich habe diese Geschichte einem Freund von mir erzählt und er sagt, oh ja, bei einer gemeinsamen Bekannten von früher, mit der wir zusammen gearbeitet haben, da ist das genauso. Da weiß das Kind, wie der Fernseher angeht, obwohl das noch keine 2 ist. Und wenn die halt keinen Bock haben, kriegt das Tablet angemacht. Und dann ja, das ist doch das irgendwas. Problem. Ja. Aber ja, und ja. Die Eltern sind das Problem, und aber halt auch die Möglichkeit, dass diese Eltern überhaupt da dran kommen. Und das sind nun mal auch ja diese unkontrollierten Medien. Es gibt einfach keinen Grund, warum. Aber eine staatliche Kontrolle wird das nicht verbessern. Im Gegenteil. Also. Ja, allerdings. Das, ja, eben. Also Hier müsste der Betreiber, hier wäre der Betreiber gefragt und müsste sagen, nee, so prädatorischen Content, der die Kinder süchtig macht und für massive Entwicklungsstörungen sorgt, den will ich hier auf meiner Plattform nicht haben, weil ich möchte nicht die Plattform haben, die dafür verantwortlich ist, dass eine ganze Generation das Gehirn zum Ohr rausläuft. Radikalisierung. What the fuck happened to Nicole? S? Nicole? Nicole? Weiß ich nicht. Nee, eine linke Feministin, dann heißt sie wohl Nicole. Nicolae. Die Nicole hat. Und wer hat den mitgebracht? Ich nicht. Ich glaube ja nicht. Ich glaube nicht. Fatal. Den Terror der Hamas begrüßen. Ich oder hören wir also den Chris spannend. Vielleicht wieder nicht mehr und er redet im Hintergrund darüber. Chris? Oh. Bei mir ist er gut. Hört ihr mich noch? Ich höre dich noch. Dies ist die Geschichte einer schleichenden Radikalisierung, der Transformation einer linken Feministin. Ja, es ist ein Artikel von Chris. Verdammt. Die den Terror der Hamas begrüßt. Es ist aber auch die Geschichte von linkem Abschaum. Ah, was? Ihre Artikel waren smart, der Podcast on point. Bis zu 20.000 Menschen sollen pro Folge zugehört haben. Ihre Texte kamen an und ihre explizit linke Meinung war gefragt. Sie selbst bezeichnete sich als Kommunistin. Sie publizierte im Standard und im Freitag, im Tagebuch und in den Anschlägen, im Biber und in der Zeit. In einem Dokumentarfilm über Johanna Donal von 2019 trat sie als Feministin ihrer Generation auf. Nicole Schöndorfer war bis vor wenigen Jahren so etwas wie der Rising Star in der österreichischen linken und feministischen Szene. Sie hätte viel erreichen können, aber irgendwann wurden ihre Postings auf Instagram immer radikaler. Ja. Chris, bist du wieder da? Ja, ich bin wieder da. Ah, wunderbar. Möchtest du übernehmen, deinen Artikel? Ja, kann ich übernehmen, ja. Aber ich glaube, du hast schon das Wichtigste gesagt. Genau, es geht um Nicole Schöndorfer, an die ihr euch vielleicht noch erinnern könnt. Das war ja so ein bisschen das österreichische Pendant zu unserer hier Anne Witzorek. Hilfe. Ach so. Genau, und die hatte halt, war auch so der Darling von Journalisten da. Konnte halt immer den Feminismus erklären und wie schlimm die Männer doch sind und so. Und ja, die ist jetzt komplett in der Palästinenser-Szene da irgendwie untergekommen. Bei irgendwelchen verbotenen Demonstrationen taucht sie auf. Also Demonstrationen, die nicht genehmigt wurden von österreichischen Polizei, weil sie da schon vorher irgendwie Erkenntnisse hatten, dass da wohl geplant wäre, irgendwelche Dinge, irgendwelche Parolen zu rufen und so. Und ja, da ist sie halt komplett hin abgetaucht. Und der Artikel beschäftigt sich hier noch damit, dass es also bei den Kommunisten geteilte Meinung gibt. Die Hälfte von den Leuten ist irgendwie antideutsch und die andere Hälfte ist antiimperialistisch. Die Antideutschen sind die pro-jüdischen Kommunisten und die anderen Kommunisten sind die pro-palästinensischen Kommunisten. Ja. Ein interessantes Detail ist, das du vielleicht übersehen hast, dass der Artikel schon ein bisschen älter ist, ne? Der ist vom 13. Oktober 2023, also 6 Tage nach dem Überfall. Die ist also komplett durchgedreht, anscheinend, als das passiert ist. Oh Gott. Nein. Und hat dann den Feminismus gegen den Israel-Hass getauscht. Ja, stimmt, das ist mir erst jetzt diese Woche begegnet, weil da ein Weltredakteur... Ich habe den Tweet auch gesehen, genau. Ja, das ist halt, weil es viel halt so feministisch ist, so, ja, ihr müsst alles Zeus sein, sei mir... Jetzt bist du auf weg, Abel. Was ist denn heute los? Oh, sag doch nochmal. Fang nochmal von vorne an, bitte. Man hört dich jedenfalls nicht. Aber er ist grün bei mir. Kannst du es übersparen? Ja, bei mir auch. Aber immerhin hat man sie wohl da überall dann, wo sie zu der Zeit war, rausgekickt, so wie sich das anhört, relativ schnell. Also ja, das scheint so zu sein. Der Falter und irgendwelche Podcasts und so haben sie direkt rausgekegelt, nachdem sie irgendwas... Also sie, ja, hier sind so Tweet-Beispiele drin, so wir ehren die 300 Märtyrer in Gaza, die gegen den feigen Angriff des zerbröckelnden Zionismus, diese zerbröckelnden zionistischen Gebildes, bla bla bla bla bla. Also pure Endsiegpropaganda im Endeffekt. Ja, klingt so. Das faschistische Kanzleramt Österreichs hat die zionistische Flagge wieder gehisst. Sie haben Angst, dass der Hersteller ihrer Überwachungstechnologien ihnen nicht mehr zur Verfügung steht. Und natürlich den, der sie vom Holocaust entschuldigt. So. Oh Mann. Oh. Viktor Frankl lesen, Man's Search for Meaning oder trotzdem Ja sagen zum Leben. Wunderbares Buch aus einer schlimmen Zeit. Ich kenne nur Viktor Frankenstein. Ja, das mit dem Buch kann ich bestätigen. Und ja, ihr Falter, ne? Falter war doch auch gerade bei Ingrid wieder drin. Das ist ja auch eins von ihren Lieblingsblättern. Der Falter, das ist wie ein österreichisches Gorka. Ein linker Haufen Aktivisten, die sich als Journalisten tarnen. Ja, und noch jemand, der diese Woche aufgefallen ist mit einem Post zum Palästina-Konflikt, ist die Frau Özogus und hier der Tobias Blanken, auch von der Welt, weist hier nochmal darauf hin, dass ihre Brüder vom Verfassungsschutz beobachtet werden, nämlich Betreiber des Internetportals Muslimmarkt in Klammern MM, der Markt regelt. Ist der türkischstämmige schiitische Islamist Ivus Özogus, unterstützt durch seinen Bruder Gökhan Özogus. Die Brüder Özogus sympathisieren mit dem theokratischen Regierungssystem der Islamischen Republik Iran und agitieren in diesem Sinne. Über den MM wird direkt oder indirekt antizionistische und anti-israelische Propaganda verbreitet. Genau, und die... Haben wir ja Glück, dass Frau Özogus das alles ganz anders sieht, oder wie ist das? Die stellvertretende Bundestagspräsidentin Frau Özogus hat nämlich da was getweetet, wo drauf stand, das ist Zionismus, und dahinter ein Bild mit einem in Flammen stehenden Gebäude unter einem Inferno-Bild, wie hier die Tagesschau ist. Ja, aber wenn die Westbank nicht zu Israel gehört, warum heißt es dann Bank? Damit war Vizepräsident Özogus jüngst auf Social Media aufgefallen. So, tut mir leid. Ja, Frau Baas hat gesagt, das verbietet sich, aber passiert tut natürlich nichts. Ne? Ja, genau. Und dann haben sie ihr nachgefragt und stattdessen schrieb ihr Büro, Aydan Özogus stand und steht zum Existenzrecht Israels. Could have fooled me, sage ich da. Seit dem brutalen Überfall der Hamas am 7.10.2023 hat sich Frau Özogus klar zum Selbstverteidigungsrecht Israels bekannt. Gleichzeitig sieht sie eine immer weiter eskalierende Gewaltspirale mit vielen Zehntausenden zivilen Opfern, darunter sehr vielen Frauen und Kinder. Ihr Anliegen ist es, auf das zivile Leid beider Seiten aufmerksam zu machen, ja, mit einem Bild, wo drauf steht, das ist Zionismus. Es liegt nicht in ihrer Absicht, radikale Gruppen auf irgendeiner Seite zu unterstützen. Auf irgendeiner Seite. Ja. Aber hier ist nichts passiert. Gehen Sie weiter. Ist ja nur die Vizepräsidentin des Bundestages. Wie war das mit diesem... Na, ist alles eindeutig, ne? Dass ja hier die Plattformen, die willkürlich, ne? Es wird alles willkürlich angewendet und so. Ich habe kommentiert, eine spezifisch sozialdemokratische Kultur ist jenseits der tiefen Verachtung für die deutsche Bevölkerung schlicht nicht identifizierbar. Ja, weil die SPD möchte sie nämlich behalten. Trotz dieser Scheiße. Es übernimmt einfach niemand mehr Verantwortung. Man kann machen, was man will. Das Land sieht genauso aus, wenn ich rausgehe. Die Ricarda Lang auch gesagt, das ist ja schon ungewöhnlich, dass mal jemand so Verantwortung übernimmt, wie sie das gemacht hat, jetzt bei dem Rücktritt, durch mit dem Rücktritt. So. Er hat es ein bisschen recht schon. Ruhig mal mehr machen. Ja, aber ich meine, sie ist nicht von einem. Ja, ich finde es so. Das, ja, ich finde auch. Sie tut ja auf der anderen Seite kokettiert sie ja schon wieder damit. So, ihr ja, seid ja, mich genau. Nicht losgeworden, ihr Trolle. Ich twitter jetzt mehr. So dieses. Entweder entscheid dich. Entweder ihr Grünen werdet so gehasst, dass du gar nicht mehr ins Internet kannst. Oder geh wieder raus und baite Hass. Aber irgendwie. Beides nehme ich Ricarda nicht ab. Naja, sie hat auch vor allen Dingen gesagt, dass sie in dem Interview jetzt ehrlich reden könnte, nachdem sie ja anderthalb Jahre oder länger irgendwie das nicht so richtig konnte. Und da denke ich mir schon irgendwie, was ist denn, was macht ihr denn für eine Politik? Könntest du nicht ehrlich drüber reden oder was? Naja gut, du musst ja schon durch die Brust ins Auge, weißt du? In ihrer Funktion musst du ja schon Parteilinie vertreten. Ich glaube, vielleicht meinte sie das so, dass sie sagt, ich kann jetzt halt freier reden, weil sie halt nicht, weil halt nicht mehr jedes Wort direkt praktisch ein Wort von den Grünen ist auch. Das macht aber auch das Sprechblasenartige dann eben am Ende aus. Ne? Ich habe eh von ihr noch nie was gehört, was wirklich irgendwie was beigetragen hätte. Deswegen, also ja. Und ich finde, der Cousin Rainer ist unterhaltsamer. Naja, wollen wir nicht abschweifen. Ricarda Lang war eigentlich nicht das Thema sozusagen. Ne? Ja, und fällt mir gerade noch zu ein. Ich hatte ja gesagt, dass, also es war jetzt auch Befragung der Bundesregierung mit Frau Baerbock wegen dieser Meldung, dass da Baerbock und Habeck angeblich Waffenlieferungen nach Israel verhindert hätten und ja, das war auch wieder überhaupt gar nicht ergiebig in irgendeiner Art und Weise. Also, der Kanzler hat das auch wieder geregelt, oder nicht? Der hat doch dann die Waffen zugesagt, glaube ich, Israel. Ja, mal abgesehen davon, es wird halt nur irgendwie behauptet, ja, wir halten uns ja an alle Regularien und so weiter und so fort und bla bla. Und dann gab's ja gut, aber das kennen wir doch aus allen Politikbereichen inzwischen von den Grünen, dass das genau deren Ding ist. Sie stimmen irgendwas zu und dann werden im Hintergrund die Handbremsen angezogen, damit das, dem sie zustimmen mussten, um an der Macht zu bleiben, nicht durchgesetzt werden kann, weil es zu langsam ist. Und siehe die ganzen anderen Sachen. Visa-Affäre, kriegt kein Hahn mehr nach, obwohl das absolut krass ist. Wir erlassen Sicherheitspaket gegen Leute, die eventuell von unserer Außenministerin mit Kusshand und rotem Teppich hier reingewunken worden sind. Ja, unter Missachtung aller Sicherheitsregeln. Da das ist einfach mal, kein Thema. Da haben sie auch nochmal nachgefragt und ihre Antwort war dann halt auch so sinngemäß, ja, wir halten uns ja an alles und was wir behaupten, das ist ja überhaupt total infam und ja, wir machen ja nichts falsch. Also, scheinen sie alle nur ausgedacht zu haben. Baerbock did nothing wrong. Und dann gab es noch so eine interessante Befragung zu diesem neuen Klinik-Reform-Ding irgendwie von Lauterbach. Und das hatte ich mir auch angeguckt. Und er sagt dann immer so, ja, wir haben viel falsch gemacht und ich will mich da auch nicht ausnehmen. Ist jetzt nicht parteipolitisch, was ich hier sage, war immer so seine Formulierung. Und ja, allem, was ich gehört habe, scheint das schon so ein bisschen auch seine eigene Verantwortung gewesen zu sein. Also ich habe gehört, dass er sich das hat einfallen lassen, dass man irgendwelche Dinge geändert hat, dass irgendwie die Kliniken keine Pauschalen irgendwie abrechnen dürfen, sondern alles nur noch, was sie getan haben, irgendwie abrechnen dürfen, nur noch, also nicht irgendwie bereitstellen von irgendwas, sondern nur noch ja halt die reine Leistung und was natürlich dazu führt, dass sie dann sagen, ja okay, wenn wir hier irgendwie über Wasser halten müssen uns, dann müssen wir halt Leistungen jetzt hier irgendwie erbringen. Und da wird dann halt lauter Zeug gemacht, was man eigentlich gar nicht machen bräuchte. Und wo es dann am Ende dann doch wieder günstiger wäre, wenn man einfach das bezahlt hätte fürs Bereitstellen und dann wird halt nur das gemacht, was gemacht werden muss. Und das wollen sie jetzt wohl wieder irgendwie zurückdrehen halt eben, weil sie gemerkt haben, dass es eine dumme Idee war, aber es scheint wohl ja lauter was dumme Idee gewesen zu sein und liest sich auch so ein bisschen daraus ab, dass er immer gesagt hat, so ja, ich will mich da ja auch nicht rausnehmen mit meiner Partei und so. Ja, okay. Aber ja, wenn der Lauterbach Messerwerfer wäre, wäre die Dame am Rad inzwischen wahrscheinlich mehrfach perforiert worden. Aber Lauterbach darf weshalb Messer werfen. Auch wenn er nichts trifft oder halt nur die Person, die draufgeschnallt ist. Und zu dem Thema gab es dann auch noch einen Presseclub jetzt heute, den ich mir auch angeschaut habe. Und ich habe schon gedacht, so ja, mal gucken, ob da auch irgendwer davon redet, dass wir ja alle möglichen Leute hier noch im Land haben, die nichts eingezahlt haben in unsere Sicherungssysteme, aber trotzdem irgendwas ja dann rauskriegen. Kann man sich darüber streiten, wie viel das ist. Aber dass es halt auf jeden Fall irgendwie ein Faktor ist, ist sehr unstrittig eigentlich, aber nö, das wurde nur darüber geredet, dass der böse Herr Merz, der hat ja so populistisch behauptet, dass man keine Termine kriegen würde und das sei alles widerlegt worden. Wo ich mir denke, ja okay, wo wurde das denn widerlegt? Weil es liegt eigentlich in der Natur der Dinge. Aber gut. Ansonsten hat man sich darüber aufgeregt, dass es zu viele Krankenversicherungen gibt angeblich und der eine hat dann irgendwie gemeint so, ja, nee, aber wir hatten ja schon mal irgendwie 1000 und jetzt sind es nur noch ein paar hundert und oder unter 100, glaube ich, irgendwie 91 oder so. Und dadurch ist es ja auch nicht günstiger geworden, das System. Also ob man jetzt 1000 Versicherungen hat, wo jeder irgendwie so und so viel Prozent für die Administration irgendwie drauf geht oder halt 91, wo genauso viel Prozent für die Administration drauf geht, bringt halt nicht wirklich eine Ersparnis ein. Aber ja, irgendwelche Sozialisten da in dem Ding sind halt der Meinung, dass wir einfach nicht genug Sozialismus da drin haben in dem System. Ja, dann würde das ja laufen. Ohne Privatversicherung und ja. Wahrscheinlich. Ja, dazu war auf der Verfassungsschutz in meinem Bundesland. Hilfe. In meinem rot-grün regierten. Hat mal wieder einen rausgehauen. Nämlich, was steckt hinter der Antifa? Ein Thema nächste Woche. Dann haben wir ein Schaubild demokratischer Protest mit dem leuchtenden Schloss auf der linken Seite und autonome Militante mit dem kaputten Schloss und Blitz. Und dunklen Wolken auf der rechten Seite und den Mann ich Antifa, ich gebe eine 3 bis 4. 2 Euro für den Grafiker, genau. Ja. Aber nicht mehr. Das ist ja ein klassisches Meme. Ja, es ist ein klassisches Meme, was aber Humbug ist. Also, als ob jetzt irgendwie der demokratische Protest für den Kommunismus hier irgendwie das gute, hehre Ziel ist, was man gerne verfolgen darf und ja, autonome Militante für den Kommunismus ist das Ziel, was man nicht verfolgen darf. Also aber nur das eine wollen, Ziel. Das erfahren wir dann nächste Woche erst, oder wie? Nee, das erfahren wir nicht nächste Woche, das haben wir ja schon erfahren. Ach, da. Siamo tutti antifascisti, okay. Ob das die Antifa in Anführungsstrichen genauso sieht, wobei es die Antifa gar nicht gibt, ne? Müssen wir ja sagen, weil wir so ausgewogen sind. Aber über den Stolzmonat, über den können wir reden. Also, ja. Den gibt's ja. Den Stolzmonat gibt's, aber die Antifa gibt's nicht. Ja. In jeder Geschichte tauchen doch sofort diese ominösen rechten Netzwerke auf, aber die Antifa, die gibt's nicht. Ja. Das ist immer organisierter Protest, abgesprochen und organisierte Hasskampagne und so, aber die Antifa, die gibt's nicht. Die gibt's nicht. Und aus irgendeinem Grund hat man hier ein Bild aus Berlin genommen, nimmt doch ein Bild aus Hannover, da gibt's auch genug Proteste. Auch lustig, Fahnen einer Organisation, die es nicht gibt, ein Logo einer Organisation, die es eigentlich gar nicht gibt. Ganz komisch, wie kommt das? Schrödingers Organisation. Aber Gamergate, ne? Gamergate war eine Hasskampagne, die man... Definitiv. Das ist Fakt, genau. So, Entstehung der antifaschistischen Aktion. Ihre Ursprünge hat die Antifa in Anführungsstrichen in den 1930er Jahren, als die Kommunistische Partei Deutschlands, KPD, zur antifaschistischen Aktion gegen die NSDAP, nee, gegen die Sozialdemokraten. Und die KPD ist übrigens inzwischen verboten, aus Gründen. Damals bestand das Symbol der Antifa aus zwei nach links geneigten roten Fahnen, die KPD und den sozialistischen Arm der SPD, gegen die haben die gekämpft. Also stimmt noch nicht, was ihr schreibt. Das sehe ich jetzt erst. Das ist krass. Heute zeigt das Symbol der Antifa nach rechts geneigte Fahnen, wobei der schwarze Fahne für den autonomen Anarchismus und die rote, aber das sind nicht alle dafür, ne? Steht so für den autonomen Anarchismus, die rote für den Sozialismus steht, ja, oder für den Kommunismus vielleicht eher. Aber da steht nirgendwo Antifaschismus, ganz komisch. Da stehen zwei Ideologien, aber nirgendwo steht was von Antifaschismus. Wie jetzt? Ja, es kommt dann auf Seite 5 vielleicht. Warum haben die Fahnen denn nicht den Antifaschismus zum Inhalt, sondern in einem Fall eine autoritäre Ideologie? Antifa ist nicht automatisch extremistisch, aber immer kommunistisch und gegen den Staat, aber es ist uns ja egal. Antifa ist keine Organisation, sondern ein Sammelbegriff. Hätten wir wohl gerne so. Der sowohl von nicht-extremistischen als auch von extremistischen Organisationen genutzt wird, behaupten wir einfach mal. Aha. Oft sind Gruppierungen mit antifaschistischen Aktionen im Namen der autonomen Szene zuzuordnen. Neben Antifaschismus befassen sich Autonome auch mit Themen wie Antirassismus, Antirepression, ja, Repression gegen was eigentlich? Ach, gegen Kommunismus, ja, vom Staat her, vom Demokratischen. Nicht gegen Tweets, ne? Also. Und Antimilitarismus. Ja, ja, aber was ist mit Antimilitarismus? Was ist mit Antikolonialismus? Ne? Antiimperialismus? Das muss da auch noch alles rein. Finde ich. Ich meine, was würde passieren? Ach, ne. Wenn alle Waffen im Land verschwinden würden, wer hätte dann die Macht? Ja, Leute, die groß und stark sind. Aber das ist geil. Geil ist auch, ne? Also hier muss man ganz klar differenzieren und alles genau sehen, aber wenn jemand sagt, hier, ich hätte gern, dass weniger Migranten nach Deutschland kommen, ist er ein Nazi. Wenn er sagt, ich möchte konservative Politik, ist er ein Nazi. Wird da immer, alle werden in Säcke gesteckt. Nur die Antifa, die ist so schlau, die lässt sich nicht fangen und in den Sack stecken. Ganz toll. Teilt sich auf in 17 verschiedene Unterabteilungen. Für Linksautonome bedeutet Antifaschismus immer auch Kampf gegen den Kapitalismus und den in ihrer Meinung nach schützenden demokratischen Rechtsstaat. Ach, gegen den Rechtsstaat. Ihrer Ansicht. Wenn man die Pointe kennt, ist es natürlich echt, das hast du schön inszeniert, Chris. Ihrer Ansicht nach kann Faschismus nur erfolgreich bekämpft werden, indem auch die zugrunde liegenden Ursachen der Kapitalismus und dessen Marionette der demokratische Rechtsstaat beseitigt werden. Tja, sowas. Klingt nicht nett. Aber die haben ja echt eine gesunde Einstellung oder Einschätzung zur Antifa. Also sehen die eindeutig als eine Vorfeldorganisation des Kommunismus. Das finde ich vernünftig. Wann ist in Anführungsstrichen Antifa verfassungsfeindlich? Ja, ich würde sagen, wenn sie Kommunisten sind, auf jeden Fall immer. Linksautonome Gruppen begehen im Rahmen der Antifa Straftaten wie Brandstiftungen und Körperverletzungen. Ihr Ziel sind Personen oder Gruppen, die sie als faschistisch ansehen. Kann ich den ersten Satz nochmal Korrektur lesen, weil das heißt, die linksautonome Gruppe begeht im Namen der Antifa Straftaten. Nicht links. Ihr wollt uns hier schon wieder verkaufen, dass halt hier das wir niemanden zu fassen kriegen werden, so ungefähr. Deswegen machen die auch nichts gegen die, weil die kriegen die einfach nicht zu fassen. Die organisieren sich so phantomhaft. Slippery sind die. Auch werden durch sogenannte Outing-Aktionen politische Gegner eingeschüchtert und in ihrem sozialen Umfeld gebrandmarkt, in dem beispielsweise ihre personenbezogenen Daten veröffentlicht werden. Betroffene müssen mit... Ach, Gamergate ist Antifa, oder wie? Betroffene müssen... Also ist das, was da immer behauptet wird, ne? Behauptet, dass man da gedoxt hätte. Achso, ja. Betroffene müssen mit Übergriffen auf sich oder ihre Familie und Freundeskreise rechnen. Manchmal auch mit dem Hammer. Sympathische Bürschchen. Wann ist Antifa verfassungsfeindlich? Am Dienstag. Mal 4 erst. Darüber hinaus verfolgt die anonyme Antifa das Ziel, den Staat und seine Institutionen mit allen Mitteln, also auch mit Gewaltsam, zu bekämpfen und durch eine in Anführungsstrichen herrschaftsfreie Gesellschaft, finde ich auf jeden Fall gut, dass sie in Anführungsstrichen gesetzt haben, zu ersetzen. Und jetzt überlegt euch nochmal, lieber Verfassungsschutz, was ihr sonst immer über eure Feministen oder eure ganzen Schützlinge irgendwie sagt. Weil das ist ja auch alles dieses Ziel. Also den Staat überwinden für eine Gesellschaft ohne Patriarchat und so. Leckerer Kühl. Dasselbe in Grün. Ja, gehört eigentlich auch verboten sozusagen, ne? Und da haben sich Leute über aufgeregt, über Zur Klarstellung. Ach ja, das hatte ich jetzt gar nicht dabei. Die haben auch noch geschrieben, ja, wir sind natürlich auch Antifa. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist ja jetzt, fehlt ja eigentlich der Höhepunkt der Geschichte, weil wir sind auch Antifa. Na klar. Also ihr seid auch Sozialisten oder Anarchisten, ihr möchtet auch die Marionette Rechtsstaat abschaffen und die Demokratie. Ihr seid auch Antifa. Und da gab es natürlich dann ein paar Nachfragen und dann kam dieser Tweet halt. Genau, zur Klarstellung, wir nehmen unsere Aufgaben auf Grundlage der freiheitlich-demokratischen Grundordnung wahr. Die Ablehnung von Faschismus und jeglicher Form von menschenfeindlicher Ideologie sind in ihr verankert. Jede Person, warum? Die hinter der FDGO steht, ist Antifa, in Klammern, schistisch. Ja, ich bin schistisch. Ich bin auch schistisch. Ja. Ich hab mich eingeschistisch. In Klammern, schistisch. Ja, also ja, ich meine, menschenfeindliche Ideologie gegen die Demokratie, aber auf dem Boden der Freiheit. Die in Anführungsstrichen menschenfeindliche Ideologie gibt es gar nicht, Verfassungsschutz in Niedersachsen. An dieser Stelle ein Shoutout. Die Wahrheit ist unsere Stärke, Geschichte und Folgen des Stalinismus. Roy A. Medvedev, oder wie der heißt. Medvedev. Ja, genau. Will das menschliche Gesicht des Sozialismus wiederherstellen? Will die Identifizierung des Sozialismus oder doch dessen Belastung mit dem Stalinismus widerlegen, die den Gegnern des Sozialismus auf der ganzen Welt gelungen ist? Die Zeit. Ja, dieser böse Gulag Archipelago, geil, der war schuld. Ja, und ich meine, menschenfeindliche Ideologie in Anführungsstrichen kannst du nämlich auch. Ist nämlich auch im Sinne von Frau Schöndorfer der Zionismus und so weiter. Ne? Also und tut doch nicht so, als wäre das alles irgendwie klar, was damit gemeint ist. Ja, das ist alles eine Interpretationssache, das ist schon wohl. Ja, natürlich. Ja. Oh nein, Shuyoka. Noch so eine Antifaschistin. Ja, genau, noch so eine nicht aggressive Antifaschistin. Ja, ich will einfach nur darauf hinweisen, dass es hier schon wieder so einen Artikel gab, diesmal im Redaktionsnetzwerk Deutschland beginnt hier mit Hannover, Punkt. Und ohne Namen drüber. Und drunter steht, hinweist der Redaktion aufgrund der aktuellen Eskalation im Fall und zum Schutz seiner Journalistinnen und Journalisten hat sich das RND entschieden, diesen Artikel ohne Autorennamen zu veröffentlichen. Ja, sowas aber auch. Prost. Ja, und das ist im Endeffekt schon wieder nochmal wieder eine Wiederkäuung von dem ganzen Narrativ um diese Person. Ja, dieser Artikel wurde wohl gewertet in der Community als Versuch, die Werbepartner zu vergraulen, ne? Ja, definitiv. Das war ja so, die hat man ja angeschrieben. Auch das noch? Ah, ja. Ja, klar. Der Autor von dem Ding, und wir wissen auch, wer das war, weil der ja die halt angeschrieben hat. So erbärmliche Nummer, sowas. Ne? Warum beschäftigt man sich so mit so einem Zerstörer? Das wird ja natürlich wieder so aufgebaut, so nach dem Motto, ja, da ist Hasskampagne und die Werbepartner, die ignorieren das einfach weg und kümmern sich gar nicht und die ducken sich weg, ne? Die Plattformen ducken sich weg und die Werbepartner. Die wollen auch nur Tausender Zahlen wissen, wie viele Leute waren da, wie viele haben das gesehen, falsch. Bewerbung fertig. Die sehen den Fall falsch dargestellt, ja, genau, aber... Dass er wirklich falsch dargestellt ist, das ist natürlich. Das wissen die auch natürlich nicht. Natürlich nicht wahr, ja. Und Gamergate. Keine Hinsicht. Genau, das deutsche Gamergate bald enden könnte. Ach du meine Güte. Genau. Altes Mädchen, was glaubst du, wie wichtig du bist? Ja, ne, ist ein bisschen übertrieben, finde ich auch. Es ist nur reines Narrativ. Ne? Da gehört das halt, wir packen hier unser Köfferchen wieder und das Gamergate, das gehört halt in das Köfferchen rein. Ja. Und deswegen muss das in diesem Artikel hier auch drinstehen, weil sonst wäre das ja nicht unser Köfferchen gepackt. Und ich habe einen Bekannten, der guckt ab und zu, der hat das Drachengame verfolgt und so und verfolgt ab und zu halt auch noch die Sachen, die es dazu gibt. Und dann ist er auf den Namen gestoßen, dann hat er gesagt, irgendwann habe ich den Namen so oft gelesen, dass ich mir das angeguckt habe. Ja. Der war also ganz neutral im Endeffekt. Ist er da reingegangen, hat sich angehört, was die so von sich gibt und ja, er war nicht begeistert. Und er wusste auch gar nicht, wo ist denn der Zug? Und ich glaube, der Zug, den die noch hat, ist nur noch dieses Drama im Endeffekt. Also ja. Er hat gefragt, was macht die denn, dass die Leute die gucken wollen? Die ist dann nur am Meckern bei dem, was ich gesehen habe. Ja, aber Drama verkauft sich gut, wenn man keine Inhalte präsentieren möchte. Also man produziert es halt einfach und dann, also es ist weniger Aufwand. Also du musst halt nur Kampf gegen die Bösen, ne? Gegen alle Bösen. Ja, genau. Also gegen die Bösen und schön viel Emotionen reinpacken und dann einfach ein bisschen abhitlern. Also Aufklärung und tut auch noch was Gutes, ne, für den anderen. Ja, Endorphine, Dopaminkick und so. Ja. Ja, endlich eine Frauenquote statt PR-Floskeln. Nee. Sexismus in der Gaming-Branche. Ach nee, ich glaube, das war der Artikel mit dem O-Ton von der Dings hier. Jena Demokratie von der AA-Stiftung. Nicht der andere, habe ich das vertauscht. 1903, was war das? 1983 gab es eine Neuausrichtung auf den weißen heterosexuellen Mann. Seid ihr noch ganz dicht? Ja, in der Spielebranche wusstest du das gar nicht. Seid ihr noch ganz dicht? Das war so. Vorher. Ich war dabei. Wollt ihr mich verarschen? Die Antwort lautet ja, sie wollen dich verarschen. Ja, aber Geschichtsbücher schreiben sie nicht von alleine. Ja, jetzt wurde endlich Game In gegründet. Game In, der Verein. Und wieder verliere ich ein paar Murmeln. Und der geht endlich in die Games-Branche rein und sagt, wenn ihr von uns zertifiziert werden wollt, dann müsst ihr uns vorlegen, dass ihr eine Quote habt. Wenn eure Geschäftsleitung sagt, sie wollen euch sich nicht zertifizieren lassen, dann macht ihnen Angst. Angst vor dem, was passieren wird, wenn sie sich nicht zertifizieren. Ja, wir kennen die Nummer. Sweet Baby drin, Deutschland genau. Inc. oder was? Ja, das ist das quasi. Ja. Könnte man Game.in detected. Detektiert also, wäre dann die sie deutsche Nummer. Sie behaupten natürlich hier in dieser Geschichte einfach nur, dass die Firmen ja selber auf die zukommen und sagen, wir wollen dringend. Das behaupten die anderen auch. Ja, dass ihr bei uns hier was macht. Hader heißen die. Hader bemängelt. Unternehmen. Diversität wird in der Industrie ein immer wichtiges Thema. Ja, und später beschweren sie sich dann darüber, dass jetzt alle Anti-Vogue werden. Nicht nur für Spielerinnen, auch für mögliche Arbeitnehmerinnen. Die deutschen Unternehmen suchen momentan händeringend nach gutem Personal, weil die deutsche Games-Industrie im Vergleich wenig zahlen kann und nicht dasselbe wirtschaftliche Relevanz hat wie in Polen, Schweden oder Frankreich, sagt der Medienwissenschaftler. Und deswegen müssen die jetzt Vogue werden, damit es dann Vogue ist. Ja, der ist doch von diesem Institut. Ja, genau. Die Demokratie für Zivilgesellschaft Jena. Die Demokratie und Zivilgesellschaft Jena. Zivilgesellschaft, ne? Gramsci. Ja. Würde ich noch trinken, hätte ich mir jetzt, glaube ich, 2 Finger breit Whisky angegossen. Also, zu Extremismus. Durchstehen. Zu Extremismus und Sexismus im Videospielen vorstellen. Durch den Crash, nach dem Crash gab es eine, ja. Nach dem Videogame-Crash gab es eine industrielle Neuausrichtung fokussiert auf den weißen. Ja. Seid ihr der krank? Der forscht. Das ist ein Zivilgesellschaftsmensch, der forscht. Nun werden die Darstellungen diverser und weniger stereotyp. Genau. Jetzt werden die das. Eine kleine Minderheit ist das, die sich durch die vermeintlich woken Themen verunsichert fühlt. Die kleine Minderheit, die Concord nicht gekauft hat, die Dustborn nicht gekauft hat, die Suicide Squad nicht gekauft hat, die was weiß ich, wie viele Spiele nicht gekauft hat. Flint ja, Block. Und extremistische Gruppen nutzen das als Einstieg in die Szene. Ja, dann wäre das doch die perfekte Lösung. Dann hört doch auf damit. Wenn ihr jetzt habt ihr es doch festgestellt, dass angeblich euer Aktivismus dafür sorgt, dass extremistische Gruppen das als Einstieg in die Szene benutzen. Da ist doch die Lösung, liegt doch dann auf der Hand. Dann hört doch auf mit eurer Scheiße. Wie wär's damit? Dann gibt es auch weniger extremistische Gruppen, die das als Einstieg in die Szene nutzen können. Ist doch die perfekte Lösung. Da sind wir doch alle glücklich. Game In und Haider. Was heißt Haider? Haider. Ja. Haider for Profit, aber bitte. Kritisieren auch die Berichterstattung über den Sexismus in der deutschen Branche. Der Medienrummel ist hierzulande immer groß. Wenn in den USA wieder ein Skandal bei Firmen wie Blizzard gibt, dann schauen alle immer in den Staaten und sagen, oh, ist das schlimm. Ja, dann fangen sie in Deutschland an, irgendwelche Sachen zu machen, finden nichts und machen selber was. Und blamieren sich bis auf die Knochen. Denken Sie was aus eben. Aber ja. Bei uns ist das ja nicht so. Nee. Wir haben doch jetzt schon Joker. Wir haben nicht jede Woche einen Artikel über diese Scheiße in Deutschland. Nee, kein bisschen. Aber bei uns ist das auch der Fall. Das wird nur unter den Tisch gekehrt. Worüber auch nicht genügend berichtet wird, ist die zunehmende Anti-Woke-Positionierung vieler Firmen. Kicher. Was? Was? Das sieht einer besonders in der Rechtszeit. Was? Ja, die Rechtsextremen. Das sieht Heider besonders in der rechtsextremen Szene, in der sich Antifeminismus mit Sexismus und Antisemitismus mischen. Was genau sieht er da? Die zunehmende Antiwoke-Positionierung vieler Firmen? Ja. Die sind rechtsextrem, die Firmen, oder was? Ja, in der Szene, oder was? Das ist doch klar, Antiwoke gleich rechtsextrem. Also sind die rechtsextrem und sexistisch. Und die biedern sich da an. Er meint so Sachen wie Warhorse-Studios, oder was? Tja. Oder wen? Ich meine, oder Saber oder Leute wie die Black Myth Wukong gemacht haben? Oder wen meint er genau? Wer sind diese Firmen? Die oder meint er halt hier diese Zellner Gaming Bude? Diese eine rechte Zellner Gaming Bude. Die Tatsache, dass irgendwelche Leute jetzt keinen Bock mehr, also meinen, dass es nichts bringt und deswegen jetzt aufhören. Die meinen das, weil die Scheiße sich halt nicht verkauft und Firmen, auch wenn das der Autor vielleicht nicht weiß, der Anonyme, die brauchen Geld. Nee, das glaube ich nicht vom anonymen Autor. Achso, war das nicht mehr der? Okay. Nee. Entschuldigung. Sind ja schon, das hier ist Martin Seng. Ja, und also. Und auch wieder geil, ne, dass man hier irgendwie sagt, es gab angeblich einen Crash und da hat man sich auf heterosexuelle Männer fokussiert und dann ist der Crash vorbei gewesen, oder wie? Und das ist jetzt euer Grund, warum ihr das jetzt einstellen wollt? Ich glaube, das ist nicht so eine gute Begründung, wie ihr meint. Also. Vor allem geil, ne? Also wer hat denn nach 83, wer war der Erste, der da richtig wieder Fahrt aufgenommen hat? Oh, Nintendo. Weißer heterosexueller Mann oder was? Gott, ich werde mir... Mit so einer Forscherbar, also ich glaube wirklich, wir haben langsam aber sicher, vorhin schon jemand gesagt, es sind zu viele Blackpills in dem Stream, aber was wollen wir denn mit solchen Wissenschaftlern erreichen, die nicht mal wirklich, die wirklich einfach entweder lügen oder nicht recherchiert haben und sich überlegt haben, warum war das dann damals wegen dem Videocrash, genau, und dann haben die sich auf den... Ja, Gott, das ist ja... Überall hält die feministische Gletscherforschung Eingang. In allen Bereichen, auch hier. Also, es ist armselig. Ich meine, wie gesagt, ich war dabei. Ich habe das alles miterlebt und das hat damit einen Scheißdreck zu tun gehabt. Das hat damit zu tun gehabt, wer Heimcomputer besessen hat. Und das waren damals nicht die Mädels. Da wäre es ziemlich doof gewesen, 50-50 zu machen und dann hast du halt von den Mädchenspielen 12 verkauft und von denen, die eher Jungs interessieren oder beide interessieren, dann halt 1000. Was hast du davon als Firma? Was die glauben alle, das wäre so wichtiger als alles andere ist halt diese Message und diese Gerechtigkeit und diese Diversität und was weiß ich. Das haben die Parallelen zum Kommunismus, da sind die Leute dann auch verhungert. Das Ding heißt Zentrum für Demokratie, hallo? Also ich meine, wenn das nicht wichtig ist, weiß ich auch nicht. Ja, das muss gut sein. Also das können nur gute Menschen sein, die dort sind und arbeiten und leben und machen und schaffen. Wie viele von den Dünnschiss-Instituten leisten wir uns? Wie viele? Und was kostet das? So viele, dass man den Überblick verliert einfach. Ich wette mir, der kommt der Staatschef zum anderen Staatschef und dann geben sie miteinander an zu diplomatischer Kuba. Ich kann mir 100.000 NGOs leisten, die überhaupt gar keinen Sinn ergeben. Ob es läuft, Alter. Weißt du, so irgendwie. Ich glaube, ich habe den Namen Dasborn eben schon mal erwähnt. Für die Leute, die nicht so drin sind, hier die kurze Zusammenfassung. Dasborn, da spielst du irgendwie eine Gruppe Leute, die fährt durch die faschistisch, diktaturmäßig regierten USA nach Kanada irgendwie. Und die haben so Superkräfte. Die eine kann Leute triggern und die andere kann Leute canceln. Ich mache keine Witze. Im Endeffekt fährst du darum, um die Bewohner von dieser faschistischen Diktatur zu brainwashen mit deinen Superkräften, damit sie danach auch für den kanadischen Sozialismus sind und sich gegen die faschistischen Herren Amerikas erheben. Also ganz unpolitisches Spiel, völlig unkontrovers. Ja, und jetzt sagt der Entwickler sagt, also dass diese Sache da nach dem Verkaufsstart des Spiels, dass die Leute so abgegangen sind, das hat uns komplett auf den falschen Fuß erwischt, hätten wir nicht erwartet. Also du machst ein Spiel im Endeffekt über Leute, die wirklich mit dem Baseballschläger rumlaufen und ihre Ideologien in Leute reinprügeln und du hättest jetzt nicht gedacht, dass die Leute sich aufregen. Und vor allem halt auch Reading the Room. Ne? Ich meine, du bringst ja das nicht in einem Vakuum raus, sondern mitten in einer Landschaft, wo die Leute eh schon vollkommen genug haben von dieser Scheiße. Und du sitzt da irgendwo in Schweden oder Norwegen sitzen die, glaube ich, und machst da dein Spiel über die USA. Ist das nicht Cultural Appropriation außerdem? Und du machst halt dieses Ding und kriegst überhaupt nicht mit, was in dem Rest der Welt passiert. Ne? Und viele haben stark reagiert und behauptet, das Spiel habe eine woke Agenda. Das sind Verschwörungstheorien und überhaupt und sowieso. Nee, ist keine woke Agenda, wenn du rumläufst und irgendwie Leuten ihre Gedanken aus dem Kopf saugst und deine progressiven Gedanken reintust. Das ist nicht die Grundfunktion von Wokeness. Ja, und dann sagt er halt, okay, er hat E-Mails bekommen und ist bedroht worden, wie immer. Wer das macht, ist scheiße. Und auch irgendwie zu behaupten, er würde zum Spaß kleine Kinder ertränken, wie es ihm wohl passiert wird, ist natürlich nicht schön, aber ja, wenn du allerdings halt rausgehst und ein Spiel machst, in dem Leute halt irgendwie Gewalt gegen Andersdenkende ausüben, habe ich da schon ein bisschen weniger Mitleid. Trotzdem würde ich das niemandem empfehlen, sowas zu tun. Und das sagt er auch, er ist natürlich in keiner Weise daran interessiert, irgendwelche Kinder zu ertränken. Ja, und dann sagen wir, sind so ein kleines Studio und jetzt kriegen wir so einen Backlash, das ist doch gar nicht mehr proportional. Ich verstehe, wie gesagt, ich habe es eben schon mal gesagt, ich verstehe nicht, wie diese Leute überhaupt interagieren mit der Realität. Ich meine, ich mache einen weltweiten Launch von einem Spiel, das einen kontroversen Umgang mit aktuellen politischen Themen pflegt und vor Gewalt gegen Andersdenkende nicht zurückschreckt und denke, ja, ich bin ja nur ein kleines Team, deswegen dürfen die mich jetzt nicht so laut kritisieren. Und da dürfen sich nicht so viele Leute vor meiner digitalen Tür versammeln und mit Fackeln und Mistgabeln. Das geht nicht. Ja? Also. Und überhaupt, wir waren niemals daran interessiert, jemanden zu provozieren. Wir wollten nur ein Spiel machen mit Charakteren, die anders sind. Wir hätten nicht gedacht, dass es so kontrovers ist, dass eine Gruppe gegen den Faschismus in Amerika kämpfen würde. Also im Endeffekt die gleiche dumme Argumentation wie der Verfassungsschutz Niedersachsen. Ja. Wir sind doch nur Antifaschisten. Nun, wir prügeln halt den Leuten dann unsere Ideologie rein und die sind danach Kommunisten. Aber gut, ja, scheiß drauf. Ich meine, warum regt ihr euch so auf? Ich denke nicht, dass viele Menschen in einem Polizeistaat, wie wir ihn da zeigen, leben wollen. Und unsere Version der United States ist auf keinen Fall das reale Amerika. Nee, deswegen habt ihr da auch die ganzen Themen aus dem realen Amerika reingepackt, ne? Mit Rasse und Queerness und Scheißdreck. Ihr seid so feige oder so dumm, dass es kaum zu ertragen ist. Viele haben gesagt, haben kritisiert, dass wir mehr Pronomen angeboten haben als nur he und she. Und da sagt er, ja, das ist aber doch normal, das ist doch in Games jetzt normal. Ja, aber es ist auch keine Weiterentwicklung von Spielen. Aber das ist die Realität, die wir den Menschen zeigen möchten. Wir glauben nicht, dass wir ein Spiel gemacht haben, das sich primär um Politik dreht. Es ist über Sprache und Beziehungen zwischen Menschen. Ja, das ist ja dann mäßig, wo kann man nichts mehr. Und diese Sachen wie diese Superkräfte wie Canceln und Triggern, das ist Satire. Das verstehen die dummen Menschen nicht. Das ist Satire. Das ist in die Böhmermann-Schule der Satire gegangen, offensichtlich. Ja. Und sie sagen, es ist kein Flop. Es ist kein Flop. Mixed Reviews, positive Feedback. Die es spielen, denen gefällt es voll gut. Es ist kein Flop. Es verkauft nicht so viel, wie wir gerne hätten, aber wir sind stolz und ich glaube, es ist ein gutes Spiel. es ist kein Flop, bitte. Realität, was ist das? Es verkauft nur nicht so viel. The Habeck School of Economics. Muss nicht so viel verkaufen. Es hört nur auf, sich zu verkaufen. Auch wenn es keinen. Auch wenn es nicht aus dem Stand ein Erfolg wurde, hat es viel mehr verkauft, als was die Leute online behaupten. So viel kann ich sagen. Aber er sagt auch, unsere internen Ziele für das Bond sind nicht eingehalten worden. Aber das bedeutet nicht, und das wiederholt er an der Stelle nochmal, könnt ihr es inzwischen nachsprechen, Das bedeutet nicht, dass es ein Flop ist. Genau. Ja, und sie haben außerdem ja 14 Millionen norwegische Kronen vom norwegischen Filminstitut für das Spiel bekommen. Ja, das ist schade. Und auch die EU hat 150.000 Euro reingesteckt. Ne? Und ja. Ja, die wollen das ja auch, den sollen sie auch bluten dafür. Und jetzt muss sich die Firma erstmal finanziell stabilisieren, bevor sie weitermachen können. Hm. Diversität ist positiv für jeden. Spiele wie Black Myth Wukong, Mario und Elden Ring werden nicht aufhören zu existieren, weil wir Dustborn herausbringen. Nee, aber eure shitty Consulting-Freunde üben Druck auf die Entwickler dieser Spiele auf, damit die genauso scheiße werden wie deins. Es gibt, gibt genug Platz für beide Arten Spielen und alles dazwischen. Auch die, die nur einer kleinen, einem kleinen Publikum gefallen. Games can be many things. Was heißt das denn? Das ist Games ein Kalenderspruch. Aber wirklich. Games enthalten Multiplituden oder sowas. Und Longituden und Latituden. Oh. Ja, hier haben sie geschrieben, dass sie dass die Schummelsoftware, ich weiß gar nicht, wie sie heißt, dass sie nicht Urheberrecht verletzen würde. Ja, und das liegt daran, dass sie einfach den Quellcode nicht verändern, haben sie geschrieben. Und nach dem Verfahren eben sind die praktisch freigesprochen worden. Martin, die sind ja. Vor Europäischer Gerichtshof wegen Cheatcodes. Läuft. Ja, das ist ja nicht das erste Mal, dass das passiert. Wir haben das ja damals schon bei Nintendo und Super Nintendo und so gehabt mit diesen, wie hießen diese, wie so eine Cartridge, wo du dann oben die Cartridge reingesteckt hast und dann konntest du irgendwie Cheatcodes benutzen und Leben erhöhen und was weiß ich. Und hier hat PlayStation das wohl mal wieder versucht, jemandem zu untersagen, obwohl man bisher, ich meine, die sind ja sogar gegen den, PlayStation hat ja damals auch gegen den ersten PlayStation-Emulator, Bleem, geklagt. Mit dem konntest du ja auf einem halbwegs starken PC damals sogar Tomb Raider praktisch zum Laufen bringen. Cool. Obwohl es die PS2-Disc war. Und das haben sie auch verloren. Ja? Weil halt der Quellcode nicht in dem Sinne verändert wurde. Und das ist hier auch das Ding, weil hier steht es ja im ersten Absatz, dass im Arbeitsspeicher der Konsole zwar Werte verändert werden, aber das betrifft ja nicht den Source Code. Und solange das in deinem Arbeitsspeicher ist, ja, hat Sony da wohl keinen Zugriff. Action Replay, danke Hanna Heimann, so hieß das. Action Replay. Hoffentlich werden da nur Spielstände dann hinterlegt, die man sonst nicht hinterlegen kann im Spiel oder so, ne? Nee, das ist wahrscheinlich, die Cheat-Software weiß, wo ein Spiel den Energiebalken hat. Und dann kannst du einen Knopf drücken und dann pokt er da praktisch einen Wert dann 100% rein und dann hast du wieder volles Leben. Ja, gut. Also Jungs, ich muss mich leider an der Stelle verabschieden. Ich muss weg. Es tut mir leid. Hauen Sie rein. Hab euch alle lieb. Fördert, was der Freie, die zerschmettert, was ihr schadet. Yes. Tschüss, Emil. Ciao. Es ist nicht einfach als junger Familienvater mit einer Nebentätigkeit als Podcaster und ja. Ne, da muss man halt der Arbeit rein. Schön, dass der Woppe da war, ist in Ordnung. Vielleicht doch eine Zeit mehr. Peng, ist eben so. Ja, und Fake-Account spricht das hier auch aus. Ja, wie will man Editoren verbieten? Also das wäre ja auch völlig irre, wenn ich den Inhalt meines Arbeitsspeichers nicht mehr verändern dürfte, weil mir die Firma sagt, nee, wir haben diesen Wert in diese Speicherzelle getan und du darfst in deiner Speicherzelle keinen anderen Wert reintun. Okay, super. Ja. Das habe ich mir so durch Zufall gefunden, weil jemand den Text auf Twitter veröffentlicht hat und ich das interessant fand, dass hier Trudeau einmal drin stand und dann Indigenous und Billions. Das waren die drei Worte, die mich hier hingebracht haben. Aber es ist relativ das ernst. Ogo-go. Das Ogo. Ja. Das Ogo-Komitee. Nee. Es gab irgendwie diese Woche eine Veranstaltung, wo es die Zusammenarbeit zwischen der Regierung und den Indigenen in Kanada ging. Und da gab es heftige Kritik an einem Programm, das die kanadische Regierung aufgelegt hat, das dazu da sein soll, Investmentkapital praktisch für die Native Americans zur Verfügung zu stellen. Also Firmen, die von Native Americans geführt werden und in den Communities irgendwie Arbeitsplätze schaffen, dass die gefördert werden. Und da sind einige Vertreter von indigenen Organisationen dann aufgetreten und haben gesagt, hier, wir kriegen alle hier Milliarden Dollar aus den Taschen gezogen und haben da wohl dann auch entsprechende Dokumente vorgelegt und Beweise, dass viele von den Firmen überhaupt nichts mit den Indigenen in Kanada zu tun haben, sondern ja, irgendwie trotzdem Geld bekommen. Und dass das Geld im Endeffekt an den Indigenen in Kanada vorbeigeht, in Milliardenhöhe, was ja, vorne wird es beschlossen und hinten wird es halt woanders hin rausgeblasen. Sie sagen, diese Korruption, die da herrscht, ist systemisch und der Premierminister sitzt da mit drin. Was die Liberalen nicht verstehen wollen und was sie nicht wollen, dass ihr das wisst, ist, dass Milliarden Dollar, ja, Milliarden gestohlen wurden von Menschen, indigenen Unternehmungen, alles unter der Nase des Trudeau, der Trudeau-Regierung. Und rate mal, sie haben nichts getan, um das zu stoppen. One Company, also eine Firma allein hat 163 Millionen seit 1994 erhalten und ja, weil sie so getan hat, als wäre sie eine indigene Firma, 163 Millionen. Und warum ist das so? Warum können die das? Weil es hier eine Regelung gibt, um niemanden zu verletzen, von Treu und Glauben. Das heißt, der kanadische Staat fragt, Sie haben also eine indigene Unternehmung, für die Sie 163 Millionen Euro, Dollar brauchen in den nächsten 30 Jahren? Und sagen die, ja, ja. Und dann sagt der kanadische Staat nochmal, aber Sie wissen schon, wenn Sie das jetzt irgendwie, wenn Sie kein indigenes Unternehmen wären, dann würden Sie mich jetzt belügen und das wollen wir nicht. Nee, also Sie sind indigen, ja, ja. Und das reicht. 163 Millionen für eine Firma. Und wie gesagt, die Vertreter der indigenen Stämme oder Staaten oder Nationen, ich weiß nicht, wie sie sich da nennen, sagen, dass es geht in die Milliarden ohne Kontrolle. Ich finde, das passt zu diesen ganzen progressiven Ideen der Regierungen rund um die Welt. Es wird Geld in irgendwas reingepulvert und irgendwo sitzen Leute, die das Fett absaugen. Einfach wegsaugen und die Leute, die es betrifft, kriegen gar nichts. Keinen zusätzlichen Wohlstand damit schaffen, keine Produktivitätszuwächse damit generieren oder sowas, nichts, nur Hand zu Hand gereicht. Und hier steht 12-Minute-Read, dementsprechend, ich kann das jetzt hier nur anreißen, das ist ein relativ komplexer Artikel, wo noch mehr erklärt wird und jeder, der das interessant findet, kann ja mal bei Ogo vorbeischauen. Ja, die Stadt Prag hat sich wohl zu so einer Art Hochburg für Junggesellenabschiede verwandelt. Da ist es jetzt, weil die Leute sich beschwert haben, die Einwohner, nicht möglich, zwischen 22 und 6 Uhr geführte Kneipentouren zu veranstalten. Das haben sie jetzt, dem haben sie jetzt ein Ende erteilt. Da gab es wohl tatsächlich organisierte Touren von Billigkneipe zu Billigkneipe. Das ist nämlich ziemlich günstig da. Pub-Crawls. Bier, Pub-Crawls, genau. Ja, und das soll jetzt aufhören. Diese Organisationen oder ja, diese organisierten Reisen oder Möglichkeiten, da wird es nicht mehr geben. Aber jeder kann natürlich in die Stadt gehen und kommen und sich da immer noch in der Kneipe was zu trinken holen, sozusagen. Das ist also. Ja, aber ich finde. Das ist jetzt nicht so schlimm, sagen wir mal. Ich finde auch deutsche Junggesellenabschiede haben da nichts zu suchen, ganz einfach. Das ist eine Stadt, die von jedem genossen werden können soll. Und nicht irgendwie 100.000 Besoffene, die da. Warum machst du das? So ein organisiertes Besäufnis, ne? Das ist irgendwie. Was bringt dir das, dass du das in Prag machst? Du bist eh die ganze Zeit Hacke. Also gehst du anderen Leuten auf den Sack. Ja. Ja, bringt immer, wenn das billig ist, ne? Ja, aber das kann, also ich war auch schon zweimal in Prag und habe das da auch sehr genossen und da auch Bier getrunken und abends da, aber ich habe nicht ich hatte jetzt nicht den Impuls, mich da bewusstlos zu trinken mit anderen von Kneipe zu Kneipe, bis ich nicht mehr stehen kann. Und ich finde, ja, kann jeder machen, wie er will, aber mir wäre es auch lieber, die Deutschen würden das zu Hause machen. Was, wie sieht denn das aus? Ja, geht mal nach Berlin und beschwert euch nochmal über solche Kinderlitze. Was glaubst du, warum ich nicht in Berlin bin? Hm. Ach, die kenne ich doch. Achso, sie hatten doch schon mal hier von der Taz. Ja, das Taz-Layout ist ätzend geworden. Das macht mich völlig irre. Und wie hast du es geschafft, den Titel zu sehen? Ich habe das nicht weggekriegt, dieses Blöde. Ja, mit dem Untersuchen-Werkzeug und dann einfach entfernen. Okay. Ja, da kannst du ja alles finden. Okay. Shit, wo ist denn? Ich habe den nicht offen, oder was? Ist da eine Werbung drüber, oder wie? Ja, oder was ist da Taz unterstützen. Ne? Also, ach so. Aber mit dem Untersuchen-Werkzeug kann man alles umschreiben. Blöde, ja. Wo ist denn mein... Nein, der Titel ist falsch. Dum. Ich habe den gleich gefunden. Da. So, da ist er. Plötzlich war das Bedürfnis da, meine Misere zu teilen. Spontan erstelle ich eine Instagram-Story, in der ich frage, ob ich die Einzige bin, deren Leben viel stressiger geworden ist und ob die anderen auch so viele persönliche Katastrophen haben. Und ich frage, ob wer Tipps hätte, wie man damit umgehen kann. Die Story verschwand nach 24 Stunden, aber die Antworten blieben hängen. Die wenigsten haben beide Fragen beantwortet, die meisten die erste. Ich hatte bewusst von persönlichen Katastrophen gesprochen. Es war die Formulierung, die mir einfiel, um klarzustellen, ich lebe nicht in einem Kriegsgebiet. Ich habe mein Zuhause nicht durch eine Flut oder eine andere Naturkatastrophe verloren. Ich sitze jedoch eigentlich ganz gemütlich in Berlin, nicht hungernd, nicht von Abschiebungen bedroht. Von hier aus erzähle ich allen, dass ich mich melde, wenn es wieder ruhiger wird. Die Sache ist die, es wird nicht ruhiger. Vielen in meinem Umfeld geht es wohl genauso. Auf jeden Fall fand der Begriff persönliche Katastrophen Resonanz und einige haben mir von ihnen erzählt. Eine Person stand kurz vor der Zwangsräumung Eigenbedarf. Jemand bekam eine beängstigende Diagnose, aber keinen Termin bei FachärztInnen zur Behandlung. Bei einer anderen Person gab es einen medizinischen Verdacht, aber den Termin zur Diagnostik konnte man nur Monate entfernt bekommen. Eine Bekannte hat wichtige Dokumente durch einen Wasserschaden verloren. Die Liste ließe sich fortsetzen. Sind das ihre Katastrophen? Das ist das fucking Leben. Ja. Dazu kommen Schilderungen, wie stressig der Alltag geworden ist. Berichte von kafkaesken Behördengängen, WG-Streit, der nicht auszuhalten ist, doch es findet auch niemand eine andere Bleibe, von Arbeitswegen, die sich ewig in die Länge ziehen, weil bei den Verkehrsbetrieben nichts mehr funktioniert. Merkt ihr, wo das hingeht? Die Frau ist von den Geistern nicht so begeistert, die sie gerufen hat, die Frau Ayimi. Offensichtlich, weil das sind genau die Sachen, die anderen auch auf den Sack gehen, nur haben die schon ein bisschen mehr Durchblick, woran das liegt und du wirst weiter grün wählen. Ja, der Kapitalismus ist schuld, oder? Genau, es ist völlig legitim, von solchen Dingen gestresst zu sein. Gut also, dass ich gleichzeitig nach Tipps gefragt habe, die könnte ich ja weitergeben. Ja, und dann wurden Atemübungen und Yoga empfohlen, aber das hilft doch nicht, weil die beschriebenen Probleme, Katastrophen und Stressoren sind strukturell. Sie sind die Resultate maroder Infrastruktur, schlechter medizinischer Versorgung und katastrophaler Stadtpolitik. Es wäre wunderbar, wenn sich das wegatmen ließe. Die Sache ist die, ich atme schon, ohne angeben zu wollen. Ich kann das auch ganz gut. Andere sitzen tiefer in der Klemme. Denen bleibt die Luft weg. Trotzdem ist Positives aus meiner Initiative entstanden, wenn auch nur vereinzelt. Es gibt sie. Die Gespräche über die politische Ebene. Hey, meine persönlichen Katastrophen sind politische Katastrophen. Wunderbar. Ja, und dann hat jemand einen Kuchen geschickt und eine andere hat ihr Geld angeboten. Was mich auf die Idee gebracht hat, zumindest eines meiner Probleme mit Geld zu lösen. Etwas, das diejenigen, die Geld schon immer hatten, ohne nachzudenken, tun. Und diejenigen, die keins haben, nicht tun können. Es wäre also nicht fair, wenn alle, die noch frei atmen können, nach Hause gehen und meditieren, statt ihre Luft dafür einzusetzen, an einem besseren Leben für alle zu arbeiten. Ja, du hast jetzt die Symptome erkannt und beschrieben, Simon. Ich erwarte dann in der nächsten Kolumne deine Analyse der Ursachen. Ich hätte das anfangs so verstanden, dass ich einfach, dass es ihr schwerer fällt, jetzt so das Leben. Ja, allen Menschen fällt es schwerer. Allen. Ja, und da dachte ich so, ja gut, man wird nicht. Alles ist teurer. Und alles ist das auch ein bisschen so, das wird jetzt noch das Leben dann auch schwer. Ne? Ist so. Wir leben ohne Zweifel in einer Zeit, wo halt auch allein schon menschliche Kontakte, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich gehe ungern in die Innenstadt, weil ich komme zornig zurück. Jedes Mal. Weil sich Leute wie Arschlöcher benehmen, wie Graf Koks oder sonst irgendwas. Ja. Ich hatte am Freitag eine Schreierei mit Paketboten in der Bahnhofsunterführung, die mich fast umgerannt rast hätten und andere Leute. Weil sie da einfach runtergehen mit ihren scheiß Riesenfahrrädern, aufsteigen und losfahren in dem Tunnel. Obwohl 100 andere Leute da auch gleichzeitig drin sind. Das sind diese Sachen. Man kommt nach Hause und man möchte vielleicht einen Kaffee trinken in der Stadt, um sich zu erholen. Man kommt zurück mit Puls und Blutdruck. Das wäre einfach nicht fair, Simon, wenn das immer so weitergeht. Ja, Untersuchungswerkzeug. Wie hieß der Artikel noch? Untersuchungswerkzeug. Ach ja. Die ist Theaterschriftstellerin, also. Ich habe den Sinn nicht verstanden. Vielleicht die Werkzeuge des Meisters untersuchen oder so? Meine Anzeige ist stehen geblieben, Chris. Ich habe jetzt unten gesehen, dass du schon gewechselt hast. Ja. Ich habe auch noch das. Eine alte Freundin von uns. Ich meine, du bist gnädig, wenn du nicht das Ganze mal mich wie eins von deinen französischen Mädchen bild. Okay, irgendwie ist gerade meine Verbindung schlecht. Deswegen hören wir die anderen Herrschaften wahrscheinlich gerade nicht. Ah, also. Oh, cool. Ah, da ist doch der Chris wieder. Ah, guten Tag. Tja, keine Ahnung, was da gerade passiert ist. Ja, das stottert dann noch ein bisschen. Bist du wieder da? Ja. Das weiß nicht jeder, was ich hoffe, dass uns auch das Publikum wieder hört. Das hat uns eben nicht gehört. Das war nicht was anderes habe ich ja nicht erwartet. Ja. Hengame, Jago Bifara, endlich ist sie wieder da, ist nämlich Buchmesse gewesen in Frankfurt am Wochenende, bis eben. Und auch da war dann ihr neues Buch, das da heißt, ich habe es schon wieder vergessen, also hier wird erstmal erklärt, dass sie ja das Ministerium der Träume und diese eine kontroverse Polizeikolumne geschrieben hat. Aber Jago Bifara kann nicht nur Systemkritik äußern, sondern beherrscht auch die großen Gefühle. Das beweist der Roman Schwindel. Vier Menschen sind ausgeschlossen auf einem Hochhausdach und verhandeln dort queere Liebesbeziehungen und Identitäten. Es geht um Lügen, Entscheidungen, die Gefangenschaft in patriarchalen Strukturen und den Umgang mit Traumata. Da habt ihr doch alle schon das Geld in der Hand, oder? Ja, macht total Lust, der Artikel, die Einleitung auf den Artikel. Das ist das Buch, das sie schreibt, geschrieben Buch, hat, also das sie Buch. Bei der Buchmesse dabei hat. Der neue Roman, ja, Schwindel. Ja. Warum Schwindel polarisieren kann und was Besucherinnen und Besucher bei der kostenlosen Lesung im Frankfurter Kunstverein erwarten können, erklärt Jagubi Farah selbst im Gespräch mit T-Online. Hengami Jagubi Farah, wann haben Sie zuletzt geschwindelt? Neueck habe ich mit dem Hund, als er mehr Leckerlis wollte, gesagt, es gäbe keine mehr, obwohl es noch welche gab. Er hatte schon genug. Ich weiß nicht, ob das schon als Schwindel zählt. Boah. Ehrlich? Ehrlich, Hengami? Das ist deine fucking Antwort? Ja, weil sie so kreativ ist. Tief kreativ. Sie schreiben in der Widmung für die Schwindelnden und die, die sie halten. Richtet sich Ihr Roman an Menschen, die notorische Lügner sind? Ihr meint, sind Leute, die Lügen erzählen und diejenigen, die das hinnehmen und sie nicht verurteilen für ihren Bullshit? Oder sind Leute, denen schwindelig ist, weil sie überfordert und verliebt sind? Und die, die sie halten, sind dann die, die für sie da sind. Das Buch ist aber auch für meine Friends, weil in einer Welt spielt, in der sie zu Hause sind. Nabelschau? Ganz was Neues. Ja. Ihre Sprache ist deftig. Gleichzeitig ist sie für viele Menschen unverständlich. Sie verwenden Anglizismen, Begriffe aus der queeren Community. Sie gendern, auch in ihren Lesungen. Ist ihnen das egal? Es gibt in jeder Subkultur oder in jedem Milieu Referenzen und Sprachen oder Wörter, die nicht jedem was sagen. Es weiß auch nicht jeder, was ein Carport ist. Aber niemand will auf die Idee kommen, einen Carport zu erklären. Selbst wenn das einfach nur ein Satz ist, das Auto wird im Carport geparkt. Wenn man die Begriffe nicht versteht, kann man sie googeln. Das ist genau, was ich mit meinem Buch machen will. Alle zwei Seiten googeln, was polyamorisiert heißt. Genau, auf jeden Fall. In ihren Texten stellen sie Identitätsfragen, zeigen Diskriminierungsformen auf. Sie selbst identifizieren sich als nicht-binär, als nicht ausschließlich dem weiblichen oder männlichen Geschlecht zugehörig. Was ja, bedeutet ihr eigenes Queersein für das Schaffen? Ja. Das bedeutet uns ab und zu mal rasieren, würde ich sagen. Für mich hat Queerness damit zu tun, zu hinterfragen. Klar spielen Gender und Begehren rein. Nicht jeder, der Dinge in Frage stellt, ist automatisch queer. Aber es bedeutet, aus dieser nicht-hetero, nicht-System-Perspektive heraus, gesellschaftliche Gegebenheiten, sich selbst und das eigene Denken zu hinterfragen, sich zu trauen, kritisch zu denken, sich ein besseres Leben für alle nicht nur vorzustellen, sondern auch danach zu streben. Hengami Jesus Jagubi Farah, meine Damen und Herren, nur für Sie. Schwindel. Hier in der Magneve. Schwindel, ab morgen in der Resteabteilung bei Thalia für Sie erhältlich. Kann man auch mal ein Buch von Hengami kaufen, das ist wie Spenden. Auszüge gab es vorher in der Obdachlosenzeitung. Jetzt ist Schluss, Mamon. Jetzt ist Schluss. Das sagt auch, da muss ich umbauen. Ja, meine, jetzt ist Schluss. Die Grünen setzen zum Konter an. Die bayerischen Grünen wollen sich die ständigen Angriffe nicht länger gefallen lassen und verschärfen auf ihrem Parteitag den Ton. Besonders Hofreiter und Rot heizen den Delegierten. Ich würde euch rot vorstellen, wie sie den Delegierten einheizt. Klingt eine Hassrede, oder? Ja, ein bisschen, ne? Ja. Schulze greift eine Drohung von. Nee, jetzt bin ich wieder in Berlin. Was passiert hier? Schulze greift eine Drohung von Söder auf. Jawohl. Ja, mach mal hoch. Und dann kommen die schlimmsten Zeilen dieses Artikels. Weil jedes Mal, in letzter Zeit merkt ihr das, letztes Mal Planet der Affen, davor war auch immer wieder irgendwas vergewaltigt, was ich mag. Gegen Ende ihrer Rede singt Katharina Schulze eine berühmte Zeile von Bruce Springsteen. You can't start a fire without a spark. Ohne einen Funken lässt sich kein Feuer entzünden. Wir müssen der Funke sein, sagt die Fraktionschefin der Grünen im Landtag. Die Partei müsse Leute anstecken. Schon wieder im Kampf für eine nachhaltige Mit einem Spark. Die Partei müsse Leute anstecken im Kampf für die soziale Gerechtigkeit. Die wollen Leute anzünden, Chris. Ja, wirklich. Ja, das ist nicht verdächtig zu erklären, oder? Nee, also das ist Hass und muss sofort gefleckt werden. Hat man die Nummer von dem Islamisten? Die Partei müsse Leute anstecken im Kampf für eine nachhaltigere, sozialgerechtere und demokratische Gesellschaft. Kopf in den Sand stecken war gestern, zuversichtlich, volle Kraft voraus, das ist heute. So Schulze. Die Grünen wollen wieder positiver wahrgenommen werden. Mit ihrer Politik, mit ihren Ideen, mit ihrem Personal. Ja. Wie habt ihr Neues, oder was? Ja. Das fordern sie jetzt, ja. Das ist gefordert. Ja, weniger Grießkram, mehr Aufbruch. Gutes, du musst deine Grünen Aufbruch wieder lieben, Gesetz wird bald verabschiedet, oder wie? Das ist eine von zwei Botschaften, die die bayerischen Delegierten zu Beginn ihres Landesparteitags in Würzburg setzten. Dazu passend der Titel des Leitantrags: Bayern verdient Zuversicht. Darin fordern die Grünen unter anderem mehr politische Teilhabe der Bevölkerung durch das Mittagessen in Kitas. Weil das sind ja unsere Probleme. Ich passe gute Sachen zusammen, die beiden Sachen. Eine unmissverständliche Botschaft. Den Grünen reicht's. Den reicht's. Doch es wirkt, als sitzen die Grünen nun ihrerseits auf Abteilung Attacke. Können Sie ja auch anderer Absatz. Inhaltlich ringen die Delegierten unter anderem mit der eigenen Migrations- und Sicherheitspolitik auf Bundesebene. Eine zweite Botschaft schwappt am Samstag hingegen immer wieder unmissverständlich durch den Saal. Den Grünen reicht's. Sie wollen die scharfen Angriffe, insbesondere von CSU-Ministerpräsident Markus Söder, nicht mehr hinnehmen. Jetzt ist einfach Schluss damit, dass wir uns beschimpfen lassen, donnert die bayerische Grünen-Chefin Gisela Sengel. Dieses verächtliche Geschimpfe, dieses Draufhauen, dieses Hetzen, the daily grind of you're a liar and you suck, das ist Gift für die Gesellschaft. Jetzt hört er, ja, jetzt setzt ihr euch alle mal auf euren Hosenboden. Wir müssen auch an unserer eigenen Nase ziehen, ja? Wir haben auch immer über die Grünen gehetzt, aber das muss jetzt aufhören, Chris. Mammon. Ja, es muss jetzt Schluss sein. Was ist aus dem Markus mal? Dem Söder Markus hin. Der war hier adressiert speziell. So. Doch es wirkt, als setzten die Grünen nun ihrerseits auf die Abteilung Attacke, gerade in Richtung Söder. Da stellt sich der Kerl doch glatt hin und beklagt, dass die Züge früher pünktlich gefahren sind, sagt Anton Hofreiter. Ja, hat er völlig vergessen, dass die letzten 12 Jahre die Verkehrsminister von der CSU gestellt worden sind? Hat er völlig vergessen, was der Scheuer getrieben hat? Ex-Verkehrsminister Andreas Scheuer habe mit der PKW-Maut 243 Millionen Euro höchstpersönlich versenkt. Claudia Roth sagt, Söder ist ein Getriebener seiner Gier nach Macht. Söder zertrümmere die politische Kultur und sei ein Brandbeschleuniger, wenn er die Grünen zum Feind erkläre, statt die AfD stärker zu bekämpfen. Ja, Hassrede. Ja, Hassrede. Man kann mehrere Feinde haben, außerdem Claudia. Weiß nicht, ob das bei deiner Eindimensionalität ankommt, aber man kann mehrere Feinde haben. Durchaus. Ja, weil der Söder hat gesagt, Bayern vergisst nicht irgendwie, dass die Ampel halt bayernfeindliche und süddeutschlandfeindliche Politik macht. Ja, und das ist jetzt die Retoure da drauf. Der Wahlkampf in den USA zeige, wie kaputt die politische Kultur dort sei, wie sehr Fake News dominieren würden. Noch sind wir nicht da, wo die USA sind, sagt Schulze. Damit das so bleibt, brauche es auch eine stabile konservative Partei. Das sage sie als überzeugte Grüne. Und dann fragt sie sich, ob die CSU den Weg der Republikaner einschlagen wird. Oder? Oder sind sie anständige Konservative? Ja, das teilen die Grünen ein übrigens, wer anständige und unanständige Konservative sind. Und dann ist auch noch der Nuripur da gewesen, weil er nochmal auf Wiedersehen sagen wollte. Und sein Appell war, bitte tut mir einen Gefallen, passt auf diesen Laden auf, den braucht es nämlich so sehr wie noch nie. Die Grünen, meine ja, Damen. Sagt die Ratte, die das sinkende Schiff verlassen hat. Ja, Durchhalteparolen, ne? Klingt schwer nach Durchhalteparolen. Klingt nach, mir schwimmen irgendwie die Sachen weg. So. Mhm. Irgendwie. Ach, von Luisa Neubauer ein Text. Genau, ist es nicht toll, dass die Taz jetzt auch diese Reihe fortsetzt. Luisa ist ja mit dem Ruderboot, glaube ich, über den Atlantik, um CO2 zu sparen, um in Amerika jetzt in der Wahlzeit die Wahl zu beeinflussen, im Auftrag Finstra. Ah nee, das steht hier gar nicht. Zweimal, aber hin und zurück, ne? Und es ist einfach, ich habe es eigentlich nur mitgebracht, weil es halt wieder mal zeigt, dass die alle nur ein Thema haben, nämlich sich selber. Weil es war so wieder so ein Klischeeartikel. Während ich diesen Text schreibe, tanzen Drag Queens hinter mir durchs Café. Demi Lovato läuft auf Anschlag. Auf dem Menü stehen vegane Sandwiches neben Mac and Cheese. Ausgerechnet im mittleren Westen der USA finde ich alles, was ich nicht erwartet habe. Duluth im Norden Minnesotas ist eine Stadt, die einen Unfall groß gemacht hat. Eine Kontinentalverschiebung formte hier den größten Süßwassersee der Erde. Etwas später lagerten sich darum herum reichhaltige Mineralien ab. Als diese abgebaut wurden, vor 100 Jahren etwa, da boomte es in dieser Region. Ja, und dann gab es die übliche Entwicklung, wie das in so Amerika ist, ne? Boomtown, Boomtown, Boomtown, dann wurden die Mineralien weniger und jetzt ist das halt hier im Nirgendwo. Ich bin hergekommen, um den Wahlkampf in einer Stadt zu erleben, die sich auf den ersten Blick liest wie ein Symbol des industriell-amerikanischen Abstiegs. In den Vorgärten wechseln sich Trump und Harris Schilder ab. Auf einer Wanderung durch die atemberaubenden Birkenwälder schildert mir eine Studentin ihre politische Zerrissenheit. Ihr Umweltbewusstsein spricht für Harris, ihr katholischer Glaube für die Republikaner. Donald Trump hält sie zwar für verrückt, aber The Economy ist für sie das Wichtigste. Trump sei nun mal ein Businessman. Das ist eine Seite von Duluth. Ist das eigentlich das Duluth, nachdem das Duluth-Modell benannt ist? Ja, genau, das Duluth ist das. Ach du Scheiße. In Minnesota liegt das, glaube ich. Und dann spricht sie über Schüler, die halt von ihrer Highschool irgendwie wollten Solaranlagen drauf haben oder eine indigene Lehrerin, die das Naturverständnis der Native Americans in die Stadtgesellschaft trägt oder das Science Café, wo die Klimaengagierten zusammensitzen. Es ist ein Amerika, das ich so noch nicht kenne, herausgefordert und dennoch aktivistisch, fossil geprägt, auf dem Weg zur Nachhaltigkeit. Warum ausgerechnet hier? Ja, und dann geht es um einen Umweltskandal, der mal dort stattgefunden hat. Und deshalb glaubt sie, dass der Wandel auch dort irgendwie verwurzelt ist. Und dieser Ort gilt in den USA als einer der sichersten Städte vor den Folgen der Klimakrise. Jedes Jahr kommen Klimamigranten aus Kalifornien und Texas hierher, weg von der Hitze und den Bränden. Ein unwahrscheinlicher Ort, von dem wir noch viel hören werden. Klimamigranten kommen da aus Kalifornien. Ich dachte, Minnesota ist eine von diesen, wo es so richtig kalt wird im Winter. Also irgendwie ist immer so schwer umzurechnen, aber in Celsius wohl irgendwie zweistellige Minusgrade oder so. Ja, und dann fliehen die halb verbrannten in Kalifornien, fliehen dann dahin, um sich abzukühlen. Ja, und das ist hier, das habe ich ja aus, weil ich ein paar Sätze gefunden habe, die ich so wunderbar lustig fand, zum Thema Elfenbeinturm. und wie weit Leute sich schon vom Leben der Leute entfernt haben. Das ist der mutigste Produktdesigner Deutschlands, Marc Braun. Der hat der Spiegel hier interviewt. Und es waren einfach so wunderbare Stilblüten drin. Ich muss jetzt hier einmal durch. Ja, hier schon. Nehmen wir den Tesla Cybertruck. Der sieht aus wie ein Panzer. Gefertigt aus rostfreiem Edelstahl. Harte Kanten, sehr martialisch. Kugelsichere Scheiben. Für mich ist dieses Design totalitär. Okay, und dann sagt er, der tschetschenische Machthaber Ramzan Kadyrov posiert mit einem Maschinengewehr auf seinem Cybertruck. Das will Elon Musk vielleicht gar nicht, aber er hat etwas erschaffen, das sich totalitär nutzen lässt. Der Mann hat Stühle erschaffen. Stühle lassen sich auch totalitär nutzen. Marc Braun. Er ist sogar noch stolz darauf, dass man die gut stapeln kann. Was da erst möglich ist, wenn man die gut stapeln kann, totalitär. Also so... Ah. Und dann erzählt er von dem Ring, den er mal gemacht hat. Und dann haben die aber die Farbe von dem Stein nicht richtig. Und da hat er, seinen Namen von dem Produkt weggenommen, weil das war ihm. Designer sind professionelle Dilettanten, Ingenieure eher Nerds. Wir Designer können als Schnittstellendisziplin gute Vorschläge einbringen. Panzer sind vermutlich eher für männliche Körper entwickelt worden. Ein Designer fragt sich also, wie man die Ergonomie verbessern kann, auch für Soldatinnen. Wir würden die Usability des Panzers hinterfragen. Ja, okay, da kann man natürlich irgendwie... Panzer, die... Dann lobt er das Bauhaus und das ist so toll. Ich finde, das Bauhaus ist an der Trostlosigkeit des heutigen Designs nicht unschuldig. Und diese ganze Bauhaus-Ideologie ist eher langweilig und öde und immer die gleiche. Und er sagt halt hier, man habe früher in der Schule bis in die 60er Jahre mit den Bergbundkisten die gute Form gelehrt. Das haben die 68er dann abgeschafft, weil es ihnen zu gelenkt und autoritär war. Ein demokratischer Ersatz steht noch aus. Also man bringt den Kindern keine Formensprache mehr bei. Und ja, aber dann sehe ich halt Beispiele von seinem Design und denke so, ja, okay, ja, wenn du meinst, würde ich jetzt nicht viel Geld für zahlen. Aber gut. Und ich hatte halt wo war das hier? Ja, zum Beispiel, wie groß ist der Schmerz, wenn sich ein Produkt durch Kompromisse zu weit entfernt von ihrer ursprünglichen Idee? Riesig. Ganz großer Schmerz. Für eine Gin-Marke habe ich einen Messbecher aus Keramik entworfen. Die sind mit Salzglasur überzogen, einer traditionellen Technik, die kleine Fehler wie selbstverständlich in die Oberfläche integriert. Der Hersteller hat diese Fehler dann künstlich übertrieben und ohne Rücksprache 20.000 Stück produzieren lassen. Ist das Produkt gefloppt? Nein, die Messbecher sind ein Erfolg. Die Zielgruppe feiert die Fehler in der Glasur. Ihr gefällt der Anschein von Individualität. Aber die Idee ist nicht meine, ich finde es zu billig. Auf Handarbeit gemacht, zum Glück steht mein Name nicht drauf. Und dann ist da ein Bild von diesem Becher und es ist ein fucking Becher aus Ton. Also Design. Design. Das ist ein Becher. Ich habe übrigens von diesem Louis Vuitton wegen Segeln, habe ich das gesehen, dass sie auch so Tassen haben. Der Louis Vuitton, die kosten 300.000 Euro. Eine Tasse, so ein Thermobecher. Holy moly. Mark Newson hat mit der Apple Watch eine Ikone erschaffen, aber das ging nur durch die Power der Marke. Ich weiß nicht, ob eine Apple Watch eine Ikone ist. Das ist eine Armbanduhr mit einem Bildschirm drauf. Wer das für eine Ikone hält, sollte vielleicht eh irgendwie Gärtner werden oder irgendwas. Und mein Lieblingssatz eigentlich war halt, weswegen ich den eigentlich mitgebracht habe, vor ein paar Jahren bekamen sie den Auftrag, einen Fondue-Topf zu entwerfen. Was hat sie an diesem Auftrag gereizt? Zuerst nicht viel. Fondue nahm ich als etwas eher Konservatives wahr. Aber dann habe ich erkannt, dass Fondue Menschen zusammenbringt. Nicht nur für einen kurzen Moment, sondern für ein ausgedehntes Essen. Und meist an besonderen Tagen. An Weihnachten, Silvester. Oft führt das zu Diskussionen, was ich prinzipiell gut finde. Und das finde ich einfach einen der großartigsten Lehrsätze oder Reihe von Lehrsätzen im Sinne von Lea, also mit E, Doppel-E, ja, die ich je gehört habe. Fondue nahm ich als etwas. Wo leben die? Ich kann nur immer wieder fragen. Ja, ja. Ja, wo ja, leben die? Aufgewachsen zu sein, ne? Und gibt es da nicht genug Sauerstoff? Fondue nahm ich als etwas eher. Wer allein so denkt, der sollte nie in seinem Leben wieder mehr an den Tisch eingeladen werden. Sorry. Das Essen ist das Essen ist progressiv. Fangen wir damit jetzt auch noch an. Und, oh, ich kann es mir schon vorstellen, wie dann die ganzen Veganer und Vegetarier abgehen. Oh, das ist genau. Und diese Menschen verdienen viel Geld damit, dass sie irgendwie den Werkbaukasten von Bauhaus irgendwie neu zusammenstellen und werden dafür gefeiert. Wir haben so eine Kultur erreicht, wo nur noch Dreck gefeiert wird, nur noch Imitation, nur noch Remake und Reboot und Remaster, aber nicht mehr irgendwie interessante Dinge. Unsere Autos sehen alle gleich aus. Tot langweilig. Nichts wird mehr designt. Wir sind so minimalistisch geworden in unseren Designbemühungen, dass wir alles Schöne wegdesignt haben. Und das sind so Leute wie er hier. Alles platt und so. Aber du kannst einen 2.000-Dollar-Füller von ihm kaufen, wenn du das möchtest. Da ist eine Pumpe drin und damit sparst du Plastik, weil du keine Tintenpatronen mehr brauchst. Ich meine, wie viele Tintenpatronen braucht ein Füller in seinem Leben? Ja. Ist natürlich besser, sich einen 2.000-Euro-Füller zu kaufen. Damit Marc hier was zu essen hat. Von diesen hochgeistigen Ergüssen mal zu etwas Weltlichem. Die Italiener verbieten Leihmutterschaft, heißt es. Und zwar auch im Ausland. Da habe ich mich jetzt schon gefragt, wie sie das denn machen wollen, wenn die Leute dann aus dem Ausland einfach mit Kindern wiederkommen. Wollen sie die Kinder abschieben oder denen die wegnehmen oder die bestrafen oder so? Ich weiß nicht, wahrscheinlich am ehesten eine Strafe oder so. Kritiker sehen Homosexuelle und unfruchtbare Paare als Opfer. Das ist wohl so. Aber auch natürlich normale Familien, die Kinder sich wünschen und nicht kriegen können, können da betroffen sein. Das ist ein umstrittenes Thema mit der Leihmutterschaft und in Italien eben jetzt verboten. Wie gesagt, was machen sie dann, wenn sie wieder, wenn die Leute da mit Kindern wiederkommen aus dem Ausland. In Deutschland gibt es auch, heißt es noch. Ja, ich finde es völlig in Ordnung. Gab natürlich das große Geschrei von den üblichen Verdächtigen. Aber ich halte nichts davon, Menschen zu verkaufen. Ja. Ja, gibt eine Strafe. Ein Kind einfach mitbringen. Es gab ja auch die Woche wohl noch einen Vorstoß. Haben wir den drin zur Abtreibung? Wo wieder mal halt ein paar Abtreibungs-NGOs, wenn ich so, sie so nennen darf, gefordert haben, bis zur 22. Woche, also knappes halbes Jahr, möchte man abtreiben können, weil das ist zu kriminalisierend alles und so. Ja. Und davor keine Beratungsgespräche bitte mehr, weil die sind auch schädlich. Ja. Ja, möchten wissen, was es soll, ne? Ich meine, die 12 Wochen, das muss doch reichen eigentlich von der Zeit her. Irgendwann muss die Entscheidung dann gefällt werden. Was hat man davon, wenn das auf dem letzten Drucker passiert? Blödsinn. Männer als Opfer. Ja, hier haben wir Vollbild vom SWR. Ist mir bisher noch nicht untergekommen, aber ist wohl so ein Doku-Format vom SWR. Und das hat mir ein Zuschauer geschickt. Und das ist auch voll in unserer Sache. Wir haben da schon häufiger drüber gesprochen, über dieses Thema. Und es ist wirklich bemerkenswert auf vielen, vielen Ebenen, wo ich wahrscheinlich wieder die Hälfte vergessen werde. Aber es geht 23 Minuten. Ich wollte mir das jetzt hier echt nicht komplett irgendwie angucken. Also es geht um Männer als Opfer von Gewalt und Stalking, wie hier schon steht. Und die haben so einen Aufhänger in dieser Doku drin. Und zwar ist das irgendwie Baby Reindeer, eine Netflix-Serie, die auch davon handelt, dass so ein Mann gestalkt wird. Und das ist schon mal das erste Bemerkenswerte, dass hier irgendwie der SWR, um da jetzt irgendwie ein gesellschaftsrelevantes Thema irgendwie aufzutun, erstmal eine Netflix-Serie braucht. So. Um irgendwie zu merken, dass da eventuell irgendwas ist, wo man sich vielleicht mal mit beschäftigen müsste. Eine Netflix-Serie. Nämlich den Baby-Reindeer-Effekt, den wir da ausgemacht haben, der dann darin besteht, dass es jetzt angeblich mehr Meldungen gibt. Also bei den Sicherheitskräften wegen Männern, die halt gestalkt werden und so. Okay. Und dann haben sie natürlich auch Protagonisten drin. Also einen, der halt Opfer war von so einer Geschichte. Und den einen, der dieses Hilfetelefon für Männer betreibt. Und der dieses Hilfetelefon für Männer betreibt, sagt halt eben, die machen das nur unter der Woche tagsüber. Und er sagt dann so ganz beiläufig, ja, und die hier vom Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen, die sagen uns immer, ja, wir merken das dann auch, wenn bei euch keiner ist, weil dann rufen die ja bei uns an. Und da denke ich mir auch schon wieder so, also das ganze Narrativ von der feministischen Blase ist immer nur Frauen sind die Opfer, Männer sind die Täter, Frauen sind die Opfer, Männer sind die Täter, ja, es gibt vielleicht irgendwie ein paar Opfer bei Männern, aber es sind da so wenige, es fällt ja gar nicht weiter auf, so nach dem Motto. Und jetzt hörst du es da halt von den Leuten, dass es schon so signifikant ist, dass sie das halt bemerken. Und dann gibt es genau diese Sachen, die, wo man sonst immer nur das vermutet hat, wird hier alles bestätigt, nämlich auch so Dinge wie, ja, und einer hat uns davon berichtet, sagt er von dem Hilfetelefon, dass er da die Polizei gerufen hat und die haben ihn dann mitgenommen. Also so, genau, ja, dieses Ding, auch, was die Feministen die ganze Zeit immer fordern, die fordern das ja, na, das ist ja das Heilsbringende, es müssen ja die ganzen Sicherheitskräfte, die müssen alle geschult werden auf genau dieses Ding. Frauen Opfer, Männer Täter. Wenn da irgendwas ist mit Gewalt in der Beziehung, Männer entfernen. Darauf sollen die geschult werden. Dann muss der Staat kommen und das auf jeden Fall auch mit Gewalt regeln. Genau. Und hier hast du halt genau diese Sache, dass diese Männer dann das erleben. Genau das erleben, was es ja angeblich alles nicht gibt und halt eben das Heilsbringende ja halt eben ist, diese Leute da, ja, dass ihnen halt nicht geholfen wird, dass sie da im Endeffekt die Opfer von dem ganzen Kram sind und dann auch noch der Staat sie nicht schützt und sie auch noch zum Täter erklärt. Fehlt nur noch, dass bei dem ganzen Kram noch drin, dass da hinterher dann noch irgendwie verurteilt wird oder so. Zur Täterarbeit oder irgend sowas. Ja, der eine Mann, der der Opfer war von der ganzen Sache, erzählt davon, dass seine Frau ihn zum Sex genötigt hat. Dass die ihm quasi gesagt hat, hier und dann friedigst du mich gefälligst auch anständig, ansonsten werde ich sauer oder so. Und als er dann irgendwie gemeint hat, er würde die Polizei rufen, hat sie dann gelächelt und gesagt, ja, dann mach das mal, wir wollen mal gucken, ob die mir glauben oder dir. Also auch wieder diese Johnny Depp-Nummer. Und ja, auch da wieder. Dieses ganze Ding, ganze feministische Lösung von dem Problem läuft darauf hinaus, dass man genau das ermöglicht. Dass man halt eben sagt, die Frauen sind ja das Opfer und die Männer sind die Täter. Und die Lösung von dem ganzen Problem ist also, glaubt den Frauen und macht das genau, wenn die Bescheid sagen, hier irgendwie da ist was, dann genau so danach verfahren und nichts anderes. Zwangstrennung für 10 Tage und wenn du nicht dich früh noch meldest mit einem Anwalt oder sowas, dann steht auch fest, dass du ausziehen musst. Wenn du nicht irgendwie Widerspruch einlegst oder sowas. Nur so sagen, Anmerkungen. Ja, und auch das mit dem Ausziehen, ne? Also der, den sie hier haben, der Opfer von der Sache war, mit seiner Freundin, die ihn da genötigt hat, der sagt halt auch so, er konnte nicht ausziehen, weil er hatte kein Geld, weil er nicht gearbeitet hat zu der Zeit. Und das ist ja auch was, wo sie ja sonst immer nur sagen, dass es ja nur die Frauen betrifft. Ja, leuchtet mir nicht ganz ein, weil wenn er ausziehen will, dann lebt er eh alleine und dann hat er auch einen eigenen Anspruch auf den Haushalt. Also weiß ich nicht, dieses Amt kann dich ja nicht zwingen, mit deinem Partner zusammen zu bleiben, sozusagen, ne? Ja, naja, ich meine, das musst du ja auch erstmal alles anleiern. Ja, das ist schon richtig. Das geht natürlich nicht von heute Morgen, schon klar. Ja, aber dann willst du da, wenn du so eine Frau da hast, die so drauf ist, Willst du das dann noch einen Monat da irgendwie mit der durchziehen oder so, bis das dann alles organisiert ist oder wie? Ich habe keine Ahnung, wie lange die da ja auch schon häufig, ist das ja eine Geschichte von mehrmaligen gegenseitigen Verprügeln und so weiter. Also das ist ja wahrscheinlich auch nicht von heute auf morgen losgegangen. Ja, aber es ist ja auch nicht der Punkt. Also im Zweifel müssen die ausziehen. Ja, wenn er da jetzt eben so schnell keine Wohnung gefunden hat, dann ja, hat er eben so schnell keine gefunden oder was ist das? Ja, das sagen sie ja im Regelfall bei diesen Dingern, wenn die Männer Schutz brauchen, ja auch. So nach dem Motto, ja, dann soll er einfach ins Männerwohnheim gehen und für Obdachlose halt. Ach so, ja. Na, also das war jetzt in diesem Beitrag hier nicht drin. Da sagen sie halt eben nur, dass es praktisch keine, also ganz wenige Sachen nur gibt für solche Fälle. Und ja, und dann gibt es noch das ganze Fazit von der ganzen Sache, was dann wieder ist, so in die Richtung geht, so nach dem Motto, ja, die Männer, die trauen sich ja nicht so, weil das Männerbild ist ja so, dass sie alles immer unter Kontrolle haben und so. So nach dem Motto, wir müssen jetzt an dem Männerbild irgendwie arbeiten, um das Problem zu lösen. Ja, weniger, ne? Wenn die Polizei kommt und ihn mitnimmt, obwohl sie ja die Anzeige machen wollten eigentlich, ne? Dann ist es dann ein bisschen anders. Ja, sag bloß. Also es ist total, totaler Quatsch, was sie hier meinen. Also wie soll das denn helfen? Und dann wird natürlich auch immer noch wieder gesagt, da muss man sich natürlich auch wieder mit Schutzbehauptungen, ne, so, wo man bei dem anderen immer sagt, ja, das ist Whataboutism, wenn man sagt, was ist mit den Männern und so. Aber hier musst du natürlich immer sagen, so, ja, aber die Frauen sind natürlich mehr betroffen und die haben ja auch nicht genug Räume und wir müssen ja, wenn, müssen wir das Problem ja für alle lösen. Und also haben sie das immer schon dabei gesagt, oder was? Ja, natürlich. Wo ich mir auch wieder so denke, ja, und was ist die Lösung für das bei den Frauen? Bei den Frauen ist genau die Lösung, was hier das Problem ist. Nämlich genau dieses Ding, dass man hingeht und sagt, ja, wenn die irgendwie was sagen, dann ist das Gesetz. Und, und deren Erleben ist die Realität und alles andere habt ihr gefälligst zu verwerfen und euch dementsprechend zu verhalten. Weil die sind ja die wahren Opfer. Und die anderen ja nicht. In allen Fällen, ne, gibt's kein Vertun, das ist einfach so. Und deswegen muss man halt auch dementsprechend verfahren. Ja, also finde ich unglaublich und vor allen Dingen, dass auch so auf dieses, weil stell dir mal vor, man würde es bei den Frauen so machen, halt zu sagen, ja. So, ja, das Problem ist ja dann irgendwie nur deren Einstellung oder so. Jetzt bist du wieder raus, glaube ich. Was? Ja, ist rot. Nee, ich bin noch da, aber ich habe auch das Gefühl, als wäre Chris gerade mal wieder ausgestiegen. Okay. Aber wahrscheinlich also, kann er uns also, hören, wie wir ja, ich höre euch. Darüber debattieren, wann er wiederkommt. Ja. Ah. Ja, ah. Ich höre euch. Weiterhin. Ah, jetzt sehe ich das Bild auch wieder. Hallo, Chris. Jetzt hören wir dich auch wieder. Ja, ich weiß nicht, was mein Internet hier heute für eine Macke hat, keine Ahnung. Wo warst du stehen geblieben? Ich hatte auch so random Mini-Aussetzer die ganze letzte Zeit. Deswegen habe ich vorhin auch nochmal extra den Router neu gestartet. Immer so ganz kurze nur. Tja, habe ich ja sonst nie. Das, aber... Wenn der Verfassungsschutz sich reinhackt, glaube ich. Wahrscheinlich, ja. Oder die Antifa. Man weiß ja heute nicht, wer es ist. Ja. Also ist ja gut, dass man sich mit diesem Kram beschäftigt, aber die Schlüsse, die man halt daraus gezogen hat, sind halt genau die falschen im Endeffekt. Und dass einem das nicht selber mal auffällt, dass es eventuell ein bisschen peinlich ist, erst irgendeine Netflix-Serie zu brauchen, als unser demokratiefördernder, sozial relevanter, unverzichtbarer Staatsfunk. Ja. Also... Ja, solche Dokus bringen nichts. Das ist mein Eindruck. Naja, besser als nichts ist es halt schon irgendwo. Ist das nicht, aber ist es schon, sollte ja. Den. Ja, eigentlich. Ja. Es wäre besser, wenn es denen auffallen würde, was da wirklich die Probleme sind und nicht wieder. Ja. Ja, eine Gewaltschutzwohnung, habe ich mal gehört, gibt es für Männer. Aber eine eben, ne? In Deutschland. Ja, ich weiß nicht, ob das noch aktuell ist. Ich würde das nicht aus dem Fenster lehnen. Es gibt ja auf jeden Fall nicht viele und im Endeffekt genau. Sagen sie das auch. Mit so ein paar mehr oder so. Ja, aber das ist natürlich eine Maßnahme, die irgendwie sinnvoll nach vorne geht, sozusagen. Und so eine Doku, ja, wie gesagt, ich glaube, du hast gerade schnell in Vergessenheit. Ne? Manchmal die ganze Propaganda, die eben andersrum ist. Und sogar ja in der Doku auch andersrum war, zum großen Teil, hast du ja gesagt. Ja, öffentlich-rechtlich ist, ne? Ach, ich glaube, in Homosexuellen hatten sie, glaube ich, auch noch da drin als Protagonisten. So nach dem Motto, ja, auch bei Männern geht das auch von Männern aus. Aber dem seine Story war eigentlich wirklich die harmloseste. Hätten sie ja mal bei den Lesben nachschauen können. Da gibt es ja entsprechend grausige Statistiken für Übergewalt unter Paaren. Ja, es geht bei den Männern auch nicht mehr von den Männern aus. Aber das also muss wahrscheinlich auch erst eine Netflix-Serie rauskommen, ist das irgendwie. Ja. Mit Morgan Freeman. Tada. Jo, die Amis sind bald pleite, hätte ich fast gesagt, aber ja, es ist immer die Frage, wer ihnen noch Geld leiht. Ne? 1,83 Billionen Dollar, heißt es, haben sie als Haushaltsdefizit jetzt gemeldet, ich glaube für letztes Jahr. Und dann steht dann wieder an, irgendwann, dass sie ihre Kredite nicht ausweiten können und müssen dann wieder die Verwaltungen schließen oder so. Für 6 Wochen müssen sie das dann wieder beschließen, dass dann doch der Kredit wieder ausgeweitet wird. Aber die sind aber schon bei, ich glaube, über 20 Billionen mittlerweile in so insgesamt auf ihren Zettel. Ja, Schuldendienst, genau. Der dickste Posten ist dann Schuldendienst. Da haben wir auch mittlerweile schon wieder, meine ich, 5% Zinsen oder so. Und ja, das kostet das natürlich einen Haufen Geld. Wenn man sich dann solche Kredite auch noch nimmt. Ne? Ja, in Deutschland wird das doch alles gefeiert, dass die USA so wunderbar investieren. Ja, genau. Und aber inflationieren auch damit. Ne? Das hatte ich auch noch so gedacht. Der Biden hatte da so ein Programm aufgelegt. Inflation Reduction Act hat er das, glaube ich, auch noch genannt. Und wollte 500 Milliarden oder was in die Wirtschaft geben. Wenn ich mich recht erinnere. Und da habe ich nur gedacht, ja, wenn das nicht die Inflation eher befördert, ne? So ein Haufen Geld, der jetzt auf gar keine neue Nachfrage eigentlich oder gar keine neuen Produkte oder so trifft, die danach gefragt werden. Dann macht das eben eher alles teurer, ne? Hauptsächlich. Ja, genau. Das ist eben. Und das wollte ich noch ganz kurz sagen dazu. Ich habe gestern gehört, dass die Amis irgendwie Vermögen hätten von 12 Billionen oder so. Also die Vermögen dann natürlich. Und der Staatshaushalt ist im Jahr so 6 bis 8. Das heißt, wenn man jetzt alle Vermögen hernehmen und besteuern würde oder einziehen würde im Prinzip, da könnte man ungefähr 2 Jahre oder höchstens 2 Jahre davon die Amis finanzieren. Dann wäre das auch weg, alles. So, wer wird US-Präsidentschaftswahl gewinnen? Achso, da hatte ich auch noch einen Artikel, den bringe ich nächste Woche mal mit. Das Politbarometer hier erfragt vom ZDF. Und es ist zu einem Schluss gekommen, 72% der Leute sagen Harris, 23% sagen Trump und 5% sagen weiß nicht, weil die anderen sagen, die anderen wissen das, oder wie? Da weiß ich nicht genau, ob das nicht vielleicht auch eher Ergebnis der bisherigen Propaganda ist. Ja, gute Arbeit, ja. ZDF, gute Arbeit, ne? Aber es wird nicht so kommen. Ja, eben, also der Kommentierer hier sagt auch, es ist eigentlich 50-50. Aber in German Dreamland, 72% der Leute denken Harris, ja, oh Wunder, ja. Oh Wunder. Wenn man den Leuten auch die ganze Zeit immer nur sagt, dass der Trump ja sowieso nur Scheiße baut und jo. Der Roger Köppel hat bei Servus TV gesagt, der Trump hat gesagt, Russland und China sind nicht unsere Feinde. So. Und hat sich dann so ein bisschen dann hochgezogen, dass es eben ja eine ganz andere Art von Politik ist als die bisherigen und so weiter, die da eben. Ja, aber das weiß ich aber auch nicht, ob das ist ja eigentlich auch nicht so richtig dargestellt. Also ich mache hier Trade-Kampf irgendwie gegen China beim letzten Mal. Also ich habe beim Trump jetzt nicht das Gefühl, dass er irgendwie meint, dass China kein Problem ist. Ja, das war schon ein bisschen anders, das stimmt schon, ja. Ja, glaub, zumindest ist die Ansage aber eine andere, nicht so kämpferisch sozusagen. Ja, erstmal am Anfang. Er hat das eigentlich viel besser verstanden als in Europa, was mit China das Problem ist. Ach ja, und das war jetzt hier das Oktober Surprise, von dem man hier in Deutschland auch kaum was hört, nämlich Dr. Stefan Weber, berühmter österreichischer Plagiatsjäger, wie hier Christopher Rufo schreibt, auf Englisch, der auch schon deutsche Politiker heruntergezogen hat, wenn ich das übersetzen will. Der hat hier diverse Dinge gefunden bei Kamala Harris in zwei Büchern. Einmal Smart on Crime. Das ist so ein Buch, was sie wohl mit einem anderen zusammengeschrieben hat. Da gab es mehrere. Und dann auch in ihrer Autobiografie mit dem Wort, mit dem Titel Der Wahrheit verpflichtet. Wow. Und hier in diesem Buch Der Wahrheit verpflichtet hat sie sich. Meine Autobiografie, oh mein Gott. Hat sie sich einer Story von Martin Luther King, die hat sie für sich vereinnahmt. Also Martin Luther King hat irgendwie davon geredet, dass er jemanden getroffen hat und der irgendwie irgendwas mit Freiheit irgendwie gesagt hat oder so. Und sie hat das Wort wörtlich, aber quasi, dass sie jemanden getroffen hat, der das so gesagt hat, für ihr Buch übernommen. Der Wahrheit verpflichtet. Der Wahrheit verpflichtet, meine Geschichte. Wie hieß denn das Buch von der Baerbock? Du fragst mich was. Jetzt hat er auch so einen tollen Titel, Jetzt oder so. Ja, genau, ich glaube, ja, Baerbock, Jetzt. Jetzt. Now it's going. Jetzt, wie wir unser Land erneuern. Ja. Jetzt ist Schluss. Genau. Dabei beantwortet ja jetzt nicht das Wie, sondern nur das Wann, ne? Ja, und im Endeffekt hat sie da ja auch, da hat sie ja auch so andere Geschichten. Ja, der ist ja nach der Veröffentlichung von dem Weber ist aber schon länger keiner mehr zurückgetreten, ne? Also den Vogt da aus Thüringen, glaube ich, oder, ne? Hat das eigentlich auch. Aber es tropft dann den Leuten so ab mittlerweile, scheinbar. Haben Sie den Film James Bond, ja, Dr. Giffey gesehen? Ja, das ist echt das Beste hier. Der Wahrheit verpflichtet. Die auch, ja, ja. Das war die letzte, ne? Der Wahrheit verpflichtet. Und bei New York Times haben sie geschrieben, der Plagiatslehrer, Jäger, der die deutschsprachige Welt terrorisiert. Ah, ja. Von ihren Anfängen als kleine Bezirksstaatsanwältin bis hin zur mächtigsten Frau der Welt. Ach ja, das war auch von mir. Die Nachrichten auf Augenhöhe mit der Community. Jetzt geht's aber los. Die ARD startet ein neues Format auf den Streaming-Plattform Twitch. Und die Herrschaften, die es moderieren, sehen genauso aus, wie man sich das vorstellen würde. Eine junge Frau und ein Dunkelhäutiger. Ja. Ja, alte weiße Männer brauchst du ja da auf Twitch auch nicht, oder? Nee. Eigentlich machen aber auf Twitch schon eine Weile was. Zu Hause für Gamer. Auf der Livestreaming-Plattform spielen sie Computerspiele und reden dabei mit den hauptsächlich jungen Zuschauern. Teilweise schauen ihnen dabei hunderttausende Menschen zu, kommentieren und stellen Fragen. Inzwischen gibt es bei Twitch nicht nur um Games. Es gibt dort etwa auch Musikstreams oder politische Formate. Nun startet die Tagesschau zusammen mit dem SWR X-Lab auf der Plattform ein neues Nachrichtenformat. Auf Twitch ein Nachrichtenformat. Für Menschen zwischen 18 und 28 Jahren. Einmal pro Woche setzt Tagesschau Together etwa 2 Stunden lang auf 2 bis 3 Themenschwerpunkte. Insgesamt sind 4 Streams geplant, die bis zum 7. November jeweils donnerstags um 20 Uhr live auf dem ARD-Twitch-Kanal, ja, bei einem privaten Anbieter zu sehen sind. Auch danach sind die Streams auf dem Kanal verfügbar. Highlights aus den Sendungen gibt es immer freitags auf den Social-Media-Kanälen der Tagesschau. Auf YouTube, Instagram und TikTok. Die Leute sagen uns, was sie sehen wollen. Und das machen wir dann, weil wir keinen Auftrag haben. Bei Twitch steht der Spaß im Vordergrund, erklärt Hanin Klemann aus der Social Media Redaktion der Tagesschau. Was mit dem Chorus. Heute wieder Raketenangriffe auf Haifa und Tel Aviv. Oh, ich sehe gerade, Fatsa ist fertig runtergeladen. Möchte ich mal eine Runde? Ja, danke an Antifa 23 für den Sub. Oder waren die da auch so? Ich habe aber auch schon von Leuten gelesen, die da gebannt worden sind. Aus dem Chat. Ja, der Holger zum Beispiel von Wassergeschmack. Ja, genau. Die müssen da ordentlich den Bannhammer schwingen. Ja, die Social Media Redaktion der Tagesschau. Und wer war da nochmal die Chefin davon? Also ich weiß gar nicht, ob sie es immer noch ist, aber die hat das ja irgendwie aufgebaut. Die Gründerin von BuzzFeed Deutschland. War ich noch erinnert. Ja, irgendwas mit L oder so. Leonard. Mein Nachname Leonard. Juliane Leupold. Juliane. Leupold. Leopold. Ja. Nee, Leopold. Leupold. Ja. Genau, die ich das erste Mal kennengelernt habe, war einem Republika-Vortrag. Und sie erzählt hat, wie toll ihr BuzzFeed-Gründung ist. Ja. Viele Leute sagen aber auch, sie fühlen sich nicht genug informiert und hätten gern auch etwas, wo sie verlässliche Inhalte und Informationen bekommen. Von euch, oder wie? Das Vertrauen in die Marke Tagesschau sei auch bei jüngeren Nutzergruppen groß. Mhm. Die Hosts widmen sich ausgewählten Nachrichten. Also genau wie die richtige Tagesschau, ja. Erklären Hintergründe und beantworten gemeinsam mit den ARD-Korrespondentinnen und Korrespondenten Fragen der Community. Die Themen reichen von nationaler und internationaler Politik. Also wie toll die Kamala ist und wie böse der Trump oder wie. Also ich finde das nicht so gut, dass sie da Kohle absaugen und anderen Leuten dann praktisch die Möglichkeit geben, nehmen, die Kohle abzusaugen. Sozusagen. Weil die Leute unterschreiben ja da irgendwelche Abos oder so. Und das bringt ja immer ein Fünfer, glaube ich, oder das kostet ein Fünfer. Ja, weil die werden ja wahrscheinlich einen Deal mit denen haben, dass das alles aus ist, genauso wie die Werbeeinblendungen, die da irgendwie kommen. Ja, wenn da keiner ein Abo machen kann, dann wäre das noch okay. Ja, das denke ich mal schon, dass da keiner ein Abo machen kann. Schauen wir mal. Also die haben ja eigentlich immer so Sonderdeals, wenn die sowas machen. Aber es ist ja trotzdem Werbung im Endeffekt auch für dieses Format dann wieder. Also für Twitch generell, ne? Also deswegen machen wir das auch. Ja, aber die sind schon länger auf Twitch, also die haben auch schon andere Sendungen, die haben so Diskussionsrunden da gemacht, ein paar Mal, habe ich gesehen. Ja, und hier Twitch ist ja von Amazon und die verteilen ja auch die ganzen öffentlich-rechtlichen Sachen bei ihrem Streaming-Ding. Achso. Ja. Ein großer Vorteil ist, dass wir direkt das Feedback der Community der Community von der Tagesschau. Ich kann mich erinnern, das war mal so eine Art Werbemasche, dass das noch nicht so möglich war im Internet mit dem Streamen und so weiter, als das alles noch so langsam war. Da hieß es dann, wenn es mal soweit ist, dann können wir auch so Sachen machen wie Chatten nebenbei, und dann können wir uns über austauschen über die Inhalte und so weiter. Ja, und heute ist ja eben daraus geworden, so, dass es alles Hass und so weiter. Da haben sie irgendwie nicht mehr so richtig Interesse dran, die Kommunikation einfach so frei laufen zu lassen, vor allen Dingen, ne? Mit den Leuten. Ja, da wird dann eben lieber moderiert. Heute. Die Leute interagieren mit uns. Sie sagen, was sie sehen wollen, was sie vielleicht nochmal sehen wollen oder nicht verstanden haben. Aber sie kritisieren nicht. Das können nicht. Wir dann sofort erklären. Sie haben gefälligst nicht zu kritisieren. Ja, ist das nicht toll? Sagen, was sie sehen wollen. Kann ich das nochmal sehen? Diese Leute sind einfach so unglaublich schlau. Ja. Das ist doch wunderbar. Endlich weniger Fake News. Einblick in die Arbeit der Tagesschau. Tagesschau Together soll Nachrichten interaktiv, direkt und gemeinschaftlich präsentieren. Das heißt, Nachrichten werden nicht nur vermittelt, sondern durch Hintergrundinfos, Quellen und Einordnungen transparent und verständlich gemacht. Ja, so als ob. Das würde ich mir wünschen, dass ihr dann jedes Mal nochmal sagt, ja, und dafür haben wir diesen Experten in unserem Rolodex irgendwie gehabt, den wir dann direkt angerufen haben und sonst keinen anderen. Und den haben wir eigentlich noch gefragt, aber der hat uns nur was gesagt, was wir nicht hören wollten, deswegen haben wir das wegignoriert. Das Format soll auch den Eindruck liefern, wie die Tagesschau arbeitet. Ja, ganz bestimmt. Ja. Tut sie das, wer will das wissen und wer glaubt, dass wir das gezeigt haben? Wir wollen wird, den genau. Leuten erklären, wie wir Nachrichten machen und gewichten, weil die Leute hinter der Kamera sind und welche Erfahrungen auch eher insofern erklären, dass er das wahrscheinlich wirklich wortwörtlich einfach nur sagt. Wahrscheinlich. Sagt und zwar mit, dass ihr quasi erklärt, was euer Anspruch ist, aber natürlich nicht das, was ihr wirklich tut. Also ich stelle mir da so Sachen vor wie, ja, aber wir kümmern uns natürlich nur um überregionale Dinge von überregionaler und weltweiter Bewandtnis, weil wir sind ja die Tagesschau und für alles andere gibt es dann noch unsere tollen 30.000 Sparten und Ortskanäle, wo das dann abgedeckt wird. Ja, die Leute hinter der Kamera sind. Und welche Erfahrungen auch die Korrespondenten mit ihrem eigenen Berichtsgebiet haben. Mit einer Wort New Journalism erzählt uns mal, dass ihr alle von Rassismus betroffen seid und deswegen auch darüber erklären könnt. Und so würde ich mir darunter vorstellen. Erklärt Markus Bornheim, erster Chefredakteur bei ARD aktuell. Das sei in einer klassischen 20-Uhr-Sendung nicht möglich. Ja, weiß ich auch nicht. Kameramann muss man auch nicht vor der Kamera zerren. Der hat doch den Job dahinter. So, der ist vor der Kamera. So. Großes Interesse an verlässlichen Informationen. Der Chat und die Community sind das Herz der Plattform. Ob es um große Produktionen oder kleine Streamer im WG-Zimmer geht, der Erfolg eines Formates hängt am Wohlwollen der Nutzenden. Okay. Der im Chat schreibt, erwartet, davon solltet ihr doch nicht abhängig. Ihr seid abhängig vom Wohlwollen der Leute, die eure Beitragserhöhungen abnicken. Wer im Chat schreibt, erwartet die Redaktion der Hosts. Ja, zum Beispiel, dass es gelöscht wird. Fragen sollen beantwortet, Komplimente beachtet, die Diskussion abgebildet werden. Schenken die Moderatoren und Moderatoren im Chat zu wenig Beachtung, schaltet das Publikum ab. Also ich habe diese Woche auch wieder so ein Ding mit dieser Verschleierten und dieser anderen da irgendwie gesehen. Von dem Unbubble-Kanal, wo sie sich mit P. Diddy befasst haben. Wo die Verschleierte, die ja angeblich so eine Comedian-Person ist, wahrscheinlich von Datteltäter oder so, den Überwitz gemacht hat, irgendwas mit P. Diddy und Pinkeln. War ein Wortwitz. Wegen P, versteht er? Also es war ganz großartig. Und ich bin so froh, dass es von unserem Gebührengeld gemacht wird. Dann hatten sie noch eine Expertin da. Das ist eine, die in der Musikindustrie gearbeitet hat und als Musikjournalistin. Auch eine super Kombination. Ja, und erklärt haben die im Endeffekt gar nichts, außer dass es irgendwelche Anschuldigungen gibt und dass der jetzt schon im Gefängnis ist. Und ja, keinen Consent gegeben hat angeblich, obwohl es bei anderen Sachen schon irgendwie Consent gegeben hat und bla bla bla und hin und her und keiner wusste so richtig. Ja, aber sehr relevant auf jeden Fall. Aufklärung, ganz fantastisch. Ja, und alles gleichzeitig. Chat lesen, reagieren, lockere Atmosphäre sorgen und inhaltliche Tiefe beibehalten. Das ist ja das, was in der Regel nicht so klappt bei den Twitchern, ne? Die innerliche Tiefe beibehalten. Die verzetteln sich ganz gerne mal. Hinter dem Moderationsduo steht ein Redaktionsteam, das auch die Sendung plant, sich um zugeschaltete Gäste kümmert, die Host durch den Ablauf führt, sowie den Chat moderiert und auch mitchattet. Ja, wenn der Chat nicht dem Ablauf folgt, dann wird er moderiert wahrscheinlich. Die Kulisse im Hamburger Studio orientiert sich dabei am Vorbild der Plattform Stars. Große Mikrofonarme ragen ins Bild. Kopfhörer sorgen für sauberen Ton. Auf dem riesigen Monitor im Hintergrund laufen kleine Figuren wie in einem Wimmelbild umher. Denn alle Chatter können als digitaler Avatar im Stream erscheinen, Fragen stellen oder Themenvorschläge einreichen. Perspektivisch sollen sich die Avatare auch selbst konfigurieren können. Kleidung, Haar und Körperfarbe werden dann einstellbar. Yay! Das ist ja so toll. Also ich kann gar nicht sagen, wie glücklich aber ich bitte auch diverse. Ne, braucht man dabei Charaktere. Bunthaarige. Ja, hier ist mal wieder das Klimageld-Thema. Klimageld heißt ja, dass die eingesammelten CO2-Preisgelder sozusagen wieder ausgeschüttet werden sollen. Und hier ist man sich irgendwie nicht so ganz über die Modi einig. Nicht nur das Wie, also über welche Schnittstelle genau und ja, über die ganzen Konten und so weiter, dass man solche großen, so eine große Datenbank noch nicht hat und so weiter, das fehlt alles, sondern man ist sich auch nicht so richtig einig, nach welchem Modus man das eben machen soll. Das heißt hier, in die Hoffnung, dass es noch bis 2025 passieren wird, war berechtigt, heißt es, kommt aber nicht im Koalitionsvertrag davon die Rede. Ein weiter noch. Einführung von Klimageld. Finanzministerin ebnet den Weg. Auszahlungskanal, genau. Eine noch zu ermittelnde Bundesbehörde soll dann die Auszahlung abwickeln. Wie schließlich die Umsetzung des Klimagelds aussehen kann, darüber klärt der Spiegel in einer Vorabveröffentlichung einer vom Umweltbundesamt angeforderten Untersuchung auf. Wer soll Klimageld bekommen und in welcher Höhe? Zwei maßgebliche Varianten sind jetzt in der Diskussion. In der Studie erörtern das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung und das Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft, FÖSI oder FÖS, in welcher Form das Klimageld hierzulande eingeführt werden sollte. Im Vordergrund standen hierbei der soziale Aspekt und die Verteilung innerhalb der Bevölkerung. Welche Personengruppen sollten wie viel Klimageld erhalten, um einen gerechten Ausgleich zu ermöglichen? Im Kern geht es zunächst um die Frage, ob das Klimageld in seiner ursprünglichen Form kommt, mit einer gleichen Summe, die an alle Einwohner Deutschlands überwiesen wird. Das halte ich zum Beispiel für Rumkäse. Ne? Der Studie zufolge würde bereits hier die ökonomische Ungleichheit verringert. Die alternative Version beinhaltet, dass Milliarden von Euro zusätzlich für die gezielte Unterstützung von Niedrigverdienenden ausgegeben werden, was den Angaben zufolge unkompliziert funktionieren kann. Dann glaube ich eben nicht so ohne weiteres. Denn ja, wenn man das nach Einkommen... Auf so genau darauf eingehen, ist es ja im Endeffekt, ist es wieder so ein, ja, keine Angst, es wird alles total super. Wir planen das einfach und es wird sich natürlich genauso, wie wir das planen, wird sich das alles durchsetzen und es wird keine Probleme geben und ja, das Dumme ist jetzt, dass die Wirtschaftsinstitute hier diese Variante befürworten nach Verdienst. Und das finde ich aus verschiedenen Gründen nicht so gut. Vor allen Dingen ist es einfach ungerecht. Also, vor allen Dingen musst du einen riesen Aufwand treiben, um die ganzen Daten und sowas an den Start zu bringen. Die müssen ja alle praktisch auch ihr Einkommen dann nachweisen oder was. Willst du das jetzt alles prüfen wie bei so einem Hartz-Empfänger oder was? Das ist doch Quatsch, ne? Das ist ja auch eine Art von Überwachungsmaschinerie, die sie dann starten können, praktisch mit den ganzen Einkommen und so weiter. Das ist doch irgendwie, das geht, finde ich, zu weit. Kann das nicht gemeint sein mit Klimageld. Das muss auch anders an die Leute zurückkommen können. Und ich bin ja immer noch der Meinung, dass die Pendlerpauschale die beste Variante wäre, das da zurückkommen zu lassen an die Leute, die es eben auch verbraucht haben. Ne? Also, das wäre am besten, ja. Aber ja, sie versprechen das und es kommt scheinbar nicht. Wahrscheinlich haben sie auch niemals irgendwann das Geld dafür. Eben, es wird nie kommen, weil das Geld nie da sein wird. Genau, und sagen dann einfach irgendwann, ja, wir stecken das lieber in Wasserstoff, habt ihr doch bestimmt Verständnis für. Und dann sagen alle, ja, Gold haben wir Verständnis für, dann machen wir nochmal. Ist ja jetzt ewig die Kohle. Aber am Ende ist es eine Steuererhöhung. Eine Steuererhöhung, natürlich, die man uns untergejubelt hat. Und ja, dann wird man trotzdem sagen, wir haben ja lange die Steuern nicht mehr erhöht. Google kauft jetzt angeblich Mini-Atomkraftwerk, beziehungsweise Microsoft hat ja auch schon angekündigt, so ein älteres Ding wieder aufleben zu lassen. Und der Grund ist natürlich der Bedarf an Energie. Also das hat eben viel mit der KI-Geschichte zu tun, dass da große Rechenzentren gebaut werden. Ich habe das bei Twitter auch irgendwo gelesen, hat einer geschrieben, die Deutschen lassen sich schon wieder ein Geschäft entgehen, dadurch, dass sie keine Rechenzentren bauen können hier, beziehungsweise die nicht vernünftig nicht preiswert mit Strom versorgen können. Ja, noch ein Geschäft, das dann ins Ausland geht, war die Aussage. Ja, der Bedarf ist groß, ne, bei KI-Unternehmen offensichtlich, da mit billiger Energie versorgt zu sein. Verstehe ich auch. Ach, gut. Wir machen bei uns KI einfach nur, wenn der Wind weht. Da muss ja gecrawlt werden. Ja, genau. Wenn der Wind weht, die Sonne scheint. Juhu. Ja. Die Ideen. Ne? Ja, das ist ein Streit um diese Flottengrenzwerte. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt, aber die Autohersteller müssen ja. Ja, da haben wir auch schon zigmal drüber gesprochen. Okay. Das ist ja im Endeffekt einfach nur, dass sie irgendwelche idealistischen Ziele haben, die einfach mit den Gegebenheiten der Thermodynamik und so nicht zu erreichen sind. Aber das stört ja die Sozialisten nicht. Die kriegen das nicht hin, und was dann vereinbart ist, sind natürlich Strafen. Ne? Also das heißt, so wie es aussieht, wird bei VW zum Beispiel, glaube ich, eine Strafe von 16 Milliarden ungefähr erreicht werden. Das hatten sie mal ausgerechnet. Und das ist natürlich eine Unverschämtheit. Ne? Also für sowas kann man nicht so hohe Strafen einsammeln, Strafgelder einsammeln. Dass sie nur Ärger geben, und es hat die Automobilindustrie schon erstmal versucht, hier das in friedlich sozusagen zu regeln mit der EU, die sich aber stur stellt und eben diese Grenzwerte eingehalten werden möchten, eingehalten wissen möchte. Und ich denke so, wenn es einen etwas größeren Wechsel oder einen etwas vernünftigeren Wechsel, größeren Wechsel gegeben hätte bei der Europawahl, dann wäre uns das vielleicht erspart geblieben, ne? Oder den Autoherstellern. Bis die jetzt mal wieder umschwenken, dann muss erstmal wieder Krise kommen wahrscheinlich. Oder, keine Ahnung, die Wahlvorhersagen entsprechend schlecht ausfallen oder so. Aber die ziehen jetzt erstmal ihr Ding durch, ne? Ja. Und dementsprechend ist Mercedes auch nicht mehr in Deutschland zugange, was Motorentwicklung angeht. Das ist uns aber auch schon vor längerem angekündigt. Das Verbrenner-Motor, wohlgemerkt. Ja, das liegt auch die ganze Verbrenner-Produktion und Entwicklung auch nach China schieben wollen. Ja, habe ich auch so gedacht. Ne? Mercedes ist jetzt ein chinesisches Unternehmen. Ne? Also zahlen die noch Steuern in Deutschland? Ja, wahrscheinlich schon für den Kram, den sie noch haben, die Nutzfahrzeuge und so weiter. Aber scheinbar ist das jetzt ein chinesisches Unternehmen. Ja, haben die da kein Problem mit. Das hat mich auch noch so ein bisschen erinnert an Monty Python und die multinationalen Konzerne, die mit ihren großen Hochhäusern durch die Gegend fahren. So ähnlich hat China, hat Mercedes das jetzt auch gemacht. Ne? Einmal nach China rüber gedüst mit den ganzen Brocken. Ja, ätzend. Finde ich ätzend. Einfach ätzend. Einfach scheiße. Ja, und die Chinesen wollen so ein ähnliches Ding wie der Musk bauen, diesen, wie heißt das nochmal von dem Musk? Starlink. Starlink, ja. Ach, er hat ja mal einen Link, ne? Neuer Link, Starlink, okay. Merke ich mir mal. Bei denen heißt es dann Starlink. Die heißen das Tausend Sigel. Letzte himmlischen Friedens. Tausend Sigel Satelliten. 15.000 Stück wollen sie davon raushauen. Und es regt sich langsam Widerstand. Ich habe das ja bei den Sachen von dem Musk auch schon gedacht, mit dem Starlink. Und wir hatten ja auch schon Artikel hier, wo sich irgendwelche Hobbyastronomen beschwert haben, dass sie den Himmel nicht mehr vernünftig beobachten können und so. Ja, und es wird dann mehr werden. Ne? So. Und mit jedem von den Dingern steigt die Gefahr für bemannte Raumfahrt beim Start und so. Ich verstehe auch nicht so ganz, wie man das erlauben kann, vor allem in der Größenordnung, dann 15.000 Stück gleich. Ich meine, okay, dann Kommunikationsnetz, okay, aber trotzdem, ne, ist echt viel. GPS-Netz ist ja auch noch da. Weiß jetzt nicht, wie viele das sind, aber auch ein paar natürlich. Aber wie wird man sie daran hindern? Ne? 13.000 oder 15.000 haben sie, glaube ich, geschrieben. Satelliten fliegen jetzt schon im All rum. Und von dem Musk, diese Starlink, da geht jede Woche einer kaputt oder so. Oder ja, geht kaputt, explodiert, keine Ahnung. Ne? Und jede Woche mindestens einen auch erneuern. Krass. Nee, die lassen einfach das K weg. Das heißt dann Stalin. Die Spanier, Chinesen. Ja. Ja, das hier war eine Buchempfehlung von Abel, der nicht mehr da ist. Dark Skies, Space Expansionism, Planetary Geopolitics and the Ends of Humanity. Raumausdehnung, Erdpolitik oder was? Und das Ende der Menschheit. Planetare Geopolitik. Das Ende der Menschheit. Kann man so sagen, ja. Ende der Menschheit. Space is again in the headlines. E-Billionaires. Jeff Bezos and Elon Musk are planning to colonize Mars. Naja, das wird doch noch ein bisschen dauern, glaube ich, oder? Ja, wenn es nicht aussieht. Nachdem ich gesehen habe, wie Mechagodzilla die Rakete gefangen hat, habe ich so ein bisschen gehofft, dass ich es vielleicht doch noch sehen darf, wenn sie dann aussteigen und sagen, it's one... Another step for mankind. Was will man auf dem Mars? One small X for mankind, TM. Dann fliegt man da hinten, ja oder du zwei. Du musst im richtigen so. Fenster halt starten, damit du halt ihm entgegenfliegst, sozusagen. Achso. Ich sehe, ich bin wieder rot. Wahrscheinlich hört mich wieder keiner. Ja, du hast Sterne. Test. Test? Hallo? Hallo? Hört ihr mich noch? Ja, ja, wir hören dich. Aber wir sind eigentlich fertig mit Streamen so. Aber jetzt bin ich wieder grün. Eben war ich wieder rot. So. Na gut. Schlimme Farbe. Ist weder rot noch grün eine vernünftige Farbe, Chris. Ja. Das müsstest du jetzt langsam auch wissen. Das ist einfach über mittlerweile. Rot und grün. Ja, Knicklicht, Miete pro Kopf, That Safe Space, Mammon Magazin, Preis, wo bist du? Ändern, Wald. Unsere größten Hits. Geht in den Wald, lass euch nicht mehr hören. Mach auch mal kurz. Ja, genau. Soll mal reichen. Ich möchte noch eine Filmempfehlung aussprechen. Ich habe gestern einen Film von und mit Taika Waititi gesehen, den ich ja überhaupt nicht leiden kann, ideologisch gesehen. Aber ich habe Tränen gelacht. Der hieß Fünf Zimmer, Küche, Sarg oder auf im Original What We Do in the Dark. Auf jeden Fall im Original gucken, nicht auf Deutsch. Ich weiß nicht, wie gut die deutsche Synchro ist, aber ich kann mir vorstellen, dass viel verloren geht. Es geht um eine WG aus Vampiren, die in Wellington, Neuseeland, in der jetzigen Zeit dort wohnt und von Dokumentarfilmern eine Zeit lang halt verfolgt wird, um ihr Leben halt wie in so einer Dokumentation darzustellen. Wie gesagt, ich hab Tränen gelacht. Geile Theorie. Ja, Jojo Rabbit war auch nicht schlecht von Taika Waititi. Kann man auch gucken. Ja, und obwohl ich ihn nicht mag, er spielt auch noch den lustigsten Charakter. Alles in allem muss man ihm schon neidlos zugestehen. Ich bin völlig zufrieden mit dem Schläferz-Film. Und American Fighter lief ja auch, ne? Ab 18, glaube ich, waren die. Obwohl, da war ja nichts Schlimmes im Prinzip. Die haben nur immer so ohne Anlass in die aufeinander eingekloppt. Ohne Motivation. Das war vielleicht das Problem. Also nie gesehen hat, warum da jetzt einer auf den anderen oder ja, einschießt oder so. Auch nicht so gerne gesehen bei uns. Ja, dass es eine Serie zu dem Film gibt, habe ich auch gesehen, aber ich kann mir nicht vorstellen, ist genau richtig lang gewesen und die Darsteller waren gut. Das mit anderen Darstellern in lang, weiß ich nicht. Nee, glaube ich nicht, dass ich mir das geben will. Muss auch nicht übertreiben, genau. Mit dem Fernseher gucken immer. Ja, dauert auch alles viel zu lang, diese Serien. So. Kurz, knackig, anderthalb, zwei, vielleicht mal in Ausnahmefällen 3,5 Stunden. Ja, ist schlimm, wenn irgendwas so lang geht, ne? Dann jede Woche immer wieder und so. Ja, schaffst du doch gar nicht zu gucken, wenn die da jede Woche so einen 3-4-Stunden-Haufen hinscheißen mit so vielen verschiedenen Artikeln und. Ja, komplett Videos. Unverständlich. Jo, kannst du mal verlinken. Schaue ich mir an. Okay. Taser Red sagt, es gibt einen emotionalen Vampir, der Leuten über Internetkommentare Energie aussaugt. Das ist schon wieder ein interessantes so gut, Konzept. Ja. Das Leben ist kompliziert. Lasst es euch gut gehen. Tschüss. Tschüss.